Hallo, meine Damen und Herren. Wir befinden uns an diesem wunderschönen Abend in einem Keller, dessen wahre Aufenthaltsort wir nicht nennen dürfen, weil sonst Sven in Schwierigkeiten kommt aufgrund der inhumanen Verhältnisse, in denen er uns hier unten hält. Das ist auch alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Jetzt kommt das Intro und vorher kommen aber noch Announcements bestimmt. Es gibt keine neuen, witzigerweise. Wir freuen uns sehr auf den Weihnachtsmannschaft. Oh, in der Tat. Mhm. Was wir sagen können, oh. An unsere D&D-Wichtel. Ach so. Wenn ihr wollt und wenn ihr die Kapazität dafür habt, macht gerne ein Unpacking-Video. Haben wir doch gesagt, oder? Dass wir es machen wollten. Ja, kann man machen. Wir wollen niemanden pressuren, aber wenn ihr kurz ein Bild von euch machen wollt, wie ihr irgendwas ausgepackt habt, was wir euch geschickt haben, ist natürlich immer nice. Enttäuschten Gesichter. Oder ein Video, weil das kommt dann als Einspieler, dann können alle sehen, was oder das blaue Auge, weil so der Boxhandschuh an der Sprungfeder rausgekommen ist. Auch eine weitere Sache, wo Cartoons mir vorgespielt haben, dass das eine more common occurrence in meinem Leben sein wird, dieser Boxhandschuh. Aber never. Never. Nee, tatsächlich nicht. Genau wie Treibsand. Ansonsten, ja. Brian ist immer noch zu Hause und weigert sich, in das Studio zu kommen. Ja. Ja, ist jetzt ein bisschen sauer auf uns? Ich weiß. Auf dich? Ja. Was wolltest du gerade sagen? Dieses Zuhause, an das ich mich nicht mehr erinnern kann, weil ich seit letzter Woche auch mit euch in diesem Keller gefangen bin. Das Einzige, was wir zu essen bekommen diese Woche, ist eine Schüssel Chips und ein paar Gummibärchen. Mit einem Tukan! Mir geht es total gut. Holt mich nicht hier raus. Ich male ein schwarzes Haus, Mutter. Ich male ein schwarzes Haus. Und Morsecode brauchst du nicht versuchen, da macht einfach Sven im schwarzen Also ihr merkt, wir können nicht geklaut werden, weil wir ganz genau die subliminale Nachrichtenübermittlung beherrschen. Und auf dieses Wort schalten wir zu Fertoni, der ein Intro singt. Und dann schalten wir wieder hierher zurück und dann machen wir weiter. Okay. Bis gleich. Ja, mein Lord. Gemeinsam über Stock und Stein ziehen sie durch das Land. Das Blut der Feinde an den Klingen, keiner scheut den Kampf. Du bist gefreit. Was? Tapfere Helden, stolze Recken voll Ehre und voll Mut. Sie retten beiden Schützen weise, man zieht vor ihnen den Hut. Ich beklau die alte Frau. Alrighty. Kein Dämon und kein Teufel kann ihnen widerstehen. Eine 20 trifft nicht. Willst du mich verarschen? Gibt es jeden Sonntag um 6 Uhr was zu sehen? Explorers Pack, Staffel 2. Alter, übrigens. Ja? Krasser Charakter, den du mir heute geschickt hast. Wir sind da. Ja, aber. Die Magiegöttin. Oder was? Ach so, das Monster-Ding. Ja, Jesus Christ. Anywho. Ja. Jetzt musst du auch hier laborieren. Na, ist nicht so wichtig. Ja. Neues D&D-Supplement. Coole neue Monster. Baba Naga. Gesundheit. Ja. Wir, und mit wir meine ich eigentlich euch, befinden uns im Untergrund. Genauer gesagt, in einem Heizungsschacht, der den Heizungskeller der Helventer-Gilde der Büchsenmacher mit dem Westflügel verbindet. In diesem Westflügel gibt es eine Art Sicherheitstrakt, wo sich Schließfächer aufhalten, wo Gildenmitglieder ihre Habseligkeiten einschließen können. Dazu gehören natürlich auch ihre kleinen Pet-Projects, an denen sie an Tüfteln sind, Baupläne, Kunstwerke. Wer weiß, was diese Gildenmitglieder hier so machen. Ihr wurdet ausgesandt, um ein solches Objekt aus einem designierten Schließfach zu entwenden. Ihr wisst nicht, worum es sich handelt, ihr wisst nur, in welchem Schließfach es sich befindet. Bis jetzt läuft die Infiltration der Gilde ganz gut. Ihr seid auf ein bisschen mehr Resistance gestoßen, als ihr erwartet hattet, da eine Wirtwarner Dampfkohorte zur zusätzlichen Sicherung und aus Testzwecken für den Ernstfall auf dem Gildengelände stationiert wurde. Ihr seid nicht die körperlich schlagkräftigste Truppe, weshalb dies zu einigen Komplikationen geführt hat, als ihr einen kleinen Hinterhalt versucht habt durchzuführen, der allerdings nicht ganz glatt gelaufen ist. Und stattdessen das Missionsziel, ihr habt alle Missionsziele erfüllt, jedoch das eine musstet ihr ein bisschen überhetzt antreten und hättet dabei fast euer Leben gelassen. Ihr seid allerdings entkommen erfolgreich und seid jetzt gerade beim Kriechen durch einen engen, warmen Heizungsschacht. Ihr habt es geschafft, den Ofen herunterzukühlen, auf das das Sicherheitssystem, was die Schließfächer angeht, deaktiviert wurde, die sonst in einer Codesequenz, die sich die ganze Zeit selbst überschreibt, durch die Gegend geklackert hätten und es unmöglich gewesen wäre, das Schließfach zu öffnen, das man sucht, wenn man nicht genau weiß, wo es ist. Das habt ihr deaktiviert, das heißt, ihr könnt euch auf die Suche nach der Signatur machen, die euch zugeteilt wurde. Und ihr habt es geschafft, eine Aufseher-Lochkarte zu akquirieren, die es euch möglich machen soll, in den gesicherten Schließfachbereich einzudringen, ohne Alarm auszulösen. Wie das allerdings vonstatten gehen soll, das wisst ihr selber noch nicht so ganz. Ihr hört, während ihr praktisch hört, wie Geschrei verklingt in der Ferne, als ihr durch den Heizungsschacht immer weiter nach unten tatsächlich kriecht, bemerkt ihr, dass der Kampf manche von euch doller mitgenommen hat, dass der Adrenalinspiegel sinkt langsam, ihr merkt, wie sich so ein paar Wehwehchen durchkristallisieren, vor allem diejenigen von euch, die entweder von den non-letalen Geschossen der Dampflegionäre erfasst wurden oder noch schlimmer, die von einer ihrer pneumatischen Fäuste in die Wand gekloppt wurden. Diejenigen, die in der letzten Kampfesrunde basically oder im letzten Kampf auf 0 HP gefallen sind, würfeln an dieser Stelle bitte einmal einen D6. Das müssten alle außer Freund Murak sein. Don't leave me hanging, boy. 2. Okay. 6. Okay. 4. Okay. Du, ihr merkt, wie Qualit immer mal wieder seinen Kopf gegen die Decke des Schachtes mehr oder weniger anhaut, wie er kurz einmal ein bisschen zurückbleibt, outspaced und ihn immer mal wieder antippen musst und seine Aufmerksamkeit auf euch lenken müsst. Ihr leuchtet ihm so ein bisschen in die Augen und ihr seht, eine Pupille ist geweitet, eine ist ein bisschen enger und er schafft es auch nicht so ganz, den Fokus zu halten. Du bist concussed. Du hast Disadvantage of Intelligence Checks und Saving Throws. Du hattest eine 6, nicht wahr? Ja, du merkst, wie nach einiger Zeit, als auch bei dir so dieser unmittelbare Fight-or-Flight-Mode und das damit aufschwallende Adrenalin absinkt, brennender Schmerz in dein linkes Bein Einzug erhalten hat. Und du tastest dich so ein bisschen ab und du merkst, oh shit, du spürst, du kannst teilweise reingreifen und merkst das Pieksen von so ein paar Knochensplittern, die sich anscheinend abgelöst haben. Du hast minus 10 Fuß auf deinen Walking Speed und Disadvantage of Dex Saving Throws. Oh, scheiße. Du hattest eine 2, nicht wahr? Damit geschieht dir nichts. Als du, als deine transhumane, metallurgische Physiologie es schafft, Schäden abzuwerfen. Krug. Ja. Also du siehst auch ein bisschen lediert aus, so. Die eine oder andere Gliedmaß ist ein bisschen verbogen und du weißt, du wirst ein bisschen Zeit in der Schmiede oder in der Tüftlerstube verbringen müssen, um das alles auszudellen und neu zu legieren. Aber grundsätzlich ist deine Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt. Ich kriege an dieser Stelle bitte von jedem von euch einen Constitution Saving Throw, als die Hitze in dem Heizungsschacht die abgestandene Luft euch allen zu schaffen macht. Natural 20. Fangen wir rechts an. Natural 1. Mhm. Ich habe eine 8, aber ich benutze eine Legendary Resistance. Mhm. Du hast? 9. Okay. All diejenigen unter 10 erleiden 1d4 Fire Damage, als ihr merkt, wie so langsam eure Fingerkuppen ein bisschen anfangen zu schmoren und so ein bisschen der Geruch von angesenktem Holz und verbrannter Haut euch in die Nase steigt. Machst du oder sollten wir jeder? Sagen. Macht ihr mal einfach. Okay. Ah, 2. Gut. Dann ist dem so. Könnt ihr hier raus? Merkt aber auch, je weiter ihr euch von dem Ofenraum entfernt, desto kühler wird es für den Moment. Die Luft bleibt stickig, Sauerstoff ist hier wirklich nicht viel. Ihr merkt, wie eure Atemzüge ein bisschen flacher werden und es beginnt langsam so ein bisschen klaustrophobisch zu werden. Ihr hört außerdem immer mal wieder so alle 10 bis 20 Sekunden eine gedämpfte Stimme, die durch die Schächte hallt. Notfall in Komplex HGU1. Alle Sicherheitskräfte in erhöhter Alarmbereitschaft. Genaue Umstände unbekannt. Notfallprotokolle der Stufe 1 werden umgesetzt. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Und diese Durchsage wiederholt sich so alle halbe Minute. Ja. Wird schwillt dann aber in der Ferne so ein bisschen ab. Bis ihr von der Westseite jetzt in den... Im oberen Schacht, genau, die merkt, wie ihr jetzt auf eine andere Ebene kommt. Ja. Ihr seht jetzt ein Heizungsschachtsystem vor euch, immer mal wieder halt durch die Wände und die steinernen Abtrennung unterbrochen, immer mal wieder aber auch durch Gitter versetzt, durch die auch hier rußige, rauchige Luft von unten aufsteigt, den Schacht füllt. Jetzt aber hier auch Stimmen zu euch durchdringen und ihr eventuell, wenn ihr wollen würdet, auch den einen oder anderen Blick nach unten riskieren könntet, um euch zu orientieren. Und ja, da übergebe ich das Ruder für den Moment wieder an euch. Ihr merkt, hier ist diese Hektik, diese Panik, die oben geherrscht hat, nicht zu verspüren. Ihr hört ein bisschen schnellere Schritte, ihr hört ein paar Rufe, aber... Die scheinen hier ihre eigenen Protokolle zu haben und scheinen sich ihrer Sicherheit für den Moment bewusst zu sein oder davon überzeugt zu sein. Ja, ich würde immer, wenn da mal eine Lücke ist oder ein Gitter, wo ich durchgucken kann, würde Murak mal schauen, wie die Wachpräsenz so aussieht. Okay, da müsstet ihr euch allerdings generell in einen bestimmten Bereich bewegen, damit ich euch sagen kann, wo du jetzt runterguckst und wie du das machen möchtest. Kannst mir aber einen generellen Perception-Check geben einmal. Ich würde einmal... Warte mal, für Murak, mal das eine. Eine 50. Okay, du kannst mir mal einen D8 geben, bitte. 4. Okay. Grundsätzlich das Gefühl, das du bekommst, ist, dass es hier jetzt durchtaktiert wird. Jeder scheint jetzt gerade so ein bisschen zu wissen, wo er sich hinbewegt. Allerdings kriegst du nicht das Gefühl, dass sie jetzt gehetzt sind oder gestresst. Und was du hörst, ist ein Dialog von Zweien, die sich Richtung Süden, also unten von euch, bewegen. Du hörst eine, oh Mann, darauf warte ich, seit sie das Ding hier reingeschafft haben. Ich nehme die Faust und der andere... Alter, das ist so unfair. Du hattest beim letzten Test schon die Faust. Ich habe immer noch die Verbrennung vom Kessel. Und ja, die haben wir alle. Dank dir. Und ey, ich konnte nichts machen. So, du weißt doch, wie das ist manchmal. Na, als wir das vorletzte Mal gemacht haben, ist niemand zu Schaden gekommen. Und sie scheinen sich auch weiter nach Süden zu bewegen. Ja, wir würden mal den kleinen Wachraum anpeilen. Und also durch den Schacht und von oben erstmal gucken, was da drin so los ist. Okay. Ja, ihr müsst kriechen auf Knien und Händen durch diesen Schacht. Könnt mir alle bitte nochmal einen Constitution Saving Throw geben? Ich kann mal kurz mit dem Problem. Es ist eine 19. Mhm. Nö. Das ist ein D4 Fire Damage für dich. 12. Das ist geschafft. Und apparently auch eine D4 Fire Damage für dich. Und ich bin down. Das waren meine. Oh, shit. No. Okay. Als ihr gerade über dem Wachraum angekommen seid, hört ihr von hinten ein. Und ich bin down. Und ein Klunk, als der Kopf von Einheit 002 nach unten sinkt und das Licht in seinen Augen erlischt. Weiß jemand, wie man dieses Ding neu startet? Ich würde es einfach mal mit dem Q zu probieren. Mhm. Und dir halt ein Q-Woods geben und das ist ein D8. Das ist ein D10, den du gerade in der Hand hast. Das ist ein D8. Richtig. Das wurde ja ein Repair-Woods. Ein D8 plus... Mimimimi. Du kriegst ganze 6 Hitpoints, mein Freund. Ich fühle mich genauso scheiße wie vorher. Okay, du willst dich wieder ein bisschen aufrichten, das macht immer dunk. Und ja, dir fällt es ein bisschen schwerer, dich durch den engen Gang zu ziehen, weil du das eine Bein ein bisschen nachziehen musst. Aber ja, bald kommt ihr. Ihr müsstet praktisch um... Warte, ich bin down gegangen. Was ich gerade sagen, musst du nicht in D6 würfeln? Nur im Kampf. Achso. Oh, okay. Das zählt für den Kampf. Ihr geht praktisch in diese zweite Einschneidung, die sich durch den Gang vom großen Wachraum in den kleinen Wachraum reinfräst als Raum, wenn ihr mir folgen könnt. Und es ist jetzt noch ein bisschen enger und am Ende ist so ein Gitter, durch das ihr runterspähen könntet. Das ist allerdings nur so ein 5x5-Fuß-Ding. Das heißt, einer könnte sich gerade davor setzen und sich so ein bisschen umgucken. Und ihr könnt mir natürlich einmal sagen, wer das tun soll. Ich mach das. Okay, ihr schaffelt so ein bisschen zur Seite. Murak drängt sich so ein bisschen durch. Perception oder Investigation? Investigation, wenn du dich umgucken möchtest. Perception, wenn du dich umhören möchtest in diesem Fall. Ich höre mich um. Okay. Das ist eine 17. Okay, dann kriege ich nochmal ein D8 von dir. 4. Okay. Noch ein D8 bitte. 7. Okay. Hier hörst du mehrere Dinge. Du hörst einmal das bekannte schwere Atmen und Schnaufen eines Dampfkapitäns. Du hörst ein hohes Fiepen immer mal wieder, wenn er seine Position irgendwie ändert und dementsprechend die pneumatischen Siegel auf und zugehen und Dampf dadurch entweicht. Du hörst das ruhige Tuckern und Puffen eines Dampflegionärs, der sich unten in dem Raum irgendwo aufhält. Und du hörst noch eine weitere Wache, weil du ein Gespräch mitkriegst, wie die Wache den Captain anspricht. Dir das gemerkt? Das Klackern hat aufgehört. Ja, das hat wohl was mit der Durchsage zu tun. Irgendwas geht da drüben in den Kesselräumen vor sich. Es geht uns nichts an hier, würde ich sagen. Wir haben unsere Befehle und es gibt keinen Weg von drüben hier rüber. Ja, aber bleib trotzdem wachsam. Ja, dafür werde ich bezahlt. Ja, das stimmt. Und dann hörst du, wie sich so ein paar Schritte wieder entfernen und die beiden sich im Raum unterschiedlich anordnen. Der Raum ist nicht besonders groß. Was du auch riechst, ist ein sehr scharfer, chemischer Geruch, der hier in die Luft steigt. Und ja, für dich auch viele unbekannte Gerüche, die sich hier irgendwie verbinden. Murak hören Blechmänner. Luft tut weh in Nase. Reingehen oder nicht reingehen? Nein. Wie tut die Luft weh in der Nase? Wie tut die Luft weh in der Nase? Ja, es ist halt, du atmest ein und es sind Gerüche, die sich fremd und ein bisschen schmerzhaft anfühlen. Es ist irgendwas Beißendes liegt da in der Luft. Dürfte ich mal vorbei? Ich Moment, aua, das war mein Aktuator. Auch du kannst mir einmal einen Perception-Check mit Advantage geben, in diesem Fall. Gut, guter Start. Na, also, eine 18. Ja, du riechst dir vertraute Gerüche. Du riechst Schwarzpulver, du riechst Salpeter, du riechst unterschiedliche Säure und basische Chemikalien. Hier scheint sich, also wenn nicht vielleicht auch um Labor, aber zumindest so einen kleinen Nebenraum zu handeln, in dem auf alle Fälle irgendwie handwerklich, alchemistisch gearbeitet wird. Sehe ich irgendwo? Kannst du mir einen Investigation-Check geben? Ist das jetzt da, wo wir stehen, immer noch heiß? Es ist jetzt weniger heiß, aber was grundsätzlich diese Hitze ausmacht, ist diese Grundwärme, die einfach aufsteigt, dadurch, dass hier nicht gut gelüftet ist. Und ihr merkt, dass halt immer, wenn ihr längere Zeit eure Gliedmaßen belasten müsst, wie es einfach immer wieder so langsam ein bisschen durchbrennt. 16. Okay. Du beugst dich so ein bisschen runter, legst dich fast platt auf den Boden, hältst so lange wie möglich durch, während du jetzt wieder merkst, wie so dieses heiße Metall dich ansenkt und guckst und du siehst praktisch eine Tür, ähnlich wie oben. Du siehst allerdings auch, dass diese Decken hier um einiges höher sind. So, wo sie oben nur, ungefähr 2 bis 3 Meter hoch waren, gerade genug, um den Dampflegionären den Durchgang zu ermöglichen, sind es hier teilweise 20 Meter. Die Räume sind 20 Meter hoch und die Flure der Tür nach zu urteilen, müssen ähnlich hoch sein. Ein bisschen kleiner, allerdings ähnlich. Hier ist wirklich Platz. Du siehst rechts neben der Tür einen Werkbankkomplex, wo du mehrere in großen Regalen an der Wand festgenietet und genagelt angeordnete Chemikalien siehst und auch auf der Werkbank verteilt mehrere große Behälter aus unterschiedlichen Metallen, die mit unterschiedlichen Sachen gefüllt sind. Und du siehst mehrere halb fertig konstruierte Gegenstände, die darauf rumliegen. Werkzeug, das verstreut ist. Und eine Aura der Geschäftigkeit. Wie viele Leute sehe ich? Leute siehst du aus den Augenwinkeln den einen Dampflegionär, der unbeweglich in der Ecke steht. Und du siehst eine der Wachen, die relativ entspannt, aber aufmerksam hier durch die Gegend geht. Und irgendwo im Raum scheint sich auch der Dampfkapitän zu befinden. Und diese Werkbank ist wahrscheinlich so 25 Meter entfernt? Jein, also ihr befindet euch gute 20 Meter über dem Boden. Und die Werkbank ist, wenn ihr praktisch von der Seite guckt, runter. Ja, ist ziemlich, ja doch, 25 Meter kommt ziemlich genau hin. Ihr kommt über der Tür praktisch raus. Mhm. Eine letzte Frage noch. Ja? Kann ich bei den Metallbehältern, kann ich so lesen, was draufsteht? Sie sind nicht beschriftet, allerdings erkennst du ein Symbol, das dir, du kannst mir mal einen History-Check geben und kannst dein als Proficiency raufpacken wegen Tinker Tools. Ich habe eh Proficiency. Dann mach's halt nicht. 14. Okay. Ja, du erkennst... Es sieht aus wie eine Kugel, aus der mehrere Sachen gerade am Wegfetzen sind. Gleichzeitig das Siegel der Stadt Wirtwaren und auch das Zeichen für explosive Stoffe. Gut. Okay. Also Warnzeichen, um genau zu sein. Ich kann. Okay. Ich beschreibe das alles so mit der Werkbank und so. Und ich sage, ich könnte versuchen, diesen Metallbehälter stark zu erhitzen. Von hier aus könnte ich das machen, allerdings. Nun ja, und ich hole meine Artificial Mind raus aus dem Kaktus. Jetzt auch so ein kleiner Kaktusgeist. Den kann ich hier da runterschicken. Allerdings, wie ihr seht, glüht er. Und kann gesehen werden. Mhm. Wir könnten da doch eh nicht runter, oder? Also 20 Meter tief ist ganz schön... Hat jemand ein Seil? Hat jemand Flügel? Also abgesehen von dir, aber es hat keiner ein Seil dabei, glaube ich, ne? Also, das heißt, wir kommen... Seil ist in einem Explorer's Pack. Ja, aber wir haben ja unser Stuff, und das darf man nicht selber. Das bedeutet, wir kämen da eh nicht runter. Ich finde das eine gute Idee. Aber wir kommen hier aus dem Gitter... Also ich meine... Wir könnten hier ein Ablenkungsmanöver veranstalten. Vielleicht sollten wir uns mal ansehen, ob wir irgendwo näher an den Boden kommen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das heißt, du würdest... Bleibst du denn hier, oder? Ich möchte hier gerade nicht alleine sein, weil ich jederzeit wieder deaktiviert werden könnte. Okay. Das ist gut zu wissen. Ja, dann ist... Okay, wenn wir hier nicht runterkommen, dann entweder im Aufseherbüro schauen oder im Treppenhaus. Ob es da besser irgendwo runtergeht. Ich würde sagen Treppenhaus. Was meinst du? Das ist näher dran. Da müssen wir nicht so lange in diesem Schacht sein. Oder hast du noch irgendeinen Ass im Ärmel? Wie viele? Ein Ass im Ärmel. Was? Ich habe kein Seil, deswegen kann ich Rope Trick auch. Deswegen ist es egal. Okay. Vielleicht finden wir einen Raum, der gerade leer ist. Und dann fliege ich euch runter. Also, was meint ihr? Treppenhaus? Oder, also am Aufseherbüro werden halt auf jeden Fall Leute sein, denke ich. Probieren wir es im Treppenhaus. Das ist nebenan quasi. Mhm. Hier scheint ja auch keiner in Aufruhr zu sein, weil es gibt ja keinen Weg, der von dort hier rüber führt. Also probieren wir es in dem Schacht nebenan. Okay. Krabbelt einmal rüber, guckt euch um. Hier hört ihr auch dumpfe Stimmen. Ihr hört in der Tat tatsächlich drei Wachen, die dort auf den Treppen stehen und sich unterhalten. Ihr seht außerdem, ihr seht Treppen, die hochführen und dort aus einem Blickfeld verschwinden. Ihr seht keine Treppen, die runterführen. Das scheint die letzte Station zu sein. Und ihr seht außerdem sowas, was aussieht wie so ein Hausmeister-Kabuff. Also einfach eine einfache Tür, die da ist, wo so ein paar Schlitze drin sind und wo drüber einfach nur Wartung steht. Okay, und das ist auch so hoch? Ist es auch 20 Meter hoch? Von unserem Schacht aus? Nee, hier sind es tatsächlich nur, warte, lass mich rechnen. 20 Fuß. Also 6 Meter. 6 Meter, genau. Aber verlaufen die Schächte so, dass die vielleicht auch über diesem Raum entlang laufen? Über dem Wartungsraum? Also das, was aussieht wie dieses Kabuff? Zufällig? Jein. Ihr könnt ja einmal die Karte rüber zeigen. Ihr seid gerade praktisch in dem Nupsi oben links. Nein, diese. Genau. Mhm. Und alles, was halt dunkel schraffiert ist, also was auf der Kopie nicht so gut sichtbar ist, ist halt der Schacht. Sprich, ihr könntet versuchen, links rum, hinten rum und dann gucken, ob das über diesem Kabuff durchführt. Also praktisch die linke Aussparung. Genau, da könntet ihr halt nachgucken. Das wäre das Treppenhaus. Lasst uns doch gucken, ob wir vielleicht sogar in diesem Kabuff landen können. Weil dann sind wir erstmal aus den Schächten raus. Und in der Auftragsbeschreibung stand ja, wenn Dinge passiert sind, kurz irgendwie durchschnaufen und von da aus dann weiter planen. Ich habe erstmal keine bessere Idee tatsächlich. Ich auch nicht. Finde ich gut, sogar ganz gut, ehrlich gesagt. Dann lass uns das machen. Okay. Dann gehen wir forschen. Okay, ihr tapert einmal rum. Können wir nochmal einen Perception-Check geben, wer möchte, wer die Ohren spitzen will? Ja. Gut. Ja. Yes. Natural 20. Me too. Nicht Natural 20. Okay, in dem Fall könnt ihr tatsächlich beide mal ein D8 würfeln. Oh, okay. 8. Was 4. Hast du nicht, Natural 20? Ja. Sorry, dann kannst du auch einwürfeln. 4. 8. 7. Alrighty, während ich mal wieder in meinen Unterlagen blätter. So. Du hast einen Zaubertrick gesagt, ja. Ui, und der Würfel ist verschwunden. als ihr euch gerade wieder weiter dem Süden nähert, als ihr aus eurem Kabuff rauskommt, hört ihr einmal ein Gespräch aus dem Wachraum. Aus dem Großen? Genau. Mhm. Wo einer sagt, sag mal, hast du die am Empfang gesehen? Ja, eine heilige Isabella. Ja, da freut man sich richtig drauf, zur Arbeit zu gehen, ne? Also, naja, jetzt mal nicht übertreiben, ne? Klettert weiter. Hört ein Stufe 1. Das klingt echt übel, oder? Vielleicht hat einer der Öfen wieder jemanden umgelegt. Du glaubst auch daran? Alter, ich war dabei. Er hat einen der Arbeiter verschlungen. Was? Verschlungen! Und ihr hört einmal... hat Jorika eigentlich direkte Befehle erteilt? Nun, sie hat den Titan befeuern lassen. Im Ernst? Ja, doch. Klenke und Wippert sind schon in der HS und bereiten alles vor. Oh Mann, das wird ganz schön eng hier. Das ist, was ihr noch hört. Hochsicherheit. Lass uns mal nicht dem Titan gegenüberlaufen. Hochsicherheit, wir müssen rausfinden, wo wir die Karte reinpacken können. Ich habe das Gefühl, dass das in der Hochsicherheit sein könnte. Und ich krieg von euch allen noch ein Constitution Saving Throw. Oh, Gott sei Dank. Yay, I win! No, I don't. Okay, alle unter 10 können sich selbst einen D4 Schaden machen. Ja, ist okay. D4 einfach reinpieksen. Und ja, wie es das Schicksal so will, klappert ihr rüber und seht tatsächlich ein bisschen Licht, als sich unter euch, da wo ihr ungefähr dieses Maintenance-Closet praktisch einschätzt, ein Gitterbereich. Ein Gitterbereich befindet, eine Leiter sogar an eine der Stellen angelehnt ist. Und ja, die ist wahrscheinlich sogar als Zugang zu dem Heizungsschachtsystem herrscht. Ihr seht einen kleinen Schrank da drin, in dem mehrere Sachen wild durcheinander gewirbelt und nicht besonders ordentlich aufgehängt sind. Und in dem ganzen Closet sind allerdings nicht mehr als so 2 Quadratmeter Platz. Aber Platz genug, dass wir uns da eben mal hinstellen können wahrscheinlich. Es wird so kuschelig, aber ja. Ja, ich kann dann so meine Flügel um euch. Dann sind wir wenigstens aus dem Gang raus. Wird sardinär. Ich glaube, das ist erstmal eine gute Idee. Ja. Und es ist hier auch dadurch, dass es für den Zugang gedacht ist, keine 10 Fuß über dem Boden. Ja, gut. Dann. Das heißt, wir gehen direkt von dem Schacht in den Closet oder wir gehen eine Leiter und diese Wachen, die im Treppenhaus sind, könnten uns eventuell sehen. Nee, ihr geht direkt vom Schacht in den Closet. Wunderbar. Dann? Es ist basically hier so ein Schrank, so eine Aussparung, dann ist hier noch ein Schrank und da oben ist das Gitter und da kommt ihr rein. Dann hinein in diesen Schrank, würde ich sagen. Dann würde ich einmal kurz gucken, ob die Tür abgeschlossen ist. So ganz, also so ganz leise die Klingel und gucken, ob ich sie aufmachen könnte. Okay. Ja, gib mir einen State of Hand Check. Wie sind wir denn schon unten? In welche Reihenfolge gehen wir runter? Willst du das vorher prüfen? Nehme an, dass er jetzt runtergeht und das tut. Naja, ich dachte, wir gehen jetzt alle rein. Ja, könntest du das bitte machen, bevor wir da alle drin sind? Ja, ich dachte, wir sind da jetzt schon reingegangen, weil das gerade so klang. Ich weiß nicht, es war gerade so, okay, dann machen wir das. Nehmen wir an, dass ihr euch alle jetzt in dem Schacht dort rüber befindet. Ja. Was möchtet ihr tun? Gut. Was möchtest du tun? Ich würde gerne einmal gucken, ob die Tür abgeschlossen ist oder ob ich sie, also damit wir nicht... Also willst du erstmal runter und dann willst du gucken, ob die Tür abgeschlossen ist. Ja. Vielen Dank. Dann gib mir noch bitte einen Slide of Hand Check. Das ist eine 24. Okay. Gehst runter. Die Tür scheint abgeschlossen zu sein. Okay. Okay, die Tür ist zu. Das heißt aber immerhin hören wir, wenn jemand kommt. Weil er das Schloss aufschließt. Ja. Ich würde trotzdem sagen, erstmal raus aus diesem Schacht. Mhm. Okay. Also rein in die Hütte. Ja, das auf jeden Fall. Einer nach dem anderen lasst ihr euch mehr oder weniger elegant an dem Schacht runter. Von dir hätte ich tatsächlich einmal einen straighten Acrobatics-Check mit Disadvantage. Kann ich ihm helfen? Ich bin nicht proficient in Acrobatics, aber kann ich ihn irgendwie abstützen oder so? Nicht wirklich in dem Moment. Er muss trotzdem auf seinem gebrochenen Bein aufkommen. Und das ist eher so das Ding. Das ist eine 16. Okay. Du kommst runter, schaffst es minimales Gewicht auf dem angebrochenen Bein zu verlagern. Ihr hört damit. Schaffst es dann aber, dich relativ schnell auf seiner Schulter abzustützen. Und bist jetzt erstmal sicher gelandet. Und so einer nach dem anderen seid ihr jetzt recht eng aneinander gepresst, aber mit genug Luft zum Atmen für den Moment. Erstmal in dem Closet. In dem Closet? Ja. Sind da Klamotten? Nee. Hauptsächlich Werkzeuge. Also du siehst Zangen, du siehst Eimer, du siehst viel Putzmaterial, alles sehr verrußt. Was du allerdings siehst, sind 2 dicke Paar Stiefel. Mhm. Also Arbeitshandschuhe, die auch ziemlich verrußt sind. Hier findet ihr tatsächlich auch Seil. 3 Stück insgesamt, a 60 Fuß. Dann muss ich mal einpacken zur Sicherheit. Mhm. Und irgendwie so eine Hazmat-Suit oder irgendwie Ein Arbeitsmantel. Was du findest, jedoch, ich nehme auch wenn das für dich so zählt, Schutzmasken. Mhm. Wahrscheinlich, um halt oben in den verrußten Gängen arbeiten zu können. Und Knieschützer. Und ansonsten Eimer, so ein paar Schrubber, Besen und ein schmutziges Magazin. So eine Schutzmaske würde ich mir auch ganz gerne einstecken. Mhm. Das sind insgesamt 3. Und finde ich, also wenn da ein Besen ist, könnte ich probieren, mir irgendwie mit so einem Stiel irgendwie irgendwas, nicht Krücke, aber wie nennt zum man Stabilisieren. Das zu schienen quasi. Ja, genau, um irgendwie, irgendwie so eine Makeshift-Schiene zu bauen. Deswegen habe ich auch nach Klamotten geguckt, damit ich das irgendwie... Gib mir nochmal einen Medicine-Check. Oh, scheiße. Darf ich ihm dabei helfen? Weil du proficient in Medicine bist? Klar. Dann habe ich Advantage, ne? Richtig. Dann ist das immerhin eine 9. Nee, warte mal, Advantage, ich nehme das Bessere, dann ist es eine 20, sorry. Okay, ja. Du warst schon so an Disadvantage. Du schienst das Bein, es tut immer noch Schweine weh, du kannst es immer noch nicht so wirklich belasten, aber du merkst, es wird einfach so ein bisschen Belastung davon weggenommen und es ist definitiv angenehmer. Mhm. Cool, ist gut. Okay, was machen wir? Wir können, dieser eine Wachraum ist... Wo sind wir jetzt? Wir sind irgendwo, hier ist das Treppenhaus und wir sind irgendwo da. Genau, wenn ihr praktisch die oberen drei Kästchen des Treppenhauses nimmt, die von Schacht bedeckt sind, dann seid ihr in dem rechten. Sprich, Wahnsinn. Praktisch unter dem O von Knotenpunkt. Ja, okay. Ah ja. Also da oben, da sind wir dann. Genau. Genau, also der Wachraum ist nebenan, wo du eventuell was starten könntest. Allerdings sind hier im Treppenhaus drei Wachen drin. Und ich glaube, wenn wir eins gelernt haben, dann ist es... Ich kann... Ich glaube, ich kann da was machen. Und wir müssen halt irgendwo noch was finden, wo wir diese Lochkarte reinstecken können. Irgendwie. Was stand in der Missionsbeschreibung? Nein. Schlitz, könnte man sagen. Da steht nichts dazu drin, wo man die benutzen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass das Sicherheitssystem dieser Titan ist. Und wenn hier alles so groß ist und da unten diese kleinen Dampfkolosse rumrennen, gehe ich davon aus, dass der Titan einfach dasselbe in sehr groß ist. Und wir sollten uns auf gar keinen Fall mit dem anlegen. Ich kann von hier aus das Metall erhitzen. Okay. Von hier? Ja. Ich muss kurz gucken, ob es in Reichweite ist. Ich glaube, aber ich kann von hier aus das Metall erhitzen. Wie viel Fuß sind das? 300. Ja, wärst du durchaus in der Lage. Ich muss es nicht sehen. Ich kann es halt... Mhm. Also, soll ich es vielleicht auch den Spielern erklären? Bitte, ja. Eine interessante neue Mechanik ist in dem neuen Artificer. Der Archivist Artificer hat ein sogenanntes Artificial Mind. Das ist dieser kleine Kaktus, den ich mit mir rumtrage. Der kann seinen Verstand manifestieren und ich kann ihn innerhalb von 60 Fuß erscheinen lassen. Und ich kann ihn 30 Fuß bewegen pro Runde bis zu einer Reichweite von 300 Fuß von mir entfernt und kann dadurch sehen und hören und Dark Vision mit 60 Fuß. Und ich kann aus diesem Mind heraus Sprüche casten, als sei ich anstelle dieses Minds. What? Und ich muss kurz gucken, Heat Metal hat eine Reichweite von, meine ich, 60 Fuß? Ich glaube weniger tatsächlich. Dann 30? Kann gut sein. Hauptsache es ist nicht Touch. Ob wir so den Titan einfach ausgeschaltet 60 kriegen? Fuß. Krasser Scheiß. Ich glaube, mein Heat Metal ist nicht genug, um so einen Titanenplatz zu machen. Nein. Aber vielleicht, um ein Ding, wo explosiv und böse draufsteht, explodieren zu lassen. Das ist eine hervorragende Idee. Lass uns nur, bevor wir das machen, ganz kurz überlegen. Wie kommen wir hier raus? Na gut, also ich meine, hier ist eine Tür. Ich meine, die werden wir schon irgendwie, glaube ich, aufkriegen. Das Ding ist, sobald das einmal passiert, ist hier auf jeden Fall auch Aufruhr. Und ich glaube halt, wir müssen halt eben diesen Lochkarten-Dings finden. Wir müssen wissen, wo das ist. Das heißt, eigentlich muss einer von uns wieder hoch und gucken, wo das ist. Ja. Darf ich nochmal die Missionsbeschreibung haben, bitte? Abgesehen von dem Bein, also Mobak, wie geht's dir? Mobak mit Schacht, Schließfächer. Ja, aber wenn wir in die Schließfächer gehen, ohne vorher die Sicherheitsdinger ausgeschaltet zu haben, dann haben wir ein Problem. Explosion, Problem. Ja. Aber es gibt irgendeine Maschine bei diesen Schließfächern, so verstehe ich jedenfalls das Missionsbriefing, und wenn wir die nicht abschalten mit dieser Lochkarte, dann haben wir, sag, was du sagen willst. Naja, in der Missionsbeschreibung steht, dass wir das Sicherheitssystem entweder per Sabotage ausschalten, oder nehmen wir einfach mit der Karte in diesen Bereich reingehen. Das ist nicht zentral, dass wir irgendwo etwas deaktivieren müssen, sondern Die Lochkarte autorisiert unseren Zugang zu diesem Bereich. Ganz einfach. Ah. Vielleicht sollten wir trotzdem gucken, ob man diese Loch, ob es da einen Schlitz gibt, den man in dieser Loch, wo man diese Lochkarte reinsteckt. Ja, das wird in dem Eingang zu vielleicht dem können wir Bereich da einfach sein. Vorher nachgucken. Das müssten wir halt machen. Wir haben ja die richtige Lochkarte dafür, oder? Wir haben die Originale. Ja, die einzige Lochkarte, von die ihr bis jetzt gesehen habt, und von okay. der ihr. Das bedeutet, der Eingang zu den, zum Sicherheitsbereich ist durch den Wachraum, oder? Ja, das war das. Also, hier sind die, mhm. da sind die Schließfächer, da ist eine Tür und hier ist eine Tür. Das Problem ist, wenn wir hier was hochjagen, dann können wir da vielleicht nicht durch diesen Raum durch, oder? Ah, okay. Du willst... Mhm. Ich will so rum, statt so rum. Okay. Hinkommen wir. Wenn wir hier... die werden wahrscheinlich alle entweder... Es können zwei Sachen passieren. Entweder die rennen alle hin, um zu gucken, was los ist. Oder die sind so gut geschult und gehen sofort auf... Gefechtschutz. Ja. Ach, ja. Beides kann passieren. Das heißt, je schneller wir handeln, nachdem das Ding explodiert, desto besser. Vielleicht sollten wir alle... vielleicht sollten wir hier kurz noch 10 Minuten warten. Und durchatmen. Ein bisschen, ja. Hm. Und dann gehen wir hoch. Schauen uns das an. Wir haben jetzt Seile. Wir könnten rein theoretisch 60 Fuß, das sind 20 Meter, das heißt, wir könnten runter. Und hoch. Und hoch. Sobald das Chaos ausbricht, nutzen wir, also sobald es passiert, nutzen wir den, wenn es nur eine Minute des, lassen uns runter und gehen da rein. Wir sollten vielleicht auch noch schauen, ob Wachen direkt im Schließfachraum sind. Mhm. Dann sollten wir vielleicht einmal kurz über den Schließfachraum klettern und einfach mal reingucken. Ich glaube ja. Weil also ich glaube, wenn da keine Wachen sind und wir für uns einen autorisierten Zugang zu diesem Raum haben, rein, Objekt nehmen, und im Schließfachraum durch den Schacht wieder raus. Ich glaube, ja, lass uns gucken. Wir müssen ja eh kurz davor hin. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man in den Schließfachraum sich einfach abseilen kann. Beziehungsweise das wäre kein autorisierter Zugang. Wollte ich gerade sagen, deswegen würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Wir müssen eventuell durch den Wachraum rein. Das heißt, wir müssen eventuell durch den Wachraum da rein. Und zwar, es gibt da halt, deswegen meine ich, es gibt halt den Zugang durch den kleinen Wachraum, wo wir was in die Luft jagen. Vielleicht... Man könnte, wenn wir da was in die Luft jagen, dann ist auch bestimmt da auch so Staub und Rauch und die so. Die Captains. Ja. Erstmal waren wir doof, dass wir nicht so eine blöde Flöte mitgenommen haben. Zweitens, das ist mir aber auch erst heute eingefallen. Zweitens, ist euch aufgefallen, dass es immer was explodiert ist? Es ist immer was explodiert, wenn der, als diese Faust nach vorne schoss, es hat immer geknallt, bevor es dann richtig geknallt hat. Das heißt, der hat eventuell was von dem Explosivzeug in sich drin. Mhm. Wenn wir so einen in die Luft sprengen, könnten wir sogar eventuell bestimmen, wo diese Explosion ist. Vorausgesetzt, Heat Metal funktioniert da. Also, ich hab zwei Vorschläge zu machen. Entweder wir jagen diese Fässer in die Luft. Das wäre der wesentlich größere Knall. Das wäre der wesentlich größere Knall, der mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Hoffen, dass es da ordentlich rußig und rauchig ist. Wir drei nehmen die Atemschutzmasken, die hier sind. Du. Ich muss nicht atmen. Und gehen, probieren ich bin uns. Zweimal geschieden. Probieren uns hier durchzustealthen auf die andere Seite und durch die Tür zu gehen, während. So. Oder wir gehen nochmal hoch in den Schacht, lassen uns im großen Wachraum runter, allerdings weiß ich nicht, wie viele Leute da sind und probieren durch die Haupttür in die Schließfläche zu gehen. Ich würde probieren, hier durchzugehen. Vielleicht haben wir Glück und die Explosion nimmt sogar irgendwie die Wachen, die da drin sind, mit und wir haben Zeit da schnell. Aber was ist, wenn der Sicherheitsmechanismus der Tür damit kaputt geht? Dann haben wir... Vielleicht geht aber auch die... Nein. Also aber es gibt ja noch eine Schleuse, es ist ja sozusagen ein Flur. Ja, genau. Es gibt noch eine Tür. Das heißt, am besten wäre es, wenn wir hier reingehen könnten, was aber nicht geht. Aber genau, deswegen... Wollt ihr es eigentlich abfotografieren oder so? Nee. Ich hab, mein Handy ist tot. Das ist ein analoges Spiel, keine Telefon. Deswegen, keine Telefon. Also, entweder hier sind die Fässer, die explodieren können. Entweder wir jagen die hoch und gehen hier durch. Ihr dürft auch drauf zeichnen, ne? Das ist okay. In dem Tohuwabohu. Oder wir gehen nochmal durch den Schacht, lassen uns, weiß ich nicht, wahrscheinlich hier irgendwie runter, wenn das geht, und probieren durch die Haupttür reinzugehen. Allerdings wissen wir nicht, was in dem Wachraum los ist. Also ich finde, wir sollten scouten, was in dem Wachraum ist, wie viele Leute da sind. Vielleicht sehen wir von da auch den Mechanismus für die Lochkarte. Mhm. Dann sollten wir einmal gucken, was in dem Schlüsselfachraum steht, falls da was steht. Mhm. Weil das Ding ist, die wählen sich ja so weit in Sicherheit, weil sie sagen, es gibt keine Verbindung von da hier hin. Das heißt, alles, was quasi in diesen Schlüsselraum rein müsste, müsste zwangsläufig durch den normalen Gebäudeweg kommen. Das heißt, den würden die ja sofort sehen. Deswegen ist die Frage, ob da überhaupt was drin steht. Sofern der Alarm nicht ausgelöst ist. In der Zeit hört ihr von draußen ein weiteres Gespräch. Du, macht dir dieser sprechende Schrank auch manchmal Angst? Ja. Der Schrank dann, redet darüber, wer mich töten kann. Und je nachdem, was wir in den Räumen haben, sollten wir diese Ablenkung provozieren. Und dann, falls sich das Personal aus dem Wachraum löst, da rein, durch die Tür, Objekt holen. Das schade, dass wir ihn nicht long resten können. Ich habe den Mini-Handspruch. Apropos resten. Ich würde euch diesen Moment gerade, ihr scheint euch in ungefährer Sicherheit zu befinden. Wenn ihr den Moment nutzen wollt, ja, das hätte ich würde ich euch das als Short Rest anrechnen. Danke. Allerdings, es vergeht Zeit in der Zeit. Also es sind gute 10 bis 15 Minuten, ja, die ihr dann mit Resten verbringen werdet. Haben wir die Zeit? Ich habe ein bisschen die Sorge, dass wenn der Ofen wieder angeht, dass wir unsere Chance vertan haben. Gut, dann machen wir das. Ich kann das Ding schicken und in alle Räume gucken. Pass auf, wir. Murak, du hast gesagt, dir geht's gut. Kannst du einmal in die Schächte gehen und. Also, ich beschreibe genau wo. Schatzkammer gucken. Wachen gucken. Gucken, also Schlitz für Lochkarte gucken. Kannst du das machen? Und wir shortresten in der Zeit. Und vielleicht siehst du auch, ob in dem Schlüsselkartenraum Fenster sind. Das wäre gut. Mhm. Dann würde ich mich hier tief unter der Erde einmal wieder hochhangeln. Vielleicht so ein Kellerfenster. Tief. Wir sind im U1. Nee, ihr seid tiefer. Ah, okay. Ihr seid tiefer. Dann guck nicht nach Fenster. Nicht, dass er dann die ganze Zeit guckt so, oh, ich muss am Fenster sein. Das ist einfach, bin ich verwirrt, einfach nicht. Gott, was hab ich für 6. Okay, du machst dich auf den Weg. Ja. Während die Gang restet, warte ich gleich. Was machst du, Monkey Boy? Ich würde auch resten, aber ich glaube, für Keypoints muss ich tatsächlich eine halbe Stunde resten, glaube ich. Ja, wir machen, also ich habe es schon immer gemacht, dass Short Rests bei mir keine halbe Stunde sind, sondern 10, 15 Minuten. Deshalb, wenn man spend at least 30 minutes to rest meditating. Dann ist das natürlich so. Ey, das steht da nicht, meine ich. Sucks to be you. Okay, also was machst du in der Zeit? Auch einfach Short Rest. Ja, dann rest ich einfach so. Murak, dann lass dir mal bitte kurz die Karte reichen, damit wir das ganz genau einmal durchgehen können. Also du schwingst dich zunächst einmal wieder in den Schacht hinein und befindest dich jetzt praktisch an der Hinterseite des Treppenhauses. Alles klar. Dann würde Murak jetzt erstmal über den kleinen Wachraum klettern. Das ist der kürzeste Weg ist von hier aus. Also hinten rum? Ich hoffe nicht. Ja, hier entlang. Genau. Mhm. Und einmal runterluschern. Zunächst einmal, wie da die Präsenz ist. Ich glaube, das war der Raum, wo wir auch eben drüber waren. Und exakt, genau. Das war, ein Dampfkapitän, ein Legionär. Okay. Und dann und eine Wache, aber die scheint nicht mehr da zu sein. Dann würde ich nochmal schauen, ob ich an dem Punkt, wo der Gang zum Schließfachraum ist, ob sich dort eine kleine Konsole, wie ich jetzt neu gelernt habe, befindet. Also du kannst den Punkt, wo, also der Punkt von Wachraum zu Gang kannst du nicht sehen. Den könntest du nur von der anderen Seite aus sehen. Mhm. Allerdings von Gang zu Schließfachraum könntest du sehen. Ach, von der anderen Seite aus. Genau. Weißt du, was ich meine? Nee, nicht wirklich. Also, du kannst... Ist das jetzt Murak oder du? Du bist ja gerade hier. Genau. So, du könntest... diesen Punkt kannst du erkennen. Aber diesen Punkt kannst du nicht erkennen. Okay. Dann klettere ich nochmal weg von da, wo ich bin und klettere jetzt über den Schließfachraum. Okay. Und guck, ob ich da was sehen kann. Also, du kannst von da den Schließfachraum sehen. Und du siehst, dass er in Richtung des Wachraumes auch mit so einem großen, mit so einem großen Tor verschlossen ist. Dieses Tor sieht ungleich denen aus, die eher wie diese Schleusetore einmal von oben nach unten durchgegangen sind, sondern es sind so mehrere Metallstäbe, die von beiden Seiten ineinander gefahren sind, von oben nach unten und einmal von unten nach oben. Und in der Mitte siehst du so ein großes, ja, viereckiges, würfelartiges Ding, in dem diese ganzen Stäbe zusammenlaufen. Das siehst du auch auf der Seite zum Wachraum hin, also zum anderen Wachraum hin. Der Schließfachraum an sich ist relativ einfach gehalten tatsächlich. Es sind Dutzende Schließfächer, es überlädt dein Hirn so ein bisschen. Es sind mindestens 10, würde ich sagen. nach oben ist es jedoch offen. Die sind unterschiedlich groß, bis auf ihre Größe absolut identisch und sind einfach in klaren Blöcken miteinander angeordnet. Einmal hier so ein Block, einmal da ein Block, einmal da ein Block. In der Mitte dieser Schließfachtüren befindet sich einmal immer so ein Kubus, wo mehrere, also es ist basically ein Gehäuse für mehrere Rädchen, wo Zahlen draufstehen. Und du nimmst an, dass diese Räder sich normalerweise drehen würden, dass daher dieses Klackern kam. Das ist allerdings, was ihr ausgestellt habt, sodass ihr jetzt die eigentliche Signatur der Schließfächer lesen könnt. Sonst gibt es keine Chance, das Schließfach zu finden, wenn man nicht genau weiß, wo es ist, weil sie die ganze Zeit ihre Signaturen ändern. Jetzt ist aber die ihnen zugeordnete Signatur ersichtlich. Und ja, das ist so, was du ungefähr erkennen kannst. Wie dicht sind die Gitterstäbe der Türen zum großen Wachraum? Kann man da relativ leicht durchgucken? Meinst du, wie dicht sie voneinander entfernt sind? Ja, also wie dicht ist die Masche? Fast gar keine. Es ist praktisch solide, nur dass es einzelne Stäbe sind, die aneinander angrenzen. Und ich konnte von über dem Wachraum konnte ich nicht die Tür erkennen. Woran lag das? Einfach an dem Winkel, wie ich genau, da reingucken konnte? Genau. Also du kannst praktisch, wenn du an der unteren Kante bist, wenn du an dieser Kante bist, so, kannst du halt diesen Eingang sehen. Aber du kannst den Eingang da oben nicht sehen, weil hier der Weg so verläuft. Und das ist halt dein toter Winkel. Wenn du hier wärst, könntest du den allerdings sehen. Ach so, dann würde ich da nochmal auf die andere Seite klettern. Okay, dann gib mir mal bitte einen Constitution Saving Throw. Yes. Das ist eine 13. Okay, damit widerstehst du dem Smog und der Hitze. Und du siehst dort, dass eins dieser Schleusentore da ist. Sieht allerdings ein bisschen stärker verstärkt aus. Erkenne ich dort irgendwo einen Schlitz, der für die Schlüsselkarte geeignet sein könnte? Der Mechanismus ähnelt so sehr dem Mechanismus, den du oben gesehen hast, dass du davon ausgehst, dass es hier sich um denselben Mechanismus handelt, sprich Hebel. Also nochmal, um zusammenzufassen, von Schließfachraum zum Wachraum ist dieses mega komplizierte Tor. Ja. Von Schließfachraum in den Gang rein, auch kompliziertes Tor, aber von Wachraum in Gang rein, einfaches Tor. Wachraum in Gang, der zum Schließfach. Genau, richtig. Dann würde ich jetzt noch einmal über das Treppenhaus rüberklettern, um mich da noch einmal umzuschauen. Okay. Ja, willst du ins Treppenhaus gucken? Genau, wieder drei Wachen, die in unterschiedlichem Zustand der Bereitschaft dastehen und so ein bisschen auf Befehle zu warten scheinen. Alles klar. Vom Treppenhaus aus kommen wir auch wieder bis nach oben hoch? Ja, allerdings, wenn ich das richtig sehe, dann muss ich nochmal kurz gucken. Doch, ja, damit würdet ihr an dieser Stelle allerdings in den Westflügel kommen und nicht in den Kesselkeller, wo ihr gestartet habt, weil ihr euch zu weit in die Richtung bewegt habt. Also du weißt nicht, was euch da oben erwarten würde, sagen wir es so. Dann kehre ich jetzt wieder zurück zu unserem kleinen Schrank und teile meine Informationen mit euch. Gutti, ihr habt in der Zeit ein bisschen durchgeschnauft, durchgeschnieft, durchgeatmet. Und ja, ihr erfahrt in knappen Worten. Und viel Gezeige Dinge auf der Karte. Sehe ich das richtig, dass wir uns auch in diesem Flur runterlassen können? Habe ich das richtig mitbekommen? Ich meine, ich habe das so gesehen. Nein, in dem Flur könnt ihr euch nicht runterlassen. Okay. Ja, nicht den Flur, Wachraum, ne? In dem Wachraum könntet ihr euch runterlassen. Okay. Oh, okay. Mhm. Aber das ist auch der Wachraum, wo dieses Explosionszeug die Explo steht. Genau. Okay. Wo und da steht auch einer von, da steht auch der Captain. Da steht auch der Captain. Großer Blechmann. Die Fahrt. Frage ist, gehen wir, also ich würde sagen, wir nehmen die Route durch den kleinen Wachraum und den Flur. Die Frage ist, jagen wir von hier aus jetzt schon diese Fässer hoch? Oder gehen wir durch den Schacht und jagen sie von oben quasi hoch und lassen uns dann mit Seilen runter? Wenn wir uns in dem kleinen Wachraum runterlassen, sollten wir die Fässer gar nicht hochgehen lassen. Weil dann entweder schütten wir da alles zu, wir zerdellen die Tür, oder wir haben komplette Wachpräsenz da. Wenn, dann müssen wir die Ablenkung im Treppenhaus oder im großen Wachraum produzieren. Die Untersuchungen in Komplex HGU1 sind beendet. Status: Übergriff auf Wachpersonal ist erfolgt. Alle Komplexe abriegeln und durchkämmen. Letale Waffen gemäß § 16 Absatz 4 Gildenverordnung autorisiert. Dies ist keine Übung. Okay, wir müssen weiter. Hoch, hoch, hoch. Vier. Ja. Wir vier. Vier. Einer Fluchtweg. Einer Schießfach. Einer Schießfach-Fluchtweg. Einer Ablenkung. Okay. Also einer Treppenhaus Wachen gucken. Wachen vielleicht gehen, wenn Ablenkung, wenn nicht. Mhm. Einer Schließfächer mit Schlüsselkarte. Einer Ablenkung woanders als vielleicht Wachraum. Großer Wachraum. Großer Wachraum. Mhm. Auch Kapitän da? Auch Mann mit Bart da? Nicht gesehen. Da führt auch gar kein Schacht über dem großen Wachraum. Über dem großen Wachraum ist kein Schacht, genau. Aber also du hättest gucken können, ob du von der einen oder der anderen Seite reingucken kannst, aber hast du nicht getan. Vielleicht war der Captain dann gerade in dem Kleinen. Ihr hört jetzt von vor der Tür, okay, wie die jetzt in Bereitschaft gerufen wurden und wie eine Person die Treppen hochgeht, eine weitere Person die Treppe ein bisschen weiter runter in Richtung des Komplexes geht und hört ein als eine andere Person irgendwie eine Waffe zieht oder entsichert oder irgendwie sowas und alle so ein bisschen unruhiger werden in der Art, wie sie sich unterhalten. Aber wir hören noch alle drei? Noch hört ihr alle drei. Wie kommen wir hier raus? Treppenhaus hoch, aber oder durch die Schächte zurück, aber auch gefährlich. Hört jetzt ein Wupp und ein bisschen Beben. Oh, Scheiße. Und dann geht eine der Wachen tick, tick, tick, die Treppe wieder runter und ihr hört, wie eine Tür aufgeht wupp, und eine Tür wieder zugeht. Wupp. Das heißt, es sind jetzt nur noch zwei Wachen da. Einer ja, vielleicht sogar noch. Zwei. In dem Schließfachraum hast du keine Wachen gesehen? Nur Schließfächer. Okay, das heißt, du würdest für die Ablenkung sorgen? Was soll ich tun? Soll ich das große Fass in die Luft sprengen? Das. Wir haben keine Sicht auf den großen Wachraum gehabt. Nein. Ich vielleicht nicht. Doch. Also ich. Wir können auch nicht in die Hochsicherheit reinschauen. Wir waren nicht beim Aufseherbüro wie Dune. Ihr könntet versuchen, von entweder der Nordseite, der Südseite oder der Westseite in den Hochsicherheitsraum reinzugucken. Da kann man reingucken. Ihr könnt es versuchen. Also ihr seht, dass da Schächte langführen. Wir müssen hoch. Wir müssen wieder hoch. Ich gehe auch wieder hoch. Bevor gleich noch jemand den Schrank aufschließt. Ja, dann würde ich sagen, Hier. Hey, wollen wir nicht den Schrank aufschließen? Nein, der redet mit mir, das ist gruselig. Wir können uns alle unterhalten. Ich bleibe beim Wachraum. Mhm. Murak guckt sich das Aufseherbüro an. Mhm. Einer von uns kann sich. Hm? Ja? Einer von uns bleibt bei den Schließfächern. Und wenn wir das Treppenhaus als Fluchtweg benutzen wollen, einer beim Treppenhaus. Das kann ich auch. Ich kann von hier aus alles. Mhm. Dann bleib du doch ich hier halt vielleicht oben oder auf der Leiter, aber hier, also dass du dich halt nicht so weit durch die Gänge bewegen musst, du bist ja nicht mehr so. Jetzt geht's wieder. Untersuchungenkomplex HGU1 beendet. Status: Übergriffe auf Wachpersonal erfolgt. Alle Komplexe abriegeln und durchkämmen. Letale Waffen gemäß Paragraph 16 Absatz 4 Gildenverordnung sind autorisiert. Okay. Dies ist keine Übung. Murak, geh nochmal in die Schächte. Schau, was du im Aufseherbüro sehen kannst. Hualid, gehst du auch in die Schächte, guckst, was du im Hochsicherheitsding sehen kannst. Mhm. Ich gehe über den Wachraum. Nimm Seil mit. Du bleibst hier. Wir kommunizieren, was wir machen können, und im Zweifelsfall kann ich mich hier abseilen und probieren, in die Schließfächer reinzukommen. Ich würde mich nicht direkt im Schließfachraum ab. Nee, aber wenn es um den Zugriff in den Schließfachraum geht, sollte ich das nicht lieber machen? Ich glaube, ich bin vielleicht möglicherweise der Schnellste von uns. Gute Idee. Hier ist die Karte. Nein, wer geht in den Schießfachraum rein? Ja, das würde ich dann machen. Ja, hier ist die Karte. Gute Idee. Sobald ich ein Zeitfenster sehe, wo ich irgendwie aus dem Schacht raus. Und ja, dann du musst nicht Seil klettern, du kannst fliegen. Viel besser. Gut, dann gehe ich den Nacht im, also über dem Hochsicherheits. Gucken, ob ich über dem Hochsicherheits. Dann bleibe ich hier. Ja. Okay, und let's go. Ich gehe aber auch, ich muss oben in den Gang rein. Ich kann nicht hier unten bleiben. Nee, das ist klar. Okay. Damit begeben sich fürs Erste alle wieder in den Schacht. Mit Masken. Und ich ziehe mir die Knieschoner an, damit mein schönes Federkleid da nicht ansenkt. Sehr rücksichtsvoll auf die eigene. Sehr, sehr Self-Care. Das finde ich sehr gut. Murak, was ist genau dein Plan? Ich sollte mir nochmal die anderen beiden Räume anschauen. Nur das Aufseherbüro. Dann das Aufseherbüro. Okay. Khalid, was ist genau dein Plan? Ich krieche durch die Schächte über den, also quasi zu dem Verbindungsgang zwischen kleiner Wachraum und Schießfachraum. Mhm. Und da kommt man nicht runter, ne? In dem Flur? Also man kann nicht in diesen Verbindungsflur, nicht in den Verbindungsgang. Da kann man nicht runter. Du kannst, Kannst in den Wachraum rein. Du kannst in den Wachraum rein. Genau. Ja, dann, da ist ja auch das Explosive und so. Exakt, genau. Ja, dann würde ich erstmal da warten. Und, gut, dann setze ich mich hin. Mhm. Und wer hält jetzt das Treppenhaus im Auge? Du bist beim Treppenhaus. Okay. Versuche ich das Treppenhaus im Auge zu behalten, aber gleichzeitig schicke ich meine Artificial Mind über den Wachraum. Ich kann ihn ja mitnehmen. Nee. Der schwebt so geistermäßig. Ich schwebe hier. So, okay. Ich mache das so. Mit dem Schneidersitz hin. Cool. Hol den Controller raus. Und, Okay. Holt seinen arkanen Controller raus. Ein geisterhaftes Abbild. So ein bisschen blitzen und zuckt. Steigt aus dem Kaktus auf, der jetzt nach vorne umkippt. Und ein kleiner schwebender Kaktus schwebt jetzt da. Ein kleiner schwebender Kaktus. Und zzzzt, verschwindet oben. Im Gebälk, basically. Genau wie du und genau wie du. Und du? Ich würde durch die Schächte oben nochmal probieren, ob ich irgendwie einen Blick in die Hochsicherheit werfen kann. Okay. Du das Aufseherbüro? Ja. Du die Hochsicherheit. Mhm. Dann habt ihr zunächst einmal denselben Weg. Wenn wir in der Hochsicherheit irgendwas in die Luft jagen können, können wir das wäre eine super Ablenkung, weil die dann denken, dass wir das wollen. Ich halte die Augen offen. Okay. Ihr beiden zuerst. Du hast den kürzesten Weg, deshalb zu dir kommen wir gleich. Ihr beiden krabbelt erstmal durch die Schächte. Gebt mir bitte einen Constitution Saving Throw auf dem Weg. Ich bin ja auch oben in dem Schacht. Aber zu dir kommen wir gleich. Ist der mit Advantage, weil wir den Mundschutz haben? Nein. Du auch noch nicht. Erstmal die beiden. Also. Oh, heilig geschafft. Okay, jeweils ein D4. Eins. Nice. Drei. Nicht so nice. Krabbelt weiter. Ihr kommt an den Punkt, an die Kreuzung, basically, wo ihr euch entscheiden müsst. Das ist der Ort, an dem der untere Heizungsschacht von links reinführt. Ihr habt jetzt die Wahl, praktisch weiter das Wort Schacht lang zu gehen und dann die eine Straße in der Mitte zu nehmen oder unten rum und von der anderen Seite zu gucken. Für dich wäre wahrscheinlich am besten, wenn du hier reingehst. Ne? Ich würde es unten rum probieren, tatsächlich. Okay. Ich würde übrigens, ist die Leiter fest installiert da in dem Schrank? Nö, ist so eine Leiter, die da die zieh ich hoch. Klemmt. Es ist so eine Trittleiter, so, die da einfach steht. Ja, aber es macht den Leuten noch trotzdem schwerer. Auf alle Fälle, nur ein. Ja. Ja. Und ich verschließe auch das Gitter wieder hinter uns. Okay. Das war schon überlegt. Das machst du. Gib mir doch mal ein Sleight of Hands Check, wie stealthy dir das gelingt, eine steife Leiter hoch. In Robert, die Heizungsschächte. Slide of Robert Prosthetics. 14. Okay. Also, du kommst einmal gegen das Gitter, es macht einmal klapp, klapp und das Gitter klappt zu. Und es ist für dich laut. Du weißt allerdings nicht, ob so nachts in der Küche und alle schlafen laut ist oder ob es... nachts in der Küche und alle essen laut ist. Exakt, genau. Ach so. Aber... Du nimmst es auf alle Fälle wahr und alle, die sich auch gerade, alle, die sich gerade in den Schächten befinden, hören zumindest auch so ein Kling-Klonk und haltet für einen Moment so inne. Kling-Klonk, du und ich? Die Schächte entlang? Es kling-klonkert mein Herzapparat. Es klipp-klapp-klappert mein Bewegungsautomat. Also. Klappert die Mühle am rauschenden Bach. Kling-klonk! Du wirfst einen Blick ins Aufseherbüro. Du findest ein Sichtfenster und eventuellen Zugang tatsächlich. Es ist praktisch das Kästchen, das... Am spitzesten ins Aufseherbüro yes. reinführt. Also das Ende der Nase, richtig. Wahrscheinlich auch ein Abzug für Notfälle. Exakt, genau. Du blickst rein. Kannst du mal einen Investigation und einen Perception-Check geben? Ich würde gerne einen visuellen Perception-Check geben, wenn das funktioniert. Das machst du an dieser Stelle, bitte. Dankeschön. Das ist leider nur eine 9. Okay. Du erkennst, im Aufseherbüro befinden sich zu diesem Zeitpunkt nur eine Wache, die so ein bisschen nicht weiß, was sie machen soll und in Alarmbereitschaft hält einen bronzenen Knüppel, eine Art bronzenen Knüppel in der Hand und ein Schild, also einen kleinen Bucklerschild und steht da. Guckt sich um. Ansonsten, das Büro sieht einfach sehr unordentlich aus. Du siehst einen Schreibtisch, wo mehrere Papiere rumliegen. Du nimmst auch wieder diesen bisschen chemischen Geruch wahr, allerdings nicht so stark wie drüben. Du siehst ein paar Teller da rumstehen. Du siehst eine Tasse, aus der immer noch warmer Dampf aufsteigt. Und ein Safe an der Rückseite des Schreibtisches praktisch. Dass, wenn man auf dem Stuhl sitzt, der Safe sich hinter einem befindet. Aufseher, eine Wache. Okay. Du wirfst einen Blick in den Hochsicherheitsraum. Hier wurden die Gitter, die reinführen, verstärkt. Wo normalerweise eine Klappe nach draußen ist hier praktisch diese Klappe mit drei weiteren Balken verschlossen. Mhm. Du weißt nicht, wie viel tatsächlicher Kraft diese Balken standhalten würden, allerdings scheinen sie so den Opportunisten für den Moment aufzuhalten. Mhm. Du kannst mir auch mal einen Perception und einen Investigation-Check geben. Perception ist eine 10 und Investigation... aber immerhin eine 11. Okay. Du guckst und du erkennst erst relativ wenig. Dunst wabert auf dem Boden herum. Es ist ziemlich kühl. Und wo ihr normalerweise immer auf Deckenlevel gewesen seid und von oben runter geguckt habt, kannst nicht so dein Gesicht so doll ranpressen, dass du merkst, wie du schon so dieses Gittermuster an die Wange kriegst und siehst, dass die Decke noch höher geht. Das hat auch einen Grund, den du bemerkst. Du siehst einmal auf ungefähr 10 Metern Höhe und einmal auf 20 Metern Höhe ist so auf Gerüststangen ein Rundgang angebracht. Auf diesem Rundgang sind gerade zwei Wachen am Hantieren. Von diesem Gerüst eingefasst siehst du eine enorme metallene Konstruktion. Im Moment ist der Rücken aufgeklappt und ihr seht, wie dieses Molochartige Wesen, bestimmt 25 bis 30 Meter hoch, mit Kohle befüllt wird. Immer mal wieder gibt es zischende und dampfende Laute von sich und ist im Begriff zu zucken. Sie siehst einen der Dampfkapitäne auf diesem Rundgang langschreiten. Es scheint sich um eine weibliche Person zu handeln, die gerade Kommandos gibt, das Ganze anzuheizen und ein bisschen voranzugehen. Du siehst zwei weitere Leute, die gerade damit beschäftigt sind, dutzende Ketten und Seile, die an dem Wesen angebracht sind, zu kappen. Und du hörst ja eine Art Disput, wo es darum geht, dass die Aufseherin, die sich auch in diesem Raum befindet, nicht so ganz damit einverstanden ist, jetzt den Titan zu wecken, nach dem Motto. Und die Dampfkapitänin sagt, Sicherheit geht vor. Und ja, das ist ungefähr die Konversation, die du mitkriegst. Kriege ich mit, warum die Aufseherin nicht will, dass der geweckt wird? Es ist basically, es scheint sich noch um Prototypen zu handeln und für die Sicherheit kann nicht garantiert werden. Und sie sagt, meine Männer können den bemannen, wir haben das mehrere Male getestet und wenn sich hier irgendwas rumtreibt, wird er damit fertig werden. Und die andere sagt, ja, aber zu welchem Preis, basically. Okay. Ich habe den Titan gefunden. Mhm. Ich glaube, wenn wir für Ablenkung sorgen, dann ist er unterwegs. Ich kann mir vorstellen, also ich habe irgendwie mitgekriegt, es ist ein Prototyp und ich glaube, es kann sein, dass da einige Sachen schief gehen, sobald er erstmal unterwegs ist. Wir sollten ihm auf jeden Fall nicht in die Quere kommen. Und es ist auch, ich kann hier auch nicht eben mal eben rein. Die Gitter hier sind mehr gesichert. Ich wüsste jetzt gerade auch nicht, ob ich hier irgendwie was machen kann, um den zu sabotieren. Trotzdem, also das Aufseherbüro, das ist eine Wache, aber bringt uns das weiter? Also ich meine, das ist genau am anderen Ende. Ich würde sagen, wir probieren die Fässer im Wachraum in die Luft zu jagen, probieren für Ablenkung zu sorgen und in der Zeit probiert unser geflügelter Freund einfach mit der Schlüsselkarte an die Schließfächer zu kommen und wir probieren für Ablenkung zu sorgen, wo es irgendwie geht. Und ich würde mich gerne auf den Weg zu Murak machen. Okay. Murak, ich habe eine Idee. Ich komme zu dir. Okay, du lässt die beiden Damen in ihrem Streitgespräch hinter euch. Gibt es Singer? Ja. Das letzte, was du hörst, ist, Madame, mit Verlaub, mir ist es absolut egal, was hier unten vor sich geht. Ich werde diesen Titan anschalten und ich werde ihn benutzen. Und ihr hört nur ein, gut, wenn der ganze Keller über uns zusammensteht, wissen wir, wer schuld ist. Dann ist es mir egal. Aber ich will ans Geschütz. Na gut. Und er hört jetzt, wie nochmal eine Pfeife geträllert wird und ein bisschen mehr Aufruhr kommt in den Raum rein, als du dich zu Murak begibst und ihr jetzt beide in dieser kleinen Nase über dem Aufseherbüro hängt. Kann ich auch nochmal reingucken, ob da wirklich nur eine Wache ist? Ja, gib mir von mir aus gerne noch einen Perception-Check. Das ist eine 11. Nimmst auch nur diese Wache mal. Alle bereit? Bereit. Ich bin natürlich da mit ihm und ich gehe mit dem Artefisch im Main. Also du bist jetzt über dem Wachraum auch? Über dem Wachraum und guck, dass ich halt, ich versuche außer Sichtweite zu bleiben mit dem Ding, aber dass ich so, ich muss 15 Fuß in den Raum rein, damit ich den Zauber wirken kann. Mhm. Okay. Was Muraks Job? Murak, wirst du mit der einen Wache da fertig? Mhm. Wenn's knallt, probieren wir das Gitter aufzumachen, ohne dass er es mitbekommt. Das ist eine Wache, ne? Ja. Probieren. Murak. Und dann kommt der Rentiermann. Wie steht diese Wache in dem Raum? Also ich kann es ja mal for the sake of this aufbauen. Jetzt auch nur die schönen Spielsachen von Ryan benutzen. Also steht er eher so in der Ecke, unter mir, vielleicht direkt unter mir. Ich baue es mal zusammen. Damit ich schon mal weiß, welches Schutzfach das ist. 7. Schutzfach VK 007. oder 007. Oder Ofi. Ovi. Das wollte ich vorlesen. Ihr habt alle gesagt, dass das eine 7 sein soll. Ich hab das gesagt. Die anderen sind nicht solche Klugscheiße. So, hier. Zack. Und das zu hier. Zack. Things are getting excited now. Zack. Hier ist die Tür. Das ist literally all or nothing jetzt. Die in den Wachraum führt. Das kann ich auch nochmal kurz machen. Wenn der Behälter leer ist, haben wir ein Problem. Und oh, immer noch irgendwo durch. Nur so ein Zettel. Habe ich noch einen Trick auf. Nur so ein Zettel, so ein Zettel drin, genau. Von. Kannst du deinen Mind hochgehen? Das machen wir einfach mal. Oder von wegen, ja, danke, dass ihr es probiert habt. Und das hier hin. Ich war schon vor euch da. Jetzt kommen so 100 Daily Long Legs daraus. Also hier und da geht's praktisch weiter. Und der ist auch 20 Meter hoch? Der hier? Nee, das war ein Zugang auf Sicherheit, beim Aufseherraum. Was meinst du mit einem Zugang? Dass man da theoretisch auch von außen reinkommen kann. Das heißt, dann wird er wahrscheinlich ähnlich wie eben. Also Leon wird das gleich noch mal genau erklären. Machen wir es mal so. Und hier mit der Tür den Zugang zum Hochsicherheitsraum. So, welche Frage stellte sich gerade? Das habe ich nur so semi gekriegt. Dass wir uns abseilen müssen. 20 Fuß an diesem Ort. Okay. Bevor wir es machen, gibt es eine Möglichkeit, oben in dem Gang irgendwo schon mal ein Seil festzumachen? In dem Schacht? Im Schacht? Ja. Ja, tatsächlich. Du findest an manchen Stellen so Sicherheitsringe, die mehr oder weniger in die Schachtwände, wahrscheinlich auch zu Reinigungszwecken, dass du da nicht irgendwie stecken bleiben kannst oder so, dass du notfalls rausgezogen werden kannst. Okay, ich würde schon mal gerne... Falls du ohnmächtig wirst. Ich würde schon mal gerne an einem dieser Sicherheitsringe mein Seil festbinden. Mhm. Ich helfe dir. Achso, nur for future reference, der Dude steht praktisch hier. Ja. Und der Schacht verläuft so. Das heißt, du bist basically hier. Genau über ihm. Mehr oder weniger, convenient. Ja. Convenient. Alles klar. Das ist noch so. Boah, Hammer! Gebe ich dir einen Slider-Fan-Check fürs Seil festmachen? Und hier auf dem. Warte kurz, hier steht das, wenn ich schon habe. Hier ist das Fenster, also das Fensterbrett basically. Also die Borte. Und. Hier ist noch der Safe. Joink. So. Slide-of-Hand-Check fürs Seil festmachen? Um das Seil festzumachen? Ja, bitte. Ein Slide-of-Hand-Check und ein Straighten-Intelligence-Check, wie gut der Knoten ist. Okay, den Slide-of-Hand kann ich dir helfen, Intelligence überlassen. Okay, okay, das heißt, ich mache erstmal Slide-of-Hand mit Advantage. Mhm. Das ist eine 19. Aha. Und dann you get Intelligence. Das ist eine 20, nicht natural. Okay. Ja, also es ist ein sehr komplexer Knoten und so nach der dritten Windung beginnt dir so ein bisschen der Schweiß auszubrechen. Allerdings versuchst du dich auf die Basics zu konzentrieren. Siehst eine Lasche, die so nicht so ganz festgezogen ist, deutest ihn einmal darauf hin, du nimmst es dankend an, zoost einmal fest, ziehst zwei, dreimal dran, rührt sich absolut gar nichts. Du hast das Gefühl, eher würde die Platte aus dem Schacht rausgerissen werden, okay, als dass der Knoten nachgibt. Okay. Ist jetzt auch nicht so cool. Wenn's knallt, mache ich das Gitter auf. Du schnappst ihn dir. Jetzt oder nie. 15 Fuß in den Raum rein, Heat Metal auf den Behälter. Okay, gib mir bitte einmal straight den Damage einfach. 6. Okay. Du konzentrierst dich, du merkst, wie die Hitze in dieser unsichtbaren, binären Verbindung, die zwischen dir und deinem Wesen herrscht, hindurchfließt und sich dadurch leitet, genau. Es einen kleinen Kaktusarm nach vorne streckt. Und anfängt, diesen Behälter zu erhitzen. Für den Moment jedoch nichts passiert. Die eine Wache in dem Raum guckt sich so ein bisschen um. Moment mal, hey, was ist das denn? Und bewegt sich dahin. Was hat dieses Wesen oder diese Projektion? Hat es irgendwelche Stats? Hat es irgendwelche... Es ist intangible. Okay. Also es ist nicht, man kann es zwar sehen, aber man kann es nicht greifen oder angreifen. Mhm. Es glüht leicht um 10 Fuß Radius. Okay. Das war's. Gut, dann hörst du ein hörst du ein Pfeifen tatsächlich, als der eine, der Dampfkapitän im Raum, jetzt hingeht, sich das Ganze mal anguckt. Deine Dampforgeln auf dem Rücken. Geht dahin. unterschiedliche Signale von sich geben und du jetzt die schweren Schritte eines Dampflegionärs hörst, der sich jetzt aus einer der Ecken dem Ganzen nähert. An dieser Stelle würfen wir einmal Initiative, damit das alles in der richtigen Reihenfolge stattfindet. Wir alle? Nee, erstmal nur der gute Herr da vorne und du auch, weil du da in der Nähe bist. Oh boy. Fuck. Ja. 16. Mhm. 11. 11, okay. Okay. Also ich habe halt quasi so in dem Moment, wo es losgeht, wäre quasi meine Action gehalten gewesen, sobald es halt Peng macht. Okay. Ja, der Dampfkapitän ist als erstes dran, geht näher ran, guckt sich das so ein bisschen an und was zur Hölle ist das? Fasst so ein bisschen die Behältnisse an, guckt sich das an, zieht die Hand so ein bisschen weg. Und guckt nach oben. Stapft in eure Richtung. Und hey! Und ihr hört jetzt ein und damit ist der Legionär als nächstes dran. Hört dann, als sich eine der Harpunen direkt in das Gitter bohrt und es so ein Ritt, als das Gitter rausgerissen wird. Ist halt noch besser. Danke! Aber wer weiß, was jetzt passiert. Und das Gitter rausgerissen wird. Hört ein weiteres Pfeifen, als er sich woanders hinstellt im Raum. Ihr hört wieder Stapfen und Stille für den Moment. Damit bist du dran. Bonus-Action sind nur 3 Schaden diesmal. Okay. Der Kaktus erwacht wieder so ein bisschen. Es gibt einen weiteren Zzzz und ein weiteres Hitzewelle geht in diesen Kanister. Und machst du noch was weiteres? Also das ist jetzt, ich habe eine Frage. Ja. Also ich bin ja wieder zurück, ne? Oder ich bin, Sie sehen den Kaktus nicht? Sie sehen den Kaktus doch. Ach so. Was sollen sie denn machen? Ja, das war dämlich von mir, weil ich hätte, also ich bin jetzt davon ausgegangen, der hat 60 Fuß Reichweite, der Spell. Und wenn das aus meiner Reichweite raus ist, ist der Spell zu Ende? Der Kaktus wendet ja den Spell an. Ja. So, sprich, der Kaktus muss innerhalb von 60 Fuß von seinem Ziel entfernt bleiben. Sonst kann er nicht mit der Bonus-Action das Genau. Ding. Okay. Alles cool. Ja, wir müssen noch eine Runde warten. Ich sag euch Bescheid. Okay. Das bringt uns zu dir. Von da, warte mal, wenn ich jetzt mal, kann ich mal die Karte? Ja, auf jeden Fall. Bin ich jetzt hier ungefähr, hier drüber? Da? Zeig's mir doch in dem Schacht am besten, weil dafür ist die Karte da. Da? Oder bin ich da? Ihr seid in der Zunge drin praktisch. Ach, da, okay. Genau, über dem Wachraum. Das heißt, ich könnte quasi genau auf diese Tür gucken. Richtig. Gut. Weil ich würde, kann ich von da, wo ich jetzt bin, ungesehen einen Blick auf die Tür haschen, damit ich schon mal sehen kann, wo dieser Hebel ist? Weil das ist ja eine von diesen normalen hydraulischen Türen. Wenn du dich jetzt der Öffnung wieder näherst, würdest du vermutlich gesehen werden, weil... Ja, das hat mir fast auf dieses Loch wurde jetzt aufmerksam gemacht. Ja gut, aber da, also Murat hat erzählt, die sieht ja so aus wie die Türen, die wir schon in dem Kesselkeller gesehen haben. Das heißt, der Hebel ist halt entweder links oder rechts direkt quasi in dieser Einlassung an der Tür sozusagen. Genau. Ja gut, dann ist es halt Trial and Error. Das ist ja mit okay, warte mal. Ich bin ja eigentlich. Bin ich noch dran? Ist wahrscheinlich. Ne, es ist ja. Ich kann dich ja fragen. Also noch hat er nichts gemacht. Also wenn du noch irgendwie was tun möchtest. Fuck, ich kann. Ich kann ihn auch sehen, ne? Okay, warte mal. Wen jetzt? Ich. Den Dampfkapitän. Nee, der hat sich wieder, der hat sich im Raum bewegt an einen Ort, den du jetzt von diesem... Den ich mit von dem Kaktus nicht sehen kann. Achso, von dem Kaktus. Ja, ja, doch, klar, der sieht alles. The almighty Cactus. Praise the Cactus. Okay. Wenn wir uns diesen Raum vorstellen... Okay. Lassen. Alles klar, ja. Der Kaktus, Warte, ja. Jetzt gib mir eine Sekunde. Ja. Warte, der piepst sich kurz wieder an. Dieter, kannst du mir sagen, wo der Hebel an dieser Tür ist? Dieter! Mit deinem Kaktus. Dieter, wo ist der Hebel? Was Scheibe? Dieter! Ich bin zweimal geschieden und der Hebel ist... Vier Klempner gehen in den Keller, fragt der eine den anderen, wo ist der Hebel eigentlich? Das könnte ich ja machen, oder? Warte kurz, gib mir eine Sekunde. Okay, ich kann jetzt noch was machen, dann kann ich allerdings nicht mehr viel. Boah. Was castest du? Ey, diese Wände, ich möchte diese Wände nie wieder missen in meinem gesamten Leben. Ich kann ihn auch blenden. Ja, aber ich glaube, blenden ist doch bestimmt Hit or Miss, oder? Gib mir noch eine. Oh, ich habe sogar noch eine Ecke. Oh! Schön. Brian, falls du das hörst, es ist gerade passiert. Du hast Leon gerade etwas beschert. Tatsächlich. Christmas comes early today. Disgusting. Ja. Sekündchen? Sekündchen? Ja, okay. So, warte mal. Und der dritte Durchgang ist ja auch noch da. Das waren die ersten vier. Machen wir anders. Machen wir so. Machen wir. Das ist kein Halbling. So, machen wir. Ja. Dann spielen wir D&D oder brauchst du hier gerade Leons Magic? Ey, euch wird das nur zugutekommen, wenn das alles genau ist. So, sorry. I love it. Kann ich ja nicht wissen, dass ihr die Party splittet. Tun das gute D&D-Spieler nicht? Das haben wir aus den ganzen Horrorfilmen, wo es um darum geht, Rätsel zu lösen. Gute D&D-Spieler sprengen die Party normalerweise. Auch wenn es nur ein paar Satyren sind, die eigentlich nur eine Fehde feiern wollen. Slightly different. So, jetzt Hammers. Das ist doch einfach diese Geheimagentenmusik gerade, ey, richtig gut. Sven, liebe! So, hier ist die Werkbank mit dem Explosive-Zeug, das ich jetzt einmal durch diese Kiste markiere. Joink. Hier ist, wie sich gehört, ein weiterer Schreibtisch. Hier ist eine weitere Kiste. Ach so. Es gibt auch ein, zwei Spells, wo ich gedacht hätte, scheiße, hätte ich die mal lieber mitgenommen. So. Immer so. Gehabt. Immer so. Silence zum Beispiel. Enlarge Reduce. Ich hätte die Tür einfach kleiner machen können. Wo oder mich? Man denn noch? Nee, die Tür kleiner und dann, das war's. Und dann kommt keiner mehr durch. Ja. Nein, dann kann, schließt sie nicht mehr. Dampflegion. Ja, wenn nur die Tür halt kleiner ist. Dann Welche Tür? Der. Irgendeine. Oder ich mach so einen von den Captains auf klein. Ja, oder Silence. Wäre halt Silence einfach so tschüss, Schnauze. Also, wäre alles gut. Hättest vorher dieses Fass entladen. Meine Damen, jetzt bin ich bereit. Kurze Frage. Das hier ist eine Treppe? Das ist ein Durchgang. Durchgang zum Hauptgebäude? Ja. Den ihr aber noch nicht, also das ist praktisch keine Fenster von den beiden Heizungsschächten, also keine durchguckbaren Sachen von den Heizungsschächten haben da reingeführt. Und ihr habt nur, und den Wachraum habt ihr euch noch nicht wirklich angeguckt. Nee, ich will nur, achso. Aber okay. Da scheint irgendwie ein Durchgang auf irgendeine Art und Weise zu bestehen, sage ich mal. Okay. So, also, hier ist der Dampfkapitän, blockiert diese Tür. Super. Hier ist der Dampflegionär, blockiert diese Tür. Und ich drehe ihn einmal kurz, damit die Kamera ihn auch registriert. Da. Welche Tür führt zu den Schließfächern? Die Tür führt in den Gang, der zu den Schließfächern führt. Okay, da muss ich also hin. Okay, der Dampfkapitän. Richtig. Der hat hier sein... Genau. Sehe ich da irgendwo eine offene Flamme? Du siehst keine offene Flamme. Goddammit! Aber wenn du das Feature nach Schwachstelle umsehen benutzen möchtest... Ja! Dann ist dies genau der richtige Zeitpunkt. Das möchte ich. Oh. Das ist ein Intelligence-Treffer. Investigation. Da hast du es bei dir, dann habe ich es bei mir. Warte, ich glaube, es ist ein Investigation-Check. Ich habe dir die House Rules gegeben, ne? Es ist ein Investigation-Check gegen, weiß ich nicht, 14, glaube ich. Investigation oder Wisdom-Check. Genau. Ich würde in diesem Fall Investigation sagen. Danke. Ja, 23. Okay. Trifft gerade. Also, du nimmst in der Tat eine Schwachstelle wahr. Du siehst mehrere Leitungen und mehrere Rohre und Sachen, die in diesem Exo-Anzug alle auf den Rücken führen. Und dort ist der Dampf in dem Kessel praktisch, der dieses Konstrukt antreibt, komprimiert. Dort siehst du die schwächste Stelle vermutlich. Ja, da laufen die meisten komplexen Sachen zusammen. Das heißt, wenn du irgendwo wirklich gravierenden Schaden anrichten möchtest, dann wäre das wahrscheinlich der Ort. Das gebe ich weiter. Okay, der Rücken also. Ist allerdings keine Action in diesem Fall. Ja, das ist völlig in Ordnung, weil man hat ja auch nur eine Bonus-Action, wenn sie ihm einem beschert wird, ne? Ja. Also wenn man irgendetwas in einer Bonus-Action machen kann, hast dann du eine Bonus-Action. Exakt, ja, genau. Wunderbar. Und auch nur eine, ja. Yes, Sir. Okay, das war's dann für mich. Ich muss halt den Spell haben. Okay, damit bist du dran wieder. Ja, ich warte, bis es da unten Wumm macht. Oder ich einen anderweitigen Befehl bekomme. Okay. Das bringt uns zum Dampfkapitän, der... Was ist das? Du hörst, wie er so ein bisschen rumstapft. Bitte warten Sie. Du hörst jetzt, wie wump eine Tür zugeht. Das ist die geht Tür hier rüber, wump, so. Die Tür geht auch zu. Das Wesen scheint immer noch nicht zu verschwinden. Er pfeift wieder, oder beziehungsweise jetzt erkennst du es mal richtig durch den Kaktus. Er scheint in diese Sachen zu pfeifen. Dadurch gehen Ventile hinten bei ihm auf, weil er reinpustet. Und diese Töne, diese Druckverschiebung erzeugen Töne. Und darauf scheinen die Legionäre zu reagieren. Okay. Schade, dann hätte das nichts. Als der eine Legionär jetzt einen Bestätigungston von sich gibt und einmal in das Rohr, in dem ihr euch befindet, reinfeuert. Nur er, leider. Ein Testrohr. Du bist weiter hinten noch, ne? Ich bin noch beim Treppenhaus. Du bist immer noch im Treppenhaus, okay. Also über dem Treppenhaus. Okay. Das wäre eine 19. Ich habe auch eine 19. Okay. Damit hörst du nur die Entladung und spürst von unten, wie ein Projektil dich packt. Dann würde ich... Als ein Netz aus Draht sich umgibt... dich umgibt und du restrained bist. Es ist ja ein Projektil, ne? Es wird abgefeuert, wird in der Luft zu einem Netz und das hat dich erfasst. Also ich könnte keine Reaction benutzen, um... Um es zu deflecten. Um es irgendwie... Und es ist schon praktisch das Netz, als es auf dich zukommt. Also es gibt keine Möglichkeit, dieses Netz zu deflecten. Aber ich bin ja nicht ich bin ja nicht vor der Öffnung. Ja, aber du bist im Gang drin. Ja, das stimmt. Und da feuert er. Da hat er blind reingefeuert und hat dich getroffen, basically. Ein krasser Typ. Also, du bist, ja, ich hab eine 18 und eine 19 gewürfelt. Der war nicht das. Leute, die sowas würfeln, sind mir unsichtbar. Ja, du bist restrained und du hörst jetzt ein Tack, Tack, Tack, Tack, Tack, Tack, Tack, als du aus dem Gang gezogen wirst und dunk auf dem Boden landest. Dauer. Und ja. Für einen Moment, achso, erstmal. Wie hat der Advantage? Er hat Disadvantage. Achso. Weil er blind reingefeuert hat, basically. Und er hat so gut gewürfelt, dass selbst durch deinen erhöhten AC von plus 5 wegen bla bla bla bla dich getroffen hat. Du kriegst einmal 3 Bludgeoning Damage, als du auf den Boden fällst. I don't? Ja, okay. Als du es mit einem leichten Schwung deiner Flügel doch noch schaffst, dich einigermaßen mönchsmäßig abzufedern, jetzt aber in dem Raum liegst und du ein was? Ich hab ja die Maske und die Schiemannschoner an. Ja. Das beendet allerdings erstmal die Runde des Legionärs. Und, auch die, und damit sind wir bei dir tatsächlich. Ja, ich habe ja immer noch die Schaden. Okay. Den. Sorry, Bro, das überlebst du auf jeden Fall. Ja, ich bin ja gerade frisch gerestet. Ja, 11. Okay. Damit. Du siehst für den Moment einfach diesen komplett entgeisterten. Er hat viel erwartet, aber er hat nicht erwartet, dass da so ein Vogel. Also er sieht zumindest einen Flügel erstmal. Er sieht diese Maske, er sieht die Flügel, er sieht den großen Wischmob bei dir auf dem Rücken. Will gerade auf dich zutreten. Was? Als er jetzt das Blubbern von geschmolzenem Metall hört, zur Seite guckt, als er jetzt wieder dieser geisterhafte Kaktus ausgestreckt hat. Und er. Oh! Und ja. Es geht hoch. Gott sei Dank ein Natural 20 auf seinen Saving Throw. So ein Arsch. Und allerdings nicht für ihn. Als ihr jetzt eine Explosion hört. Jetzt. Die einmal mehr oder weniger durch den Raum hat. Er wird trotz des geschafften Saves wird er so ein Stück zur Seite geschleudert und scheint ordentlich was an Schaden mitzukriegen. Ist nur ein Typ in der Rüstung. Ach nein. Es ist nur ein Typ in der Rüstung. Take that away. What do you have? Der liegt nur ein Typ. Das Ding ist, wenn Leon so eine Grimasse macht, ist das immer so ein, okay, das ist richtig viel Schaden oder oder ihr Plan ist halt richtig gut, aber er wird dadurch gefoilt, dass er nicht so viel Damage macht, wie er sollte. Ja, oder das. Als jetzt allerdings eine brennbare Flüssigkeit sich in dem Radius hier, gut, dass ich mir die Dinger noch eigentlich rausgelegt habe, ja, in den Raum verteilt, an den Wänden klebt, an dem Kapitän kleben bleibt und praktisch diesen Bereich hier zerstört. Cacti can't make steel beams. Cacti fuel. Diesen Bereich einfach in einen Teppich aus Feuer. Die Wand steht in Flammen, der Eingang hier steht in Flammen, der Dampflegionär steht teilweise in Flammen und der Captain steht auch in Flammen. Zwei Fragen. Bitte. Erstens. Achso, und du stehst auch in Flammen. Ja. Eine Frage. Achso, ich krieg übrigens erst einen Dex-Save mit Disadvantage von dir, weil du auch im Epicentral der Explosion bist. Wieso bin ich mit Disadvantage? Weil du restrained bist. Okay. Ja. Es ist aber immer noch eine 13. Okay, damit kriegst du 14 Fire Damage. Außerdem stehst du in Flammen, wirst alle also am Beginn deiner Runde einen weiteren D6. Außer du. 14. 14, genau. Okay. Ja. Dann benutze ich meine Action noch für was. Ja. Und ich caste Pyrotechnics auf den Captain. Ja, ach, kannst ja durch den schwulen Kaktus, ja. Und dadurch... Der Hass, ey. Ja. Dadurch hat er einen 20-Fuß-Radius um sich rum, Rauch, und er selber ist heavily obscured und kann auch nicht richtig gucken. Mhm. Wo hab ich denn jetzt da? 20 Fuß, sagst du? Ja. Ja. Das heißt, der Legionär müsste eigentlich auch noch drinstehen. Das heißt, du kommst, kannst das da weglaufen. Das bringt uns auf jeden Fall... Also, ich habe immer noch meine zwei Fragen, die ich auf jeden Fall stellen möchte. Ja, er ist zumindest drin. Ja, bitte fahren Sie fort. Die erste Frage war, ist das Netz durch die Explosion oder... Beschädigt worden? Nein. Wie? Es ist eine brennbare Flüssigkeit. Cacti-Fuel can't melt steel Netz. Sorry. Nee, aber der das Netz geschossen hat, ist ja, hat ja auch einen mitbekommen durch die Explosion. In der Tat, ja. Aber wie gesagt, es war wenig eine... Es war ein... Und jetzt ist hier alles voll mit brennbarer Flüssigkeit. Ah, unter anderem auch du. Ich verstehe. Deshalb war es auch Fire Damage hauptsächlich, kein Force Damage, kein Bludgeoning Damage, weil irgendwie Shrapnel oder so. I see. Okay. Dieses Netz. Was für ein Material ist das? Metall. Also Draht. Kann ich nicht durchbeißen mit meinem Beak. You can try. Ja, müsste ich machen, ne? Ja, dann würde ich das gern machen. Würde ich gern versuchen. Also ich würde mich halt versuchen, aus diesem Netz zu befreien. Okay, das ist meine Ansage. Gib mir doch mal einen... Was willst du denn machen? Willst du ihn zerbersten mit deinen Muckis? Möchtest du einen Angriff gegen das Netz ausführen mit deinem Schnabel, der allerdings mehr oder weniger gerade hinter einer Gesichtsmaske... Du bist gerade in einer prekären Situation. Ja, für Vogel und Mensch gleichermaßen. Ja. dann würde ich es tatsächlich so versuchen, dass ich mit der einen Hand quasi das Netz festhalte und mit den anderen, mit den Talents quasi versuche, das irgendwie zu reißen. Okay, dann gib mir noch mal reißen. Einen Angriff mit Disadvantage gegen das Netz. Das wäre eine 16. Okay, du triffst es zumindest. Gib mir doch schon mal einfach ein... Nee, du bist ja Monk, das heißt... Also ich würde sonst noch mal angreifen. Ja, bitte mach das. Also, weil ja klar, wenn dann jetzt. Habe ich, ja. 16 und noch mal eine 16. Auch das trifft, das Netz. Sieben. und 6 sind 13 Damage. Insgesamt? Ja. Okay. Das Netz hält für den Moment. Dann tue ich das. Letzter Punkt. Ja, ich glaube, das tue ich. Kurze Frage, weil ich, das ist bei dir manchmal so, wenn ich... Wow. Das ist no offense. Alles gut. Wenn ich den Hebel von der Tür betätigen möchte, ja. Ist das eine Action? Oder nee. Ist das eine Interaction? Das ist eine Interaction. Und das war bei mir noch nie etwas anderes als eine Interaction. Okay. Dann... gebe ich meinen letzten Keypoint aus, obwohl... Das ist extra da. Ja, doch. Dann gebe ich meinen letzten Keypoint aus und würde nochmal mit meiner Bonus-Action zweimal das Netz angreifen. Mhm. Mit Disadvantage, bedenke. Das eine ist eine 11. Du schaffst nicht die nötige Kraft aufzubringen, um dem Netz gefährlich zu werden. Das ist bitter, ey. Das ist bitter. Ja, wie ein Vogel im Käfig, könnte man fast sagen. Nimmt dein natürlicher Instinkt ein bisschen die Überhand und schaffst es nicht, deine Adler-Talons gegen dieses Drahtnetz richtig zum Tragen zu bringen. Das bringt uns zu euch beiden, als wir eine Explosion hören und das für euch das Signal ist, einzugreifen. Ihr kriegt von mir, wir dürfen erst Initiative, ihr habt dann aber eine Surprise-Round. Ja, aber ich sehe das Netz doch. Ich weiß doch, was... Wenn du gefesselt bist, siehst du 12. auch alle Leute. Kannst sie trotzdem nicht vernünftig hauen. Und du? 5. Okay. Damit fängst du an. Ja, also... Also für den Surprise-Round hatten wir ja unseren... Wir hatten ja gesagt, ich mach das Gitter auf, er geht runter. Ja, dann ist es explodiert. Und du hast das Gitter aufgemacht. Du hast trotzdem noch deine... Okay. Das ist für mich, wie gesagt, Gitter öffnet ist für mich eine Interaction. Also okay, da brauchst du jetzt keine höheren Hirnfunktionen für und es ist jetzt eine... Nee. Kommt auf das Gitter. Ja, dann. Ich schnapp mir das Seil und versuche jetzt, mich direkt über der Wache herunterzulassen, die wahrscheinlich gerade auch leicht... Mal einen Würfel von dir. ...erschrocken ist. Dementsprechend heile ich mich dabei. Okay. Und während ich mich an dem Seil runterlasse, also wenn ich kurz über ihm bin, lasse ich los und stürze mich mit meinem Kurzschwert von oben auf ihn runter. Okay, ja, gib mir einen Angriff mit Advantage, weil dich absolut nicht kommen sieht. Natural 20. Oh. Hau raus. Da, ja, sowas braucht er. Der wird richtig wehtun. Das Leiter-Kurzschwert. Oh, ah. Ist okay. 6 plus 13. Das sind einmal 41 Schaden. Und bevor er einen Laut von sich geben kann, sinkst du auf ihn hernieder. Er ist tot. Ja. Die Gelegenheit möchte ich nutzen. Mhm. Und den Shadow. Dir snacken. Okay, musst du dafür in was für einer Reichweite? Musst du runter? 30. Ich muss in 30 Fuß Reichweite sein, da dieser Raum 20 Fuß hoch ist, hast du gesagt. Oder? When a humanoid dies within 30 feet, you can magically capture... Ja, okay. Ja, du siehst... Als er seinen Lebenshauch aushaucht, streckst du einmal die Hand aus und du hast jetzt eine kleine, schattenhafte Kugel in deiner Hand. Hast du Cure Wounds auf ihn? In die Tasche rein. Und dann würde ich mit runter in den Aufseherraum. Mhm. Wird einmal... Gib mir einmal einen Würfel von dir. Einmal in den Aufseherraum. Sag zu Murak, erschreck dich nicht und zieh mir diesen Shadow über. Okay, du ziehst dir einmal, greifst praktisch hier an deinen Kragen und als würdest du dir einen Umhang überziehen, ziehst du dir einen Schatten über und es steht der vor dir, den du gerade erdolcht hast. Wir müssen ihn verstecken. Das wäre jetzt auch das, was ich im restlichen Turn noch hätte machen wollen. Okay. Ja, du nimmst ihn, sagen wir mal, heißt halbes Movement und ja. Ich helfe ihm gern dabei. Ich nutze meine Bonus-Action zum Dashen. Okay, würde ich sagen, jetzt zieht ihn. Wo wollt ihr denn hinpacken? Also es gibt, es sind nur Kisten, es gibt keinen Schrank oder sowas? Es gibt keinen Schrank tatsächlich. Könnt ihr die unter den Schreibtisch vielleicht legen? Ja. Ja, best we can get, würde ich sagen. Verstaut ihn unter dem Schreibtisch, so gut es geht. Gut. Hören wir das? Wir sind im Aufseherbüro. Jawohl. Was hört ihr? Ja, jetzt hören wir. Wir sind im Aufseherbüro. Ja, genau. Wir haben hier ein paar Probleme. Es raucht und qualmt, aber ordentlich. Und es brennt. Auch, hey, ich bin in deinem Netz. Auch Qualit. Murak. Meinst du kannst ihnen helfen oder sichern wir das Treppenhaus? Helfen. Murak kommt zu euch. Ich schaue, ob ich das Treppenhaus freihalten kann. Mhm. Achso, und ich blick mal kurz so Treppenhaus. Wie sieht's da aus? Du guckst rein? Ja. Okay. Du siehst immer noch eine Wache, die da steht. Mhm. Und sie hat's gehört, aber ihr Befehl scheint zu sein, da die Stellung zu halten. Ist noch einer da? Ich komme zu dir. Okay. Damit ist unsere Runde jetzt sowieso erstmal rum. Wahrscheinlich. Genau. Ja. Ich warte einfach, bis Murak wieder drin ist. Nimm das Seil mit hoch, wenn du oben bist. Würde warten und dann würde ich die Tür zum Wachraum öffnen. Aber das ist wahrscheinlich erst in der nächsten Runde, ne? Richtig. Das bringt uns jetzt erstmal wieder hier oben hin zum Captain, der jetzt auf dich zugeht. Dich praktisch in diesem Bündel anhebt, selber immer noch in Flammen steht. Er ist vor allen Dingen, er kann nicht richtig gucken, ne? Ah, verdammt, wir sind bei dem Rauch. Ja, gut, dass super heavily obscured. Ist noch irgendwas anderes? Heavily obscured. Und nicht irgendwie husten, keuchen, kann nicht atmen. Difficult terrain. Ich bin eine Fogcloud, nur dass es Rauch ist und kein. One minute. Das ist nur eine Fogcloud, 20 Fuß Radius. Okay. Also, okay, hustet, röchelt. Und, weil er Asthma hat. Ah. Das war seine Schwäche. Benutzt erstmal seine Action, um sich zu löschen. Und ihr seht ihn aber auch nicht, ne? Er ist super highly obscured. Also auch für dich als Caster. Du kannst da auch nicht durchgucken. Heavily obscured heißt okay. Einfach... Also steht nicht except for you oder nee, irgendwie. Ist nicht Darkness oder so. Okay. Ne? Heavily obscured. Also ich sehe noch, wo er ist. Okay. Da, so lese ich das auf jeden Fall. Okay. Heavily obscured hat halt gewisse Boni und so weiter. Genau, er hat Bonus auf den AC und so. Ja, genau. Aber auch gegen, das hat dann er auch. Nee, Bonus auf den AC nicht, aber es, ja, wie gesagt, zum Beispiel Shadowblade würde jetzt getriggert. So ein Scheiß, das meine ich auch. Ja, aber grundsätzlich kann er halt sehen. Er sieht nur nicht besonders gut. Genau. Ist aber halt auch noch ein Mensch, das heißt, sieht grundsätzlich nicht so nice. Er ist auch alt, sieht ja noch schlechter. Ich muss mal einmal kurz überlegen. Wie Qualität stirbt? Ich habe das unter anderem, deswegen muss ich damit im Leben sterben. Okay. Er pfeift mit seiner Bonus-Action und du siehst, wie der Dampflegionär vor der Tür in eine bewachende Position geht und er jetzt einmal. Ach ne, er hat seine Action benutzt fürs Löschen. Blöd. Und die Tür jetzt hinter ihm aufmacht und Rauch beginnt so ein bisschen abzufließen. Nicht genug, dass sich wirklich was ändert, aber du merkst anhand des Luftstroms, dass sich diese Tür geöffnet hat. Und er ruft etwas in seiner tiefen, kehligen Stimme. Ihr Frauensäck hier! Irgendwas stimmt hier nicht! Das ist ganz schön dunkel! Kommt gefälligst her! Das ist legit, was er sagt. Das bringt uns zu seinem Legionär. Das kann ich erst, wenn ich dran bin. Ja. Der dich jetzt weiter an sich heranzieht. Oh, das ist gut. Und, I guess. Maybe. Dich einmal auf den Boden schmettert. Nein! Niemals! Das ist eine 24. Mach ich denn mal? Muss ja eine Legendary Action benutzen. Eine Leer-Action. Ich belehre ihn, ja. Tu das nicht! Warum haust du dich selbst? du bekommst einmal 15 Bludgeoning Damage. Nein. Doch, kriegt er. Achso, okay. Und nochmal zusätzliche 5 Bludgeoning Damage, als du einmal von der Pneumat, also in den Boden geschmettert wirst und es dann ein geht und die Faust dich einmal noch tiefer in den Boden reinmatscht. Ist die, wenn die Pneumat-Faust dich löst, ist das dann ein Projektil? Nein. Außerdem kriegt das Viech Burning Damage. So, das war der Legionär. Das bringt uns zu dir jetzt. Mhm. Ich piep kurz an. Scheiße. Kannst du was gegen den machen? Oder gegen das Netz? Ich? Ja? Weiß ich noch nicht, ich muss mir was überlegen. Okay. Erstmal zack. Er ruft gerade Leute vom Wachraum, glaube ich, in den kleinen Wachraum. Er ruft Leute zu sich ins Dunkel. Um sie alle zu blinken? Vielleicht, ja. So, Qualit liegt auf dem Boden. Ach ja, gib mal einen Würfel von dir. Okay. Sag warte, mal, neuer Spellcaster mit Sprüchen, die ich nicht kenne. Zerstörung. Excitement. Yay! Okay, geil. Ich weiß doch nicht, wie geil. Ich caste. Ich caste Grease auf. Das kann kein Concentration-Spell. Grease auf den Dampflegionär. Alle beginnen Wein zu trinken und Oliven zu essen. Auch nicht schlecht. Ich dachte eher so, er alle fängt an, ein Musical zu singen. Alle kriegen jetzt die Lederjacken und die Roboter kriegen so eine riesige Lachen. Also, du castest Grease. In welchem Bereich ist das wirksam? In 10 Fuß. Das heißt, da, wo der Dampflegionär steht, weil er 10 Fuß einnimmt, oder nicht? Okay, ja. Also, ich war mir nicht sicher, ob auf Il Capitano oder auf den Dampflegionär. Nee, lieber den Dampflegionär, weil der haut den gerade kaputt und der soll mal hinfallen. Ah, bitter. Das ist eine 16. Oh, why you do that? Ich habe eine Logikfrage. Na. Da ist ja gerade überall brennende Flüssigkeit. Sagt Grease da irgendwas zu? Weil nee, Grease sagt nichts dazu. Okay. Also weil es geht, bei manchen Slick steht tatsächlich Grease. Sowas mit entflammbar. Ja, ja, eben. Das ist difficult terrain. Aber hier nicht. Aber das Ding ist halt, when the Grease appears each year in its enemy must succeed on a dexterity saving throw or fall prone. Und wenn es da beendet oder wenn es sich da drin bewegt? Und dann a creature that enters the area or ends its turn there must also succeed on a dexterity saving throw. Okay, das war das. Er bleibt stehen. Und seine Scharniere quietschen ein bisschen weniger. Bitte, das kann ich tun. das war meine Action, das war's. Okay. Ich caste WD-40. Können wir mit dem Grease jetzt nur noch WD-40? Das bringt uns zu Murak. Fairy Fire ist nämlich ein fucking... Wie lange würde ich ungefähr, man kann nicht einschätzen, wie lange ich ungefähr brauche, wenn ich jetzt über die Schächte... Also du hast halbes Movement, dadurch, dass du kriechst. Hm. So, das kommt erstmal dazu. Das kommt erst, ja? True. Hat der Dampfboy sein W6 gewürfelt, ob er funktioniert? Hat er nicht. Er funktioniert. Ach, bläst! Sorry. Und das wären, warte, lass mich einmal kurz gucken. Ich will als Action und Bonus-Action dementsprechend dashen. Es wären 160 Fuß. Nix. Dann würde ich mich jetzt erstmal zur Tür bewegen und einmal rausluschern in den großen Wachraum hinein, was dort zu für der Tür? Ja. Okay, du gehst hin, öffnest einmal den Hebel, guckst den Gang runter und siehst eine weitere verschlossene Tür. Das wäre dann die Tür gegenüber, ja, die exakt zum großen Wachraum gilt, genau. Ach, das war der Gang jetzt erstmal nur, ne? Ja. Dann... Ja, wir sind gerade noch im Aufsehen. Ja, okay. Ich würde halt ewig dauern, wenn ich durch die Schächte gehe. Ne? Also ich würde Ewigkeiten brauchen, bis ich irgendwo hinkomme. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich auch einfach bis zur nächsten Tür laufen. Und okay. Ist da genug Platz an der Seite von der Tür, um da mich zu verstecken, wenn ich die Tür öffne? Ja, dieser Gang ist 15 Fuß breit. Mhm. Und die Tür nimmt in der Mitte nur praktisch die so ein bisschen Platz ein. Es ist an beiden Seiten so, es ist ungefähr ein bisschen mehr als 3 Meter und es ist Meter und in der Mitte die Tür. Also du hast genug Platz, um da an der Seite lang zu gehen. Dann würde ich auch genau das machen. Okay. An der Seite verstecken und die Tür öffnen, dann so kurz warten und dann leicht rausduschen. Der Gang ist 20 Fuß lang ungefähr. Das heißt, wenn du dashed, kommst du easy hin. Machst du auch die Tür auf? weil sonst kannst du halt nicht reingucken. Mhm. Okay, öffnest den Hebel, wup, Tür geht auf, guckst rein. Machst du die Tür, nachdem du dich umguckst, einfach wieder zu? Oder lässt du es für den Moment offen? Ich mach sie zu, nachdem okay. ich da reingeguckt habe. Dann gib mir einfach einen blitzschnellen Perception-Check. Ah, das ist eine 10. Okay. Du siehst, wie 4 Dampflegionäre da drin im Marschmodus zu sein scheinen. 2 machen sich auf den Weg zum Wachraum und 2 gehen gerade zum Schließfach zu dem ineinander gekeilten Dings und sind gerade im Begriff, sich davor zu postieren. Außerdem waren darin noch... waren in dem Ding noch keine Wachen tatsächlich. Das heißt, es sind gerade nur 2 Dampflegionäre, einmal auf dem Weg in den Wachraum und 2 postieren sich vor dem Durchgang. Okay, dann 4 Blechbestien, großer Wachraum. 2 zum kleinen Raum. Und dann dash ich zurück. Zum Seil. Okay. Und ich jetzt mal bis zum Seil müsste ich es ungefähr schaffen. Und dann hab ich den also 20, 40, zack, zack. Ja, bis zum Seil schaffst du es. Okay. Das war Murak, das bringt uns zu dir. Ich habe eine kurze Frage, weil es mich gerade in meinem Kopf wurmt. Ja. Auf diese Netzattacke. Ja. Was haben die da an Modifier drauf? To hit? Ja. Wieso? Weil ich. Der hat ja mit Disadvantage gewürfelt, das gehört, du hast eine 18 und eine 19 gewürfelt. Ja. Und der hat aber eine 19 dann gehabt. Nein, er hat da noch plus einen möglichen Scheiß drauf. Und minus also Modifier für Bonus SE. Er hat halt getroffen. Ja, er hat insgesamt eine 28 gewürfelt. Okay. Ja, es hat mich gerade nur, weil ich dachte, okay, er hat 98 gewürfelt und du hast 19 gesagt, deswegen war ich nur kurz verwirrt. Ja. Du bist dran. Ja, ich. Und kriegst einmal. 5 Fire Damage. Ja, ich würde gerne das Netz angreifen. Okay. Einmal mehr. Mit Disadvantage. Das eine ist eine 10. Trifft nicht. Also beziehungsweise trifft, aber du schaffst es einfach nicht, gegen den maschigen Draht vorzugehen. Das zweite ist eine 18. Das ist in der Tat ein Treffer. Das sind 7 Schaden. Okay, ist genug mit den davor erlittenen Schaden, jetzt endlich einmal deine Klauen freizukriegen. Und wo du deine Klauen freikriegst, hakst du dich rein mit einem ekligen Metallreißlaut, reißt du das Netz auseinander und bist nicht mehr restrained. Das ist ja schon mal etwas. Warte, jetzt muss ich einmal kurz etwas gucken. Gut. Und dann würde ich gerne versuchen, weil ich ja zum Glück mit einer Bonus-Action eine weitere Monk- oder Unarmed-Attacke machen kann, würde ich gerne... Ich würde erstmal gucken, auf welcher Seite der Türhebel ist. Der Türhebel ist auf dieser Seite. Okay. Dann frage, kann ich mit meinem Angriff den Boy so schaffen, dass ich den in den Hebel reinschaffe? Würde ich tatsächlich sagen, nein. Der Hebel ist halt von oben nach unten. Und im schlimmsten Fall, wenn er gegenkommt, wird der Hebel halt weiter nach hinten gedrückt. Ja. Komme ich von hier an den Hebel ran? Wenn ich jetzt direkt vor ihm stehe? Also vor dem Boy? Also er steht eigentlich genau auf diesem Feld. Ich habe ihn so gedreht, damit er von der Kamera einmal erfasst wird. Aber wir wissen jetzt alle, wie er aussieht. Sprich, du würdest an den Hebel kommen. Allerdings würdest du weiter durchs Feuer laufen und... ja, sämtliche Löschversuche, während du im Feuer bist, wären futile. Dann... Und du siehst auch nicht besonders gut. Das kommt auch noch erschwerend dazu. Also du erkennst den Hebel so, aber für dich ist es gerade wirklich literally eine Hellscape. Du stehst im Feuer, um dich herum ist Rauch. Du siehst diesen großen Dampftitan mehr oder weniger vor dir, der auch enorme Hitze ausstrahlt. Du hast gerade unfassbar auf die Fresse gekriegt und stehst gerade mehr oder weniger da. Du weißt nicht so ganz, wo unten und wo oben ist. Dein Schädel klingt immer noch von der Concussion, die du davon getragen hast. Ja, falls das dein Denken irgendwie beeinflusst. Gut, dann würde ich trotzdem die Tür schon mal aufmachen. Okay. Und Die Bandscheibe hat ja vorhin geguckt, dass bei dem Dampfkapitän ist ja anscheinend die Schwachstelle auf dem Rücken. Und da die halt alle in so einem Exoskelett sind, denk ich mir jetzt so, okay, dass es möglicherweise bei allen dieser Gebilde irgendwie so sein könnte. Dementsprechend würde ich dann meine Bonus-Action benutzen und den halt da an dem Punkt, wo ich denke, dass am Rücken diese Sachen zusammenlaufen, da einmal okay. gegen zu ballern. Dann gib mir einen Angriff. Mit meinem Stocki. Yes. 11. Das trifft nicht, als du einmal mit dem Stock nach vorne schlägst und ding und einfach an der massigen Form des Dampflegionärs abprallst. Gut, zweite Frage. Ja. Wie weit ist dieser Gang, den ich aufgemacht habe? Du kannst, was du so ein bisschen siehst, erstmal 20 Fuß bis zur nächsten Umbiegung. Das ist jetzt echt all or nothing. Also, du musst aber disengagen und du kommst an ihm nicht vorbei. Er steht im Eingang. So. Und du kannst nicht durch seinen Space. Kann ich über ihn drüber fliegen? Er steht in der Tür. Er füllt mehr oder weniger diese Tür. Okay, wow. Wusste nicht, wie fett der ist. So ein Fat Boy. Thick Boy. Thick Steam Boy. Ja, aber da ich da sonst eh gleich sterbe, mache ich es halt jetzt. Dann fliege ich einfach in die Rauchwolke rein. In die Rauchwolke rein? Von dem Dings. Ich nehme mein Movement, ich disengage nicht. Ja. Ich krieg eine Attack of Opportunity, okay. Aber ich wäre eh gleich wahrscheinlich tot. Okay. Deswegen. Ich weiß nicht, was meinst du mit in die Rauchwolke? Weil die Rauchwolke ist hier und ja. Du willst dahin, oder nicht? Nee, ich also fliege dann in die Rauchwolke. Okay. Also hoch? Nee, ich flieg zu dem Captain in den Rauch. Okay. Du bist schon im Rauch. Bin ich? Ach, da bin ich noch im Rauch? Ja, du bist gerade im Rauch. Siehst also du warst hier vorne und ich sag mal, for the sake of mein Blickwinkel ist da noch Rauch. Also, ach so. Er hat centered auf hier. So. Ach so. Ich hab dich jetzt... Ja, ich verstehe. Worauf möchtest du denn hinaus? Nee, ich dachte nur, dass ich halt irgendwie versuche, aus seinem normalen Attack-Radius rauszukommen. Das kannst du versuchen. Ja, aber wenn ich sowieso quasi durch den Rauch obscured bin, dann ist das geschenkt, weil ich dachte, ich kann mich irgendwie versuchen zu obscuren. Aber wenn ich sowieso in dem Rauch drin bin... Dann ist das geschenkt und dann habe ich nichts mehr, was ich tun kann. Alrighty. Das bringt ich steh halt, ja, ich steh natürlich. Uns zu Talas. Ich revidiere meine Aussage von vorher. Ich würde zum Safe gehen. Okay. Und gucken, ob ich den Safe aufkriege. Du siehst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buchstaben und Zahlen in unterschiedlicher Ausführung, die ein Wort bilden würden. Oh, es scheint ein Kombinations-Safe zu sein, der im Moment verschlossen ist und nonsensical Kombination gerade zeigt. Wie so ein Fahrradschloss. Okay. Also es sind Buchstaben und... Ja. Also es sind 14 Drähtchen. Nee, es sind 7, aber ja. Halt B6T7853Z. 27, 19, 26, 12. Mehr als 7. 1996. Meine Freundin ist XX Hyperkiller 96XX steht da gerade. Okay, und es wäre wahrscheinlich ein Geheimnis gewesen, diese Kombination. Weil ich habe durch den Schatten kriege ich quasi Knowledge, aber keine Secrets. Okay, er ist nicht auf sehr gut. Dann fuck it, dann gehe ich dahin, wo Murak war, in Richtung großer. Mhm. In Richtung großer Wachraum. Mhm. Komme ich in den Gang rein? Ich habe jetzt nur noch 20 Fuß. Ja, du hast den Safe gesehen. Es ist alles okay. 1, 2, 3, 4. Also das waren 20 Fuß. Würdest halt nochmal 10 Fuß in den Gang reinkommen. Also die Hälfte. Es wäre so entspannt gewesen, wenn ihr alle an einem Ort gewesen wärt. Alles gut. Wollen wir an dieser Stelle sonst unsere Pause machen, ja, damit ihr ein bisschen taktieren könnt? Ja, lass uns kurz eine Pause. Nee, ich will noch sterben. Da wird's keinen Bock, in so einer Schwebeposition zu sein. Du, ich bin für Pause. Gut, dann ist die Mehrheit dafür, eine kurze Pause zu machen, damit ihr ein bisschen Tactics machen könnt. Was war das? Der vorhin ging einmal kurz auf und dann wieder zu. Man hat ein aber ich glaube, wir machen jetzt eine Pause, Sven. Ach so, einen Fax besser. Gibt. Ja, dann atmen wir alle einmal durch. Hören eine Vogelverlaufbarung. Die frohe Botschaft, die uns verkündet wird an diesem zweiten Abend. Ja, 1000 Sachen, geil. Rudolf Steiner Schule. Nein. Meine Damen und Herren, ich verlautbare Folgendes für euch. Ich ist ein Kind geboren. Der Dunkel, der Unterstrich Dunkel, ist bereits zum dritten Monat bei uns. Vielen Dank. Dankeschön. Der Dunkler. Vielen Dank. Oder Frau Dunkler. Nee, der Dunkler. Kommen wir ebenfalls zu den Zahlen, die eine 3 dabei haben, denn Sergeant Kex ist bereits im ersten Monat des zweiten Jahres. Der Sergeant höchstpersönlich. 13. Monat. Heftig. Gut, dass ich nicht probiert habe, diese Zahlenkombination zu lösen. Quick Maths. Und ebenfalls im dritten Monat. Vielen Dank. Subscribed, nicht im dritten Monat, ist Ellie4DM. Hey! Yeah. Nice. Wobei ist sie doch ein wenig, weil sie schreibt, ein Drittel Baby. Oh. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung, Rat und Tat und einfach für alles. Bussi. Ja. Auf Bauchi. Ja. Und Plätzchen in die Mauli. Ja. Plätzchen in die Mauli. Ja, Hashtag Plätzchen in die Mauli. Apropos in die Mauli. Für den 10. Monat subscribed hat gax.victo. Ah! Wow. Gax Victo's back. Er sagt, wo ist denn mein Sub hin? Tja, Mensch. Ja, da ist er das wieder. Ist eine gute Frage. Da ist er wieder, würde ich sagen. Schön, und ebenfalls bist. Zum 10. Monat ist Lasata Waldstein, der die sagt, hey, zweistellig. Hey! Dankeschön. Und last but not least, unser last Kollege IceTHQ yes. hat Gefreut. Nicht subscribed, oh. aber 6 Abos verschenkt. Ah! Wow! Ja, geiler Typ. Vielen fucking Dank. Ja, was soll ich dazu sagen? Er ist auch der Erste, der ein Paket verschickt hat zum Dir Dichteln. Oh ja, dann war ja was. Even better boy. He is the best. Ich hab's nicht auf so viele boy. Geschenke gemacht. Okay, wir sehen uns gleich nach einer Pause. Es ist jetzt 5 nach. Ich würde einfach mal sagen, wir gönnen uns Punkt. Die Viertelstunde und machen um 20 nach weiter. Ja, wundervoll. Ja. Wir sehen uns dann, mal gucken, was. Wie lange es dann noch dauert. Auf uns zukommt, wie lange es dann noch dauert und ob eine weitere Hydra. Nein. Geschickt werden muss, geschickt um die erste Hydra zu holen, die losgeschickt wurde, um die... Naja, ist egal, lass mich los. Oder ist es an der Zeit, dieses System zu überdenken? Mein Gott, in dem Schließfach ist die erste Hydra, die wir jetzt rausholen, weil die da rein... Ganz schön große Schließfach. Bis gleich, sind nur die Köpfe drin. Bis gleich. Eine ist Obstructor, das andere ist Obscure. An dieser Stelle steigen wir wieder ein. Talas, du hast dich gerade zur Tür bewegt und stehst jetzt da. Oder ja. Nee, du hast dich in der letzten Runde zur Tür bewegt und jetzt stehst du da. Ja, ich mach die Tür auf, gehe in den Wachraum und ich würde gerne den Wachraum durchqueren Richtung Treppenhaus, gesetzt den Fall, dass keiner was von mir will. Okay. Hey, Süßer, hast du mal Zeit? ja. Oh, du geiler Dampfkoloss. Du bewegst dich durch den Gang. Du bewegst dich in den anderen Gang. Und Tür geht auf, gehst auch in den Gang rein, bist jetzt im großen Wachraum. Mhm. Der große Wachraum sieht unverändert aus. Zwei der Dampflegionäre stehen vor dem großen gestaffelten, ineinander versenkten Stabportal, das zu den Schließfächern rüberführt. Mhm. Und sind da im Wachmodus, basically. Und ein Dampflegionär befindet sich gerade auf dem, wieso zeige ich mal darauf, befindet sich gerade auf dem Weg zum Treppenhaus. Und ein Dampflegionär befindet sich gerade auf dem Weg zum anderen Wachraum. Okay, einer befindet sich auf dem Weg. Also die Dampflegionäre sind die, nicht die Typen mit den Exoskeletten, sondern die... Die wirklichen Konstrukte. Mhm. Genau. Einer läuft gerade zum Treppenhaus und einer läuft gerade zum Wachraum. Zwei andere sind stationär. Und ja, das ist das, was du in dem Raum siehst. Ich würde gerne... Schaffe ich, also komme ich vor dem anderen Typen beim Treppenhaus, also zu der Tür Richtung? Nee, er steht schon bei der Tür und du hast 30 Fuß Movement, das heißt, du kommst. 20 Fuß Movement, das heißt, du kommst basically durch den Gang und in den anderen Raum rein. Okay. Und wenn du dashst, kommst du noch die Hälfte in Richtung des Treppenhausganges. Das würde ich machen. Okay. Aber dir wird keinerlei Beachtung geschenkt für den Moment. Ja, das siehst du in dem Raum. Ansonsten ist es so ein einfacher Raum, wie die bis jetzt gesehen habe. Paar Kisten, auch hier so eine Werkbank. Auch da, ja, was ist noch? So ein Erste-Hilfe-Kabinett. Noch irgendwie ein paar Tische, ein paar Stühle, wo in Leute Karten gespielt haben. Ist ein Erste-Hilfe-Kabinett? Mhm. Ist Sehe ich, also ich, dann würde ich gerne gucken, ob ich da was finde. Okay. Irgendwas, also irgendwie. Ja, es ist ziemlich direkt, wenn du reinkommst praktisch, an der Wand zwischen dem Gang zum Treppenhaus und zum Wachraum. Weißt du, wenn du auf die Karte guckst? Mhm. So, in der Mitte. Genau. Und da kannst du dich zumindest auf dem Weg schon mal hinmachen, ja. Aber kommst du noch nicht an. Ja, da würde ich genau nicht so rein einmal kurz gucken. Okay, das machst du. Und dann funke ich dir noch zu. Da kommt ein Konstrukt ins Richtung Treppenhaus. Okay. Ja, das bringt uns zum Dampfkapitän der Oberdampfschiffers. Ja. Ja, der geht Bericht erstatten, würde ich sagen. Der kommt in, macht die Tür auf, tritt in den Zwischengang. Und im großen Wachraum geht dann eine weitere Tür, geht die Tür auf, die zum Wachraum führt. So ein bisschen Rauch kommt mit und ein bisschen angeschlagener von den Dampfkapitänen kommt rein, guckt sich um, Stellung halten! Und die beiden Legionäre reagieren nicht, es war mehr ein Instinkt. Guck dich an. Du! Zur Hochsicherheit! Sagt der Aufseherin Bescheid und... Wenn Jorike noch nicht fertig ist, sag, sie soll sich beeilen. Wir brauchen den Titan. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ja, okay. Jawohl. Ja, hopp! Warum kannst du dich nicht bewegen? Ich hab kein Movement kannst mehr! Du kannst dich nur alle 6 Sekunden bewegen! Ja. Müsst ihr jetzt eine Reaction benutzen und einfach dahin stehen? Ich bewege mich auch so laggy durch den Raum. Guck dich nochmal an. Und dreht sich wieder um und will wieder in den Gang zurückgehen. Das bringt uns zu dem Legionär, der für den Moment erstmal guckt, ob er aktiv bleibt. Eins bleibt nicht aktiv, fällt für den Moment runter. Gott sei Dank. Ich mach ein Foto. If you seek a moment, it's this. It's this right now. He's one. Das ist hier 6. He's one. Ja. Wenn er eine 6 wird, ist jede Attacke Autokrit in der Runde. Das bringt uns zu dir. Ja, der Rauch ist da wahrscheinlich noch drin. Ja. Okay. Die Tür ist auf. Das ist gerade. Welche Tür? Die Tür zum Gang ist auf. Ja, die habe ich auch. Also hier die Tür ist offen, die Tür Gang ist offen, die Tür ist nicht offen. Okay, zu den Schließfächern ist offen. Ja. Ich funk direkt so, er funktioniert gerade nicht, aber ich funktioniere gleich auch nicht mehr. Ich kann dir nicht helfen. Ich weiß, ich wollte es so gesagt haben, bevor ich hier ablebe. Heil Hydra. Probier dich zu löschen. Dann, ich bleib bei ihm auf jeden Fall. Mental, aber eigentlich bewege ich mich weg. Okay, auch wenn du am Brennen bist, möchte ich nur sagen, ich bleib bei dir. Also, in meinem Versteck. Und mach's gut. Mach bitte den Ton aus, in dem du schrecklich verbrennst und stirbst dabei. Ja, okay. Das brauchen wir nicht. Die Frage ist, ich kann Spells durch ihn wirken. Kann ich auch, sehen, warum wir Cindy nicht so lieben? Das ist so eine obscure 90s Reference einfach. Also. Es ist halt die Frage, Shock and Grasp ist mit Touch. Ja. Und das Ding ist intangible, das heißt, man kann es nicht angreifen. Kann ich dadurch Shock and Grasp wirken? Also, ich hasse diese Klasse. Also erstmal kannst du nur eine Kreatur damit graspen, die du sehen kannst, oder nicht? Weil du musst den Zauber ja casten. Ja, aber das kann ich ja durch den... Kaktus. Ja, aber ja mit einer Action. Und der Zauber ist ja eine Action. Ab jetzt machen wir es so. Ja, wir haben nämlich gerade gemerkt, also okay, also dann machen wir es doch ab jetzt. Ja, wir machen das so, du musst es nicht extra ansagen, das blablabla. Ja, aber jetzt muss ich es halt ansagen, wenn wir es jetzt anders machen auf einmal, dann sind die Leute ja noch mehr verwirrt. Ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht, das Ding funktioniert wie ein Familiar und um durch die Augen von dem sehen zu können, muss ich eine Action benutzen, das habe ich nicht verstanden. Also, es ist auch absolut durcheinander formuliert, aber ich könnte sozusagen einen Spell benutzen, der eine Bonus-Action. So verstehe ich das. Ja, okay. Das ist fair enough. Dann benutze ich, also dann gucke ich aber weiter durch seine Augen und benutze meine Bonus-Action, um Also ich pack dir jetzt nicht den, der hat so viel Movement, so der kommt in dem Raum rum, ne? Also ist jetzt relativ egal, wo er steht, er kann alles berühren und alles. Ja, berühren, ja, kann ich ja nicht. Nein, ich meine nur. Dann würde ich aber gerne zur Tür, wo der Dampfschifffahrtskapitän gerade verschwunden ist, gerne schweben. Mhm. Das wäre. Okay. That you do. Die Tür ist aber offen, ne? Also du würdest ja, damit ihn sehen. Durchgucken können. Okay. Ja, er würde mich wahrscheinlich auch sehen. Aber er sieht wieder die schwebende Kaktus-Apparition da. Und ist, du wieder! Unser Kampf wird glorreich sein! 5d6 Psychic Damage. Das bringt uns zu Murak. Ich werde jetzt das Seil wieder hinaufklettern in die Schächte. Okay, das sind einmal 10 Fuß Movement. Und dann... Nee, 20, weil doppeltes Movement verklettern. Bin ich jetzt über dem Aufseherbüro? Du kannst mit einem Kästchen sind 10 Fuß rechnen. 10 Fuß, ja. Alles klar. Dann mache ich mich auch auf in Richtung Wachraum. Okay. Das heißt, ich komme... Ja, sonst kreuzt dir die einmal, wo du gerade bist. Dann wäre das auch schon mein Zug. Okay. Das bringt uns zu Qualit. Du bekommst einmal... 6 Feuerdamage. 6 Feuerdamage. Ja? Ja. Ja, ich bin tot. Okay. Und Qualit fällt einmal zur Seite um. Es riecht sehr appetitlich. Ich wusste das. Das bringt uns zu Talas. Ich piep noch schnell einen furchtbaren Schrei, während das Feuer mich versenkt. Also du bist tot. Naja, er wird also jetzt... Ich hocke jetzt im Feuer. Am Anfang jeder Runde... Gefällt ein Death Save, weil er Feuerdamage kriegt. Also es wird dunkel um ihn. Und er hört schon die Geister seiner Atem krächzen. in der Wüste. Okay, und ich würde da auch innerhalb von 2 Runden halt nicht hinkommen, ne? Das ist zu weit weg einfach. Du bist gerade im... In der Mitte des... Okay, pass auf. Du bist 10 Fuß vom Erste-Hilfe-Kabinett entfernt. Dann bist du 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60. Du bist insgesamt 60 Fuß von Qualit entfernt. Aber ich könnte ja mal Movement nehmen, um Richtung Tür zu krabbeln. Das könntest du in der Tat tun. Ja. Die 5 Fuß, die du hast, könntest du... Ich könnte dir 5 Fuß im Feuer entgegenkrabbeln. Ja, das Problem ist, wenn der Typ hat mir gerade einen Befehl gegeben und wenn ich ihm jetzt einfach hinterher hotte, dann ist halt was faul und dann bin ich halt genauso dead wie du. So. Ja, ey. Deine Entscheidung, ob du Freunde haben möchtest oder nicht. Oder den Auftrag vollenden, für den du da bist. Ich gehe trotzdem auf dem Weg mal an dem Erste-Hilfe-Ding vorbei. Mhm. Und scoute da mal kurz rein. Lalalala. Jawohl! Außer mir sind doch nur ja, die... Ja, ja, ja. So, es ist ja eigentlich keiner drin, dem das irgendwie auffallen könnte. Du siehst in der Tat 2 Potions of Healing und ein Healer's Kit. That I take. That you do. Und ein Flachmann mit Schnaps drin. That I take as well. Scheiße, Mann. Schön, ich bin ja auch mal Bierchen Kowalski. Das geht. Und dann habe ich noch 10 Fuß. Dann, Fuck it. Ich gehe in Richtung Hochsicherheit. In Richtung Hochsicherheit. Okay. Ja. Das ist halt... Okay, that you fucking do. Das bringt uns zu dem Capitano, der jetzt wieder diesen Raum betritt. Wetten, wir sind nur ein Ablenkungsmanöver, damit die einen scheiß Titan rausholen. Der betritt den Raum. Deswegen haben sie für sowas die B-Mannschaft. Guckt sich um. Möglich. Und es brennt halt immer noch alles. Er sieht auch nicht viel, weil hier immer noch Rauch drin ist. Er gibt ihm weiter einfach nur ein Signal. Und stapft auch wieder in die Richtung tatsächlich. Das macht am meisten Sinn. Das bringt uns zu... dem Legionär, der die Stellung hält, sich wieder noch so ein bisschen hier vorschiftet, breit macht. Ist das Feuer weg oder steht er eigentlich immer noch im Feuer? Der steht im Feuer, aber es scheint ihn nicht so doll zu jucken. Das bringt uns zu... Einer, zwei. Oh, okay. So jung. Gut, nach wie vor ist da alles rauchig und der Captain ist jetzt wieder weg? Ja, der ist hier reingekommen, hat ihm gesagt, halt die Stellung, hat sich umgeguckt, hat gemerkt, I'm not here for this shit, als der ganze Raum einfach, wie gesagt, in diese Hellscape verwandelt wurde, selber nicht so viel sieht. Er hat ihn da im Feuer brennen sehen. Nee, ich will da gar nicht durchgucken dann. Also du hast mich gerade beschreiben lassen, wie es da aussieht. Entschuldigung. Ja, in dem Moment ist mir die Idee gekommen, das nicht zu tun. Es hat sich nicht so viel verändert. Okay, ich bin ja sozusagen bei dem Gitter und gucke ins Treppenhaus. Ja. Dieses Gitter, ist das festgemacht mit... Ja, aber es hält den Opportunisten ab und nicht den, der es darauf abgesehen hat, dieses Gitter jetzt da rauszuholen. Ja, aber könnte ich das komplette Gitter lösen? Du könntest die Schrauben abschrauben, die das Gitter dran halten. Das würde ich gerne das tun. Das könntest du machen. Und gleichzeitig das Gitter festhalten. Wenn okay, ich würde sagen, das wäre deine Action, das Gitter zu lösen. Und das Ding zu halten, aber ja. Okay, und sobald er die Action losgeht, will ich sozusagen mit dem Gitter voraus auf die Wache, die da noch steht, springen. Okay. Gut, das ist immer ein Konstrukt. Nein, das weiß ich nicht. Das habe ich dir zugesagt. Achso, doch, ja. Also eins ist auf dem Weg, aber ja, das stimmt. Das hast du mir gesagt, aber es ist noch nicht da. Okay. Ja, du springst auf ihn. Nein, das war ja meine Action. Genau, also meine ich nur im Hinterkopf. Everyone's gonna die. Das bringt uns zu Murak. Ich krieche weiter durch den Schacht. Yes, einmal einzeichnen. Das bringt uns zu Qualit, eingefällter Death Saving Throw. Wir müssen uns nicht zu dem Boy. Zu welchem Boy? Der Boy hält seine Stellung. Der war schon. Achso. Der ist immer direkt nach dem Captain dran. Der macht nichts. Der hält jetzt einfach die Stellung. Der sieht, also der nimmt dich auch nicht mehr wahr, weil du basically down bist. Ja, ja. Wie bisher auch. Das bringt uns dann zu einem gefällten Death Save für dich und einem Talas. Achso, er muss übrigens noch, immer noch würfeln, ob er hinfällt, ne? Das haben wir immer vergessen. Achso. Schafft er. Und schafft er nicht. Das heißt, jetzt am Ende seines letzten Zuges quietscht er einmal, als er das Gewicht falsch oder als endlich seine Scharniere überölt sind, ein Fuß nachgibt und er zur Seite tumbelt und jetzt basically hier liegt. Wird es noch jemand interessieren? Und langsam brennt, aber ja. Kurze Frage, ich stehe jetzt wahrscheinlich irgendwo da. Richtig. Und der Captain ist zurückgekommen? Richtig. Okay, dann fuck it, dann muss ich zur Hochsicherheit. Probiere mich da so schnell wie möglich da zur Tür zu bewegen. Mhm. Am besten dash ich, damit er denkt, ich habe Elan. Mhm. Tür auf, also komm ich 40, zur Tür? Für 40 Fuß kommst du zur Tür, zum Gang zumindest, ja. Genau, mach den auf und wenn ich es noch durchschaffe, dann... Nee, da endet dein Movement dann in der Tat. Das bringt uns zum Captain, der jetzt türt wieder auf, kommt hier, du bist immer noch hier! Und also, an dir vorbei stapft. Er sieht mich rennen. Ja, ja. Die sind grundsätzlich alle, du hast das Gefühl, die wurden alle so aufgrund ihres hohen Aggressionspotenzials für dieses Amt ausgewählt. Stapft mit diesen schweren Schritten an dir vorbei, würde dich zertrampeln mehr oder weniger, wenn du dich nicht einmal an die Wand drücken würdest und dich jetzt überholt. Und auch an dir weiter vorbeistapft. Auch Richtung Hochsicherheit. Auch Richtung Hochsicherheit, in der Tat. Hätte das nicht früher machen. Das bringt uns zu dem Legionär, der versucht, der sein halbes Movement benutzt, um aufzustehen. Und am Ende, achso, erstmal, er bleibt aktiv. Am Ende würfelt, ob er wieder hinfällt. Er bleibt stehen. Oh, schade. Und das stehen bleibt. Und das bringt uns zu Einheit Nummer 2. Ich halte meine Action. Hallo, ich sterbe. Um was zu tun? Ich komme da nicht hin, ich kann da nichts machen. Wie funkst du das genau? Genau so. Ich halte meine Action. Über? Bis, gute Frage, welchen Trigger? Steht ein Dampfkoloss vor der Tür. Ist der Dampfkoloss inzwischen durch die Tür gekommen? Bisher noch nicht, nee. Nee, ich warte auf. Ich halte es fest, ich halte meine Action nicht, ich warte auf eine Ansage. Okay. Ich gebe damit wahrscheinlich meine Action auf. Ja. Ja. Okay. Murak! Okay, gib mir mal einen Constitution Saving Throw, by the way. Es wäre jetzt mal wieder an der Zeit. 10. Hast du geschafft. Soll ich dir auch eingeben? Ja, bitte. Wenn du im Gang rumeierst. Ja. 14. Okay, hast du geschafft. Das bringt uns zu einem gefailten finalen Death Saving Throw für Qualit. Ja, als ihr ein letztes. Ich habe erst 2. Ach so, okay. Wie lange brennt die Scheiße da eigentlich? Wissen wir nicht. No one, nobody knows. Okay. Das bringt uns zu Talas. Letzte Chance, hallo. Okay, also der Typ ist an mir vorbei. Ist er im Gang? Ist im Gang, ja. Hat der zufällig die Tür hinter sich zugemacht? Nein. Okay, aber wenn er jetzt im Gang ist... Aber du bist noch... ich bin an der Tür quasi. Genau, also wenn du sie zumachen möchtest, würdest du in der Lage dazu sein, das halt als Interaction zu tun. Wie weit ist er denn im Gang drin? Ja, 15 Fuß. Das kriegt er mit Scheiße. Okay, ich würde mich probieren, in Richtung Dings aufzumachen. Und zwar... Also wenn er da jetzt durchgeht, brauche ich da den Befehl nicht mehr ausrichten. Deswegen drehe ich jetzt einfach auf dem Hacken um und gehe in Richtung von dem kleinen Wachraum. Okay, wieder 20 Fuß in die Richtung, 40 20, Fuß 20. in die Richtung nehme ich an. Dashen, nicht dashen. Ich weiß nicht, ob ich es helfen sollte. Ich würde es erstmal... Ich schaff's ja mit 40 Fuß sowieso nicht zu ihm hin. No matter what. Nee, das ist wahr. Das auch heißt, wenn ich in meinen letzten zwei Runden nicht 10 Fuß Richtung Tür gekrabbelt bin? Lass mich ausrechnen. Warte mal, zack. A Potion ist Interaction. Soweit hättest du es geschafft. Du bist gerade da. Das wären 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Fuß, um ihn zu erreichen. Dann dash ich nicht. Dann stealth ich. Also dann würde ich das Movement nehmen, aber gerne stealthen. Okay. Das bringt uns zu... dem Captain, der jetzt durch die andere Tür schreitet und anfängt im Hochsicherheitsraum rumzurufen. Okay. Ja, ihr hört jetzt ein... Also du hörst... Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Es gab eine Explosion im kleinen Wachraum. Ich glaube, ich habe einen Geist gesehen oder irgendwie sowas. Irgendwas ist hier. Ich habe irgendwie so ein... Ich habe einen Vogel aus den Lüftungsschächten gezogen. Und ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Und hörst dann. Hauch mich mal. Victor, hast du getrunken? Und verdammt nochmal! Ja, aber das hat damit nichts zu tun. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich sagte doch, wir fahren den Titan hoch. Wir haben ihn fertig bemannt. Der Ofen ist heiß. Wir gehen eine Tour hier durch. Und hört... Ich müsste das von oben absegnen. Wir können... Was ist... Wir haben den... Und in dem Moment gehst du schon weiter weg. Das bringt uns zu Einheit Nummer 2. Die Situation ist unverändert, ne? Du kriegst mittlerweile den Eindruck, dass er nicht durch diese Tür tritt. Der Dampflegionär hat sich auf den Weg gemacht, aber er scheint nicht durch diese Tür zu treten. Ich warte trotzdem auf ihn. Ich kann. Ich würde sterben, wenn ich mich da alleine mit dem Typen anlege. Das ist. Obwohl. Fuck it! Oh no! Do it alive! Ja, gib mir einen Angriff. Mit Advantage, weil er dich nicht kommen sieht. Das ist eine das ist Stärke- oder Dex-basiert? Das ist mir egal. Ist das eine Simple Weapon? Ich würde sagen, dass du nicht proficient damit bist. Okay. Das ist eine 17. Das trifft. Gib mir ein D6. Einfach plus dein Gewicht, plus dein Stärke-Modifier. 4. Okay, ja, du crasht von oben auf ihn hernieder. Ja, okay, das ist eine 1 auf seinen Athletics-Check und wirfst ihn zu Boden. Und ihr liegt jetzt beide mehr oder weniger prone aufeinander. Und er kriegt noch einen aus dem Mund. Und dann will ich ihn nochmal hauen. Okay, ja. Ein Angriff. Ich will mein halbes Movement benutzen, um aufzustehen. Ja. Und ihn hauen. Okay. Das heißt, ich habe Advantage? Du hast Advantage, weil er prone liegt, ja. Das ist eine Natural 20. Okay. Ja, schlag. Ein D4, ne? Ja. Einfach nur 1, weil du kein Monk bist. Du hast keine Proficiency mit deinem. Ah, okay, ich mache einen Schaden. 1 plus dein Strength Modifier. 2 Schaden. Okay. Wow. Prügelst nochmal auf ihn runter. Er kriegt einen für deine Verhältnisse ziemlich vernichtenden Faustschlag ins Gesicht. Guckt zu dir hoch. Sieht für den Moment hauptsächlich verwirrt aus. Das bringt uns zu Murak. Der es jetzt endlich schafft, aus diesem Schacht wieder rauszukommen. Und ich habe mich tatsächlich entschieden, zum Treppenhaus zu kriegen. Und springe jetzt auch am Treppenhaus über den beiden runter. Okay, gib mir einen Angriff mit Advantage. Yeah, Serendipity, man! Ah, das ist eine 17. Er trifft. Denk dran, das ist irgendwie Close Combat Shit, ne? Also, wenn du irgendwelche Würfel austauschen willst oder so. Das mache ich. Ich habe immer noch meine Superiority Dice, okay. Die nutze ich mit meiner Super Sneak Attack. Wobei, darf ich gerade nicht, weil ich meine Bonus Action schon zum Dashen benutzen musste. Ah, okay. Das sind einmal 19. Kissing Damage. Okay, ja. Die Luke würde sich auftun, wenn du sie nicht mit runtergenommen hättest. Es gibt einen Schlag. Du holst gerade zum weiteren Schlag auf. Er ist gerade dabei, zu dir hochzugucken, sich aufzurichten, als er so ein bisschen an dir vorbeiguckt, du selber hochguckst und von oben einfach wie ein Schuh ein Schatten sich auf ihn herunterwirft und ihm den Hals mit einem Kurzschwert durchbohrt und er zur Seite wegkippt und tot ist und Murak aufsteht und sich den Staub von den Klamotten hält. Flucht? Warten. Und dann warte ich. Neben der Tür. Neben der Tür. Welche Tür? Die Tür hoch oder die Tür runter? Ach so. Da, wo der Windwarner Dampfkoloss wahrscheinlich. Ja, hatte ich ja auch gesehen, dass der dann in die Richtung gegangen ist. Dann okay, also in Richtung des großen Wachraums. Yes. Die Tür. Okay. Ich hab kein Movement mehr. Das bringt uns zum Monk, dessen, unter den ausdruckslosen Augen des Dampflegionärs getränkt in eine brennbare Flüssigkeit, luftarm, Sauerstoff entzogen und mittlerweile knusprig braun gebrannt. Oh Mist, haucht Qualit sein letztes Atemzügchen aus. Die Flammen, die an ihm hochzüngeln, klingen ungefähr so. So langsam das Fleischgewebe und die Federn, die so in ihren Fasern verbrennen. Oh. Bis alles verbrannt ist. Ich dachte wirklich, es explodiert, nicht, dass es so Napalm kam ist. Das dachten wir alle. Das bringt uns zu Talas. Ich würde dashen in Richtung kleiner Wachraum. Wie weit? 20. Das bringt dich durch den großen Wachraum. Einmal an den Legionären vorbei. Moin, Jungs. Ich würde gerne, wenn ich in den Gang reingehe, hinter mir die Tür zumachen. Aha, okay. Und ja, du bist im Gang. Die Tür ist noch offen. Also die Tür ist offen, du gehst rein, du machst die Tür zu und die Tür in den kleinen Wachraum ist auch noch offen. Okay. Und ja, wenn ich nur im Gang bin, dann... ich gehe zum Schließfach. Gut. Hol dir die Karte ab. Die ist hoffentlich noch ganz. Die ist wahrscheinlich, ja. Hab ich vor. Wer hat die Karte? Die Lochkarte. Ja. Ja, die ist weg. Die ist definitiv auf. Fuck. In dem Safe ist vielleicht noch eine. Keine Ahnung, wie die Kombination ist. Ohne Aufseher. Kommen wir nicht an den. Kannst ja nach Hinweisen gucken. Ja, ich kann suchen. Haltet den Fluchtweg frei. Sind wir dabei? don't know. Okay, aber ich würde trotzdem, also ich bin ja in dem Gang. Damit ist ja meine Runde durch. Ja. So, also ich meine, ich kann in dem Wachraum anfangen zu suchen. Ansonsten, ich meine, die wären ziemlich dumm, wenn sie im Aufseherbüro die Hinweise für den Safe. Nobody knows. Keine Ahnung. Gut. Das bringt uns falsch. Ja. Zu einem aufgebrachten Kapitän, der sich gerade im Zwiegespräch mit seinen beiden Vorgesetzten befindet. Einem Legionär, der würfelt, ob er hinfällt. Der hinfällt am Ende seiner Runde. Ich glaube, es ist auch jetzt, ich habe mitgezählt, es ist die siebte, müsste das sein. Es hält eine Minute. Okay, ja. Er liegt vor sich hin und die Flammen arbeiten weiter daran, ihn zu verzehren, aber er hat noch genug Hitpoints, dass es ihn noch nicht interessiert. Es ist falsch. Ich hasse solche Zauber. Ich mache halt so viel kaputt einfach. Ja, der kann übrigens noch hinfallen. Oh ja, okay, boah, er fängt wirklich. Das bringt uns zu Einheit Nummer 2. Ich durchsuche die Wache. Die wir umgenietet haben. Ja. Nach Notizen, Hinweisen. Du findest in einen Stagnolpapier eingewickelte Butterbrotstolle, Stulle mit Käse drauf. Mhm. Und der hier in Helvent. Und ansonsten tatsächlich nur sein Mitarbeiterausweis und ein bronzenen Schlagstock, ein kleines Bucklerschild. Oh, den Schlagstock und den Bucklerschild nehme ich an mich. Okay. Und Murak, möchtest du ein Käsebrot? Wow, immer hungrig. Wie sieht es bei eurer Passive Perception eigentlich aus? Meine Passive Perception ist 14. Meine auch. 12. Okay. Nee, Entschuldigung, 15 ist sie sogar. Okay. Ja. Damit. Und dann begebe ich mich neben die Tür gegenüber von Murak. Okay. Die Tür gegenüber von Murak. Also gegenüber, also an die Tür. Murak ist auf deiner Seite, ich bin auf der anderen Seite. Ja, okay. Das geschieht. Das bringt uns zu Murak höchst selbst. Murak in Truhenraum. Murak, Truhe. Alarm. Bang, bang. Problem. Jetzt. Tu, was immer du tun musst, Murak. Oh nein! Kletter ich wieder hoch in den Schacht und mache mich auf, in Richtung des Tresorraums zu kriechen. Der Tresorraum ist das Aufseherbüro, meinst du? Nee, den Tresorraum. Also den Schließfachraum. Schließfachraum. Okay, das Truhenraum. Wie so ein. Wie die Simpsons-Folge, wo Hausmeister Willy sich einölt und ein bisschen Lüftung schafft. Oh ja, Bruder! Ja, genau. Gib mir bitte einen was mit Talas Einsichtscheck. Ich gehe in den Wachraum rein, sehe wahrscheinlich unser Bratis. Also kommst da rein, oh Gott, verbrannte Federn und siehst den einen Legionär, wie er da liegt und so ein bisschen dich ausdruckslos anguckt. Und ja, davor siehst du einen verbrannten Haufen Lumpen. Das letzte, was du siehst, ist noch so Reste eines Wischmops, die so verkohlen. Ich würde gucken, ob ich hier halt Hinweise auf irgendeine Safe-Kombination finde. In dem Raum? Naja, ich meine, da bin ich jetzt halt gerade. Es macht halt keinen. Es gibt keinen Grund tatsächlich. Du guckst dich um und es ist immer noch alles voller Rauch. Es brennt, es schwelt, es lodert. Dann gehe ich zurück in den großen Wachraum. Du humpelst. Es ist halt so sad. Okay. Gut, das bringt uns zum Captain. Ihr hört jetzt, wie eine Mischung aus einem Nebelhorn, einer Fanfare und einem bullernden Ofen erklingt und die Erde für den Moment zu beben anfängt. Das bringt uns zur Einheit Nummer 2. Oh boy. Mending. Ich bäume mich aus. Ich weiß nicht mehr, was ich sonst machen soll. Da ist wahrscheinlich der Dampflegionär vor der Tür. So. Der versperrt die wahrscheinlich. Obwohl, warte mal. Wie weit ist es bis zur anderen Tür? Nach unten? Nach unten gibt es keine Tür. Hast du nicht gesagt, es gibt zwei Türen? Also es gibt einmal die Tür in den Wachraum, ja. Es gibt einmal die Tür in den anderen Wachraum, dann gibt es die Treppe nach oben und da gibt es noch eine Tür. Ah, das ist dann wahrscheinlich das obere Stockwerk, was gerade noch so richtig. Da Bereitschaft stand. Nee, nö, da, nö, da gucke ich nicht durch. Ja, wir warten auf die anderen. Ganz ehrlich, ich hol 60 Fuß von mir entfernt den kleinen Kaktus wieder mit meiner Bonus-Action und mit meiner Action gucke ich durch. Okay, wo ist er gerade? Der ist jetzt wahrscheinlich am Eingang zum Gitter. Also soweit ich sehen kann, in den Schacht rein, da ist er dann. Wo? Also ich wollte ihn möglichst weit weg von mir in den Schacht apparieren, wo ich rausgesprungen bin, um die Wache zu töten. Ja. Was ich auch wahnsinnig erfolgreich gemacht habe. Ich meine, er ist tot. Ja. So. Und dort möchte ich gerne, soweit ich in den Schacht reingucken kann, den kleinen Kerl erscheinen lassen. Mhm. Mit einer Bonus-Action kann ich das tun. Mhm. Und ich kann mit einer Action durch seine Augen gucken. Ja, aber wo befindet er sich jetzt? Im Schacht. Irgendwo im Schacht. Naja, soweit ich reingucken kann in den Schacht. In Richtung des Wachraums. Also du kannst ja in zwei Richtungen gucken, basically. Du bist ja gerade runter, oder bist du so hochgeklettert wieder? Nein, ich bin unten im Treppenhaus. So, ich meine, also der Schacht ist ja mannigfaltig, deshalb. Okay, das Treppenhaus ist hier. Meiner Meinung nach, also ich kann so weit in den Schacht reingucken, dass ich entweder da oder da hinschauen kann. Naja, wenn du ihn 60 Fuß von dir apparieren. Ja, aber ich muss ihn ja sehen können, wo er appariert. Naja, dann appariert er halt 5 Fuß von dir versetzt, wo du schräg in den Schacht reingucken kannst. Ja, okay, so, genau. das wollte ich nur klären. Und okay, du siehst den Schacht und du siehst noch Murat. Ja, Murats Arsch. sich durch den Schacht auf den Weg macht. Ja, damit kommen wir zu dir. Ich muss die ganze Runde wieder dashen. Okay, wohin? Ich dashe, also ich krabble in Richtung des Lüftungszugangs oder des Schachtzugangs oberhalb des Schließfachraums. Okay. Das bringt uns zu Talas. Ich würde in den großen Wachraum wieder zurück und in Richtung des Aufseherbüros gehen und gucken, ob ich auf dem Weg irgendeinen Hinweis finden könnte auf irgendeine etwaige Safe-Kombination. Was du auf dem Weg tatsächlich bemerkst, ist, dass die Tür, als du wieder in den großen Wachraum kommst, dass die Tür, die praktisch der Gang war zwischen großem Wachraum und Hochsicherheit, mhm. Na, die Tür, die zum Gang geführt hat, die, wo in dem Gang, in dem du und der Captain euch ungefähr zweimal begegnet seid. Ja. Diese Tür fehlt. Stattdessen steht da etwas. Ein Wesen, ungefähr 25 bis 30 Meter hoch. Ui! Den Gang mit seiner Präsenz füllend. In dem einen Arm einfach nur ein enormer Bohrer, in der anderen Hand eine enorme Faust. Zwei Hellwenter Salvengeschütze auf beiden Schultern. Und du siehst da drin vier Gestalten herumwuseln, wie Eichhörnchen in diesem Konstrukt. Einer von ihnen ist in der Mitte und bewegt zwei große Hebel, während sich diese Beine bewegen. Ein zweiterer steht an einer Art großen Steuerrad, das du durch so einen gitterförmigen Sichtbereich in seinem Inneren, erkennen kannst. Oben auf den beiden Schultern, an den beiden Salvengeschossen, stehen auch zwei Wachen. Auch der Kapitän ist dabei. Du siehst immer mal wieder Dampf. Erstens, das Wesen schlotet die ganze Zeit große Dampfkolosse und Kolonnen in die Luft. Und aus dem kleinen Backpack des Captains kommt auch noch sein Tunlichstes. Und er ist wie wild damit beschäftigt, an der Seite rumzuklettern und immer mal wieder an irgendwelchen Ventilen zu drehen und so weiter. Wieder stößt er ein enormes Warnhorn mehr oder weniger aus und steht jetzt vor dir und du guckst hoch und du hast von oben nur ein aus dem Weg, wenn du nicht plattgetreten werden wirst, wir haben hier eine Testfahrt, irgendwas stimmt hier nicht, alle Wachen bitte zur Seite. Und ich und wie gesagt, ich probiere halt, guck, ob ich irgendwas finde. So. Okay. Du hängst weiter in Richtung des Aufseherbüros. Guti. Ja, der Captain ist Teil der Crew, Teil des Schiffs, benutzt seine Action, um den Kessel weiter anzufeuern und das Wesen hat seine eigene Initiative mittlerweile. Einheit Nummer 2, du merkst, wie der Boden weiterbebt, wie er weiterbebt, wie es heißer wird. Immer wieder diese enormen Hörner durch die Gegend stoßen, als der Dampftitan entfesselt ist. Kann ich doch... Bitte. Wenn ihr es nicht seid, versteckt euch. Wie hoch ist der Raum, in dem ich bin? Der Raum, in dem du bist, ist 20 Fuß hoch. Der Eingang zum Lüftungssystem ist auf 15 Fuß Höhe. Ja, dann kommt er hier rein. You don't know that? Ich kann es zusammenfalten, das ist ein Transformer. Kannst du bücken? Bin ich denn jetzt dran? Du bist in der Tat dran, weil der Captain keine eigene Initiative mehr hat. Scheiße, ich bin da runtergesprungen. Das heißt, Seil ist gerade erstmal nicht. Okay. Okay. Ist der Eingang sozusagen in dem Schacht, ist der... Richtig so, ja. Sagen wir so, halt einen Meter mal einen Meter. Okay. Ich mache einen Rope-Trick in den Schachteingang rein. Okay, du hast ein Seil jetzt? Ich habe ein Seil. Okay. Einmal kurz, wie funktioniert Rope-Trick, das? Die Frage ist, kann ich das, ob ich das auch so platzieren darf, dass es in den Schachteingang... Man gebe mir ein Player's Handbook! Warte, ich hab's hier... Dann gebe mir trotzdem ein Player's Handbook. Ja. Also, brauche ich ja nicht mehr. 60 Fuß lang bis zum... Also, you touch a length of rope that is up to 60 feet long, dann mache ich es 15 Fuß lang. On the end of the rope that rises into the air until the whole rope hangs perpendicular to the ground. Am oberen Ende des Seils gibt es einen unsichtbaren Eingang zu einem extradimensionalen Raum, der für eine Stunde bleibt. Ja. Scheiße, ist ein Second Level, ne? Mhm. Nee, dann kann ich das nicht. Wieso habe ich denn das hier als First Level stehen? Nee, habe ich gar nicht. Warum fühlt sich das hier so wertig ab? Weil das neu ist. Geil. Das ist eine neue Auflage. Und ich pflege das. Ich feiere das auch ein bisschen. Mist. Dann... Ich habe es leider nicht so viel benutzen können diese Woche. Das ist auch dicker. Stelle ich mich so, kann ich mich, wenn jemand die Tür aufmacht von unten, kann ich so ins Treppenhaus gehen, dass er mich nicht unbedingt sofort sieht? Also sozusagen an den Eingang zum oberen... Also die Treppe ist nicht besonders lang. Ja. Ich sag mal so, wenn ich jetzt die Tür aufmachen würde und reingucken würde, wäre nicht mein erster Impuls, dich zu sehen. Aber sobald du dich dem Raum annimmst, sieht man dich. So nach dem Motto. Also es ist wirklich nur, es ist so ein Kubus. Hier ist die Tür, hier führt die Treppe hoch, da oben stehst du dann. Genau. Mhm. Ja, dann versuche ich mich da zu verstecken. Okay. Dann gib mir bitte einen Stealth-Check. Murak, was tust du? Also ich komme jetzt mit meinem Movement 10. und meiner Bonus-Action zum Dashen letztendlich an der Schachtöffnung über den Schließfächer an. Mhm. Und jetzt würde ich gerne erstmal ein Seil festmachen an einem dieser Sicherheitsringe. Okay, ja, zwei Würfe. Erstmal der Sleight of Hand Check. Yes. Das ist eine 21. Yes. Jetzt ein Threat Intelligence Check? Ja, bitte. Natural 20! Ja. du wickelst und windest und wickelst und windest und wickelst und windest und du lässt dich von deinen Gefühlen fühlen. So, ja, und ziehst es fest und ein zweiter gordischer Knoten wurde in diesem Fall. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ihn irgendjemand ohne Gewalt öffnen könnte. Ja, mein nächster Schachzug wäre, das Gitter rauszutreten. Aber das würde ich nächste Runde erst machen können. Das kann ja nicht mehr schlimmer werden, oder? Das bringt uns, ja, zu einer weiteren Runde. Diesmal die Initiative all der Crewmitglieder sind an den Dampftitan gebunden, der sich den Weg durch den Wachraum macht, da einfach durchcrasht. Und ja... Ihr hört noch ein und hastige Schritte eines Dampflegionärs, wie er zur Seite wagt. Du befindest dich gerade auf dem Weg zum Aufseherbüro, das heißt, er wankt einfach an dir vorbei, wie diese lauten Warnhörner, die den Boden erzittern lassen. Und du bekommst das Gefühl, es ist vielleicht nicht die effektivste Art und Weise, hier gerade vorzugehen, aber die warten seit sehr langer Zeit darauf, den mal im Ernstfall benutzen zu dürfen. Und jetzt haben sie gerade die Erlaubnis dafür bekommen. In welche Richtung geht er? Er geht gerade in Richtung des kleinen Wachraums. Okay. Wie gesagt, also ich finde im großen Wachraum fällt mir nichts auf. Kannst du mir Investigation-Check geben? Investigation, das ist eine 17. Not really, nein. Okay, dann weiter. Das war eine Action wahrscheinlich. Nee. Dann dash ich zum Aufseherbüro. Okay, das Aufseherbüro, wie gesagt, es ist sehr unordentlich, es ist ein Schreibtisch, es sind mehrere Papierfetzen übereinander, alte Teller, eine Tasse. Noch ein Investigation-Check wäre nächste Runde wahrscheinlich. Okay, noch ein Investigation-Check. Oder? Also nochmal zu. Ich würde das halt auch durchsuchen. Ich suche halt irgendwo basically nach irgendwas, was mir einen Hint auf die Tresorkombination geben könnte. Du siehst, alles was du siehst in diesem Raum, was ein bisschen auffällig ist, ist diese Tasse. Dieser Tasse steht eine Zahlenkombination. Mit einem Kaffeesatz. Diese Kombination ist 1, 1, 0, V, 3, 8, 0, 0, 8, 1, 3, 5. Ich hab bei 8, 0, 0 dachte ich schon so, nein. Ich glaube, Tim spricht kein Leadspeak. Mal hier mit. Ab V3 meinst du? Ab der 8. Du kannst es lesen, oder? Boobies? I love boobies! Oh, oh Gott. Ja, aber ich... Hä? Ich meine... Ja, ich meine, der Safe hat halt... 7 Stellen. Haben. Ah, now I get it. Ja, okay. ja. Warten wir mal auf die nächste Runde. Die nächste Folge. Ja, das bringt uns zum Titanen, der eine weitere Tür mehr oder weniger einfach hochdrückt, höher drückt, durchschreitet und du spürst die Schritte näher kommen. Und eine zweite Tür sich öffnet und oben sich die massige Form einfach durchschiebt. Deckensteine runterbrechen und du wie das hörst, als das Wesen sich jetzt in diesem Raum einmal umguckt. Wir können das natürlich auch einmal simulieren an dieser Stelle. Im Treppenhaus? Im Treppenhaus. War er nicht auf dem Weg in den kleinen Wachraum? Wir lassen das jetzt mal für die Treppe. Naja, er ist dann am kleinen Wachraum vorbeigelatscht. Yes. Da ist ja auch nichts mehr, was irgendwie interessant wäre. Das ist Titan, ja, voll, ich bin ja nicht rausgekommen. Wer soll ich wissen, dass da auf einmal so ein Monster-Roboter reinrasselt? Das verschieben wir mal hier. Kennt einer von euch dieses Labyrinth-Spiel? Ja. Wo du so die Wände verschieben konntest und so weiter? Das Labyrinth der Meister oder wie heißt das? Das verrückte Labyrinth. Ja. Ich dachte aus dem Versteck dich und dem großen Wuh, da hättest du schließen können, dass jetzt dieser Titan erkennt. Ja, wie soll ich, aber ich konnte ja nicht raus aus dem Raum. Ja, stimmt. Ich konnte auch nicht raus aus dem Feuer. Das Mora kommt nicht aus sich selbst raus. Wir haben alle unsere Probleme. So, wir lassen ich das bin mal basically in einem anderen Typ drin gerade. Hilft das irgendwie weiter? Du bist das hier. Wenn du mit Tipp stehst, kannst du rauskommen und machst dir ein paar Notizen. Aber und, ich möchte da gerade nicht raus. Hier war mal Wand und Tür. So. Also ich bin versteckt. Für den Moment, für diesen ersten Rein bist du versteckt. Und er sich einmal umguckt. Enorme Hitze füllt diesen Raum. Welche Hütte? Die Wartungshütte, wo wir drin standen, die war im Treppenhaus. Ja, theoretisch schon. Das war. Vergessen. Das bringt uns zu so im Schach. Einheit 002. Ja. Du starrst, also selbst obwohl du auf der Treppe stehst, guckst du zu diesem Wesen. Ich bin ein Teil der Wand, ich bin ein Teil der Wand. Und, ja. Ja, ich hab an dieser Stelle nicht so viel hinzuzufügen. Aber lass mich einmal kurz die Stats wechseln. Okay, ich habe immerhin eine Keule und ein Schild. Das sollte schon ein 4 Meter großer Dampfkoloss dagegen ausrichten können. 4 Meter nur? Das hat der wohl größer. Ja, wahrscheinlich schon. Er ist 30 Meter hoch. Was? Meter? Ja. Fuß, meinst du? Nein, er ist 30 Meter hoch. Wie hoch sind denn die Decken? Wie gesagt, die Decke hat ihn nicht gekümmert. Und es ist anscheinend kein solider Stein. Oh, Scheiße! Jetzt check ich das erst. Oh, fuck. Die Decken in den, ja, wie gesagt, manche Decken wurden höher gesetzt. Das waren die, wo ihr gemerkt habt, hä, warum ist das so ein bisschen höher? Und manche Decken noch nicht. Und jetzt haben sie einen Grund dafür geschaffen, auch diese Decken zu erhöhen. Warum baut man so ein Ding in so einem... Warum hat Krieger ein U-Boot in einem Swimmingpool? Oh, das ist immer noch eine der besten Szenen aller Zeiten. Und vielleicht gibt es ja einen Ausgang. Da, here we go. Ja, Einheit, du bist dran. Was soll ich machen? Ich kann nicht machen. Ich versuche mich nicht zu bewegen und mich weiter zu verstecken. Soll ich nochmal auf Stealth würfeln? Kannst du es versuchen? Ja, bitte. Ja, was soll ich machen? Ich kann da nicht raus. Ich weiß es nicht. Obwohl, warte mal. Kannst du durch die Tür gehen? Hoffen, dass oben keiner ist. Stimmt schon, in einem Raum mit einem Riesenroboter oder in einem Chaos mit lauter anderen Leuten. Klick, bye bye. Teleportierst dich 15 Fuß? Nein, wieso? Oder achso, weil Klick, ich dachte, du hättest deine Schuhe aktiviert. Nee, das kann ich nur einmal. Okay. Nein, ich gehe durch die Tür nach oben. Du willst den Hebel aufmachen. Da ist kein Hebel. Das wusste ich auch nicht. Keiner hat geguckt. Das haben wir uns gar nicht gefuckt. Das war am Anfang, als die Wachen waren drin. Einer ist oben zur Tür, man hat ein weiteres Wump gehört, man hat einen Klick gehört und sie hat den Raum verlassen. Und seitdem habt ihr euch da auch nicht mehr angeguckt. Wie weit ist der Eingang zum... Zum Wartungsschrank? Der ist hier, basically. Also von dir 20 Fuß. Ja, ne? Zip, zip, zip, zip. Ich fahre wieder die kleinen Füße aus den, aus den Stiefeln aus. Okay. Clip. Ja, okay. Gut, aber da oben kann man ja eventuell hochklettern. Also du hast bis jetzt 20 Fuß Movement Speed aufgebracht. Ja, und ich bin im Schrank jetzt? Er scheint über keine Reaction zu verfügen. Also so. Okay. Das bringt uns zu Murak. Ich werde. Erstmal natürlich. Vorsicht. Ich werde das Unaussprechliche tun. Und jetzt durch den Schacht in den Schließfachraum eindringen. Okay. Kann ich die Klappe öffnen oder muss ich sie so raustreten? Du kannst die... sie ist auch festgeschraubt. Okay, also wenn du keinen Schraubendreher dabei hast, müsstest du... Okay, dann gib mir einfach einen Athletics-Check. Das ist ein Natural 20 plus 10. Du trittst das Ding durch und Und dann lasse ich mich jetzt an dem Seil runter zu den Schließfächern. Okay, das gelingt dir. Und suche nach der 007. Okay, gib mir einen Investigation-Check. Oder einen Perception-Check, wenn du besser drin bist. Ja, danke schön. Ist okay. Das ist eine 20 nicht natürlich. Du findest einen... Es gibt größere Schließfächer, es gibt kleinere Schließfächer. Es ist eins, das relativ weit, relativ nah am Boden ist. Es ist sowohl auf Erdgeschosslevel als auch nicht besonders hoch. Kann ich es aufmachen? Versuchst du es? Mhm. Okay. Ich versuche es aufzumachen. Du bemerkst die Nachteile der Arroganz in dem Sinne, dass diese Schließfächer außer durch diesen komplexen Zahlenmechanismus nicht weiter gesichert sind. Mhm. Sie scheinen sich darauf verlassen zu haben. Und du öffnest es und da drin findest du etwas, ein etwas, sehr komische Ausbeulung und so weiter mit schwarzem Samt überworfen. Ich nehme es. Mhm, es macht so ein mechanisches Klicken. Und also nicht, dass du was ausgelöst hast, sondern es ist ein bisschen wie, als hättest du irgendwie, weiß ich nicht, einen Wasserkocher angefasst und du hörst den Deckel jetzt einmal klappern. Also irgendwas Mechanisches scheint es zu sein. Ich wage mal einen Blick in der Hoffnung, dass ich verstehe, was ich sehe. Okay, du siehst, es scheint aus zwei Objekten zu bestehen. Du siehst eine Art Rucksack, auf dem so zwei Spulen oben drauf sind, die derzeit inaktiv zu sein scheinen. Das dachte ich, und ein großes Rohr, das mit einem Schlauch damit verbunden ist. Ja, wahrscheinlich kann ich es leichter tragen, wenn ich es mir einfach überwerfe. Und dann Murakat Schatz. Und dann würde ich mich gerne wieder hoch in den Lüftungsschacht machen. Das tust du. Das bringt uns zu Talas. Just like Boobies, einer Boobies. Fuck it, jetzt bin ich da. Boobies rein in den Safe. Klick geht auf. Was ist drin? Eine Lochkarte. Wie es halt auch hier drin steht. Oh. Alles klar, muss ich sagen. Treffen uns im Lüftungsschacht. Überm Treppenhaus. Ja. Bandscheibe, bist du noch da? Jawohl, ich bin. In dem Moment hört ihr ein. Und eine gigantische Faust brettert einfach durch den Lüftungsschacht an dir vorbei. Mit Disadvantage, weil es sich nicht genau sehen kann. Es war eine Natural 20 und eine 8. Allerdings, was ist dein. Was ist dein AC? 15. Okay, dann trifft er leider trotzdem. Stimmt ja. What? Okay. Ich krieg einen. Ah, nee, umgekehrt. So ganz ruhig, Leon. Ich krieg einen Dexterity Saving Throw von dir. So, das ist es nämlich. Drei. Okay. Du bekommst. Warte, das würfel ich jetzt aus. Das hat nicht nur die Crew Spaß, sondern auch der DM. Warte, ich mach die Antwort gleich nochmal. Wow, exakt den Average. Du bekommst 37 Bludgeoning Damage. Ich bin down. Als die Faust einfach nur zum Moment und dann hörst du Stein brechen und dann siehst du nichts mehr, außer einfach ein enormes Etwas, das durch die Wand bricht und dich in die Wand trümmert. Die Wand scheint keinen Widerstand leisten zu können. Es scheint doppelten Schaden gegen Objekte, Strukturen und Konstrukte zu machen. Und du bist zusätzlich auch ein Konstrukt, deshalb tut es dir noch ein bisschen im Herzen weh. Also nicht, dass es Wirkung auf dich hat, aber... Ich bin hier im... Der gesamte Kellerkomplex schüttelt sich. du bist im Schacht, du merkst, wie der Schacht sich so ein bisschen absenkt und hin und her gewackelt wird. Als er noch... War da was? Keine Ahnung! Es ist ein Teil der Wand. Als etwas sich weiter seinen Weg... Eine. Durchbahnt. Warst du unten? Du warst unten im Schrank oder warst du oben im Lüftungsschacht? Er war schon oben im Lüftungsschacht. Ich war oben im Lüftungsschacht, ja. Also aber über dem Schrank halt. Das bringt uns zu Einheiten 002. Ich kriege einen Death Saving. Yes, Sir. Dir. Der ist geschafft. Okay. Das bringt uns zu Murak. Ich kraxel weiter durch den Schacht. Ja, ich habe nur die eine Richtung. Weil ich das brauche. Ja, ich komme nicht so weit. Erstmal Richtung Treppenhaus, aber das ist auch die einzige Richtung, die gerade Sinn macht. Okay. Das bringt uns zu Talas. Ja, ich muss ja hoch. Also ich klettere das Seil hoch, was wir im Aufseherraum haben. Mhm. Ziehst hinter mir hoch und benutze all mein Movement, was ich noch habe, inklusive Dashen, um auch Richtung Treppenhaus, Lüftungsschacht zu kommen. Es sind ungefähr 10 Fuß, die dir noch bleiben. Mojito, ne? Das bringt uns wieder zum Dampftitanen, der jetzt den Weg zwischen Treppenhaus und kleinem Wachraum einfach durchgeht. Ein weiteres klaffendes Loch, 30 Meter hoch, in Decke und Wand mehr oder weniger hinterlässt. Sich da einmal umguckt. Gefährdet. Ist hier noch was? Nein! Drehen wir die Runde zu Ende? Ich habe auf dem Weg nichts gesehen. Und sich wieder auf den Weg in den Wachraum macht. Das bringt uns zu Einheit 002. Nö, der erste ist nicht geschafft. Das bringt uns zu Murak. Ich würde jetzt schon den Eingang zum Treppenhaus sehen. Es ist wahrscheinlich alles komplett zerstört vor mir. Ne? Und würde ich zu dem... Also praktisch ab dem, wenn du... Okay, darf ich einmal kurz... Es ist am einfachsten, wenn ich dir zeige. Basically dieser Bereich... Ist komplett ab. Ist einfach ein klaffendes Loch. Okay, dann Und es ist zu einem großen Raum geworden. Dann also auch die Lüftungsschächte? Ja. Eben schon an diesem Loch hier vorne angekommen, über dem kleinen Wachraum tatsächlich. Das heißt, der Titan ist jetzt ziemlich genau neben mir. Sehe ich, wenn ich hier rausspähe und dieses gewaltige Loch sehe, sehe ich da irgendwo einen Fluchtweg, der sich aufgetan hat? Gib mir einen Perception-Check. Hoffentlich siehst du mich. Das ist eine 13. Okay. Du siehst, dass unter der Gildenhalle anscheinend es nicht ist, wie ihr vorher angenommen habt, dass Gänge in etwas Solides reingebaut wurden, sondern es wurde eine solide Struktur in einen gigantischen Hohlraum reingebaut. Und dieser Hohlraum ist jetzt angebrochen worden. Und du siehst jetzt Steine, die an der Seite runterrieseln. Du siehst die ein oder andere Wasserkaskade, die irgendwie in der Ferne runterfällt. Und es ist ein großer Katakombenbereich, der hier jetzt so ein bisschen ist, so ein 2x2 Meter Loch freigelegt wurde. Dann würde ich gerne noch einmal schauen, ob ich die Einheit 002 und 02. Okay, gib mir einen Perception-Check mit Disadvantage, weil er tatsächlich ziemlich Teil der Wand ist gerade. Okay. Das ist eine 16. Okay. 12 und 20. Ja, du siehst einen Arm zwischen zwei Steinblöcken eingeklemmt, an der Seite raushängen und immer mal wieder so leicht Funken schlagen. Würde ich meinen. Ungefähr, also wenn du überlegst, so 15 Fuß über dem Boden einfach straight in die Wand reingeprügelt. Klar. Wenn das Suchen meine Action war, würde ich noch meinen Movement und meine Bonus-Action das zum Dashen nutzen. Wobei, die Bonus-Action zum Heiden und mein restliches Movement nehme ich zum Klettern. Okay, gib mir einen Stealth-Check. Oh Mann, lass doch die Waffe fallen. Es ist nur eine 14. Okay. Als du dich zurück in die... Du kommst praktisch... Ah, klettern kann. Hier war doch gerade noch was. Oh Gott, was ist hier? Überall um dich rum. Mörtelstaub explodiert. Dieses Wesen wartet, wie gesagt, gerade durch das, was von Wachraum klein übrig geblieben ist. Und innerhalb dieser Konfusion schaffst du es wieder, in den Gang zurück zu schmelzen und dich in die Richtung vom Treppenhaus aufzumachen. In der Ecke fällt einer von den Legionären immer noch um. oder auch nicht. Vielleicht ist er mittlerweile wieder aufgestanden. Oder Teil des Fußbodens geworden. Okay, an dieser Stelle sind wir bei Talas. Murak, wo bist du? Treppenhaus. Vielleicht. Lüftungsschacht? Nein. Scheiße, Mann. Okay, ich mach mich durch die... Ich kann ja unten rum, ne? Oben rum sind quasi die Lüftungsschächte weg. Ja. Aber ich könnte unten rum noch probieren, zum Treppenhaus hinzukommen. Also du kommst nur noch bis zur Hälfte des Wachraums, basically. Und dann ist... Da hat er abgekürzt und ist halt mehr oder weniger durch die Wand in den Gang und hat halt alles, was da drüber ist, mitgenommen. Okay, kann ich von da ihn sehen? Ach, du kannst mir einen Perception-Check mit Disadvantage geben. Perception. Meine besten Skills. Nicht. Das ist eine 6. Keine Ahnung. Sehe ich Murak? Okay, lass mich nachdenken. Du bist da... Murak ist... Ja, Murak kommt eigentlich gerade von rechts rüber gekrabbelt. Mhm. Also eigentlich müsstet ihr euch an der Kreuzung treffen, ja. Und ich krabbel ja auch in Richtung Einheit 002 gerade. Auch wenn du dich versteckt hast? Also, ja, verstecken heißt sieht ja... Sieht er ihn, wenn er sich... Ja, ich laufe nicht straight, sondern ich gucke halt, dass ich mich irgendwie hinter... Also, treffen wir uns? Ihr seht euch zumindest. Okay, wir waren noch nicht beieinander. Murak! Ja, ich würde auch heiden, tatsächlich. Okay. Oder ist, ja. Ja, gib mir einen Stealth-Check. Ich würde Beethoven. Hört jetzt die weibliche Stimme wieder. 24. Gut. Gut, Männer, genug rumgespielt. Wie ist das? Jetzt hätte ich gerne mal einen Statusbericht. Also, wir haben einen im Wachraum festsetzen können. Um den hat sich mein Legionär gekümmert. Ansonsten, ich weiß nicht so wirklich, wo die anderen sind. Wie du weißt nicht, wo die anderen sind. Ja, aber es war echt ganz schön merkwürdig. Wo warst du denn noch nicht? Ich war noch nicht im Treppenhaus, ich war noch nicht im Büro und in der Hochsicherheit war die ja die ganze Zeit. Das mit den Schließfächern. Davor stehen zwei Legionäre. Na gut. Dann gehen wir jetzt noch eine Runde, oder wie? Ja, dann lass uns noch eine Runde drehen. Und dann stellen wir es wieder ab. Das Klackern hat aufgehört und wir hätten da rein können. Ich dachte die ganze Zeit, dass da Sicherheitsmaßnahmen sind. Ich dachte die ganze Zeit, dass wir nicht direkt in den Schließfachraum rein können. Unreliable Intel. Habe ich doch gesagt, dass wir müssen halt nur, können wir die Karte, können sind wir da rein? Es sind keine exakten Pläne. Wir haben ja nicht mal die Karte gebraucht. Diese werden bei unbefugtem Betreten des gesicherten Schließfachbereichs alarmiert. Was deswegen, sollte noch alarmiert werden? Ja, ja, klar. Aber deswegen wollte ich halt nicht, bevor das Ding los ist, halt nicht bei den Schließfächern rein. Ich sag mal so, es ist halt auch relativ klar, dass nicht so ganz eindeutig wurde, was da unten eigentlich abging. Also die Informationen, die eure Auftraggeber gekriegt haben, schienen... Ja. Naja. Ja. Und er dreht sich jetzt einmal wieder um die eigene Achse und wartet einmal zurück in den großen Wachraum und verschwindet für den Moment aus eurem Sichtfeld. Sind wir nicht über dem großen Wachraum? Ne, wir sind über dem Treppenhaus, oder? Ihr seid an der Ecke zwischen dem großen Gang nach links, dem Treppenhaus und dem großen Wachraum. Also praktisch die Ecke oben links vom W. Die da. Richtig, genau. Okay. Und er bricht jetzt einfach gerade wieder in die Stelle, die zwischen, diese Tetris-Stelle zwischen Aufseherbüro und Hochsicherheit. Weißt du, was ich meine? Da. Ja. Da bricht er durch. Richtig, genau. Und guckt sich da jetzt einmal nochmal um. Das bringt uns zu Einheit 002. Und dann zu Murak. Constitution kommt drauf, ne? Ja. Muss 10 oder drüber sein? Ja. Gut, der ist safe. Okay, Murak. Ich nutze jetzt mein gesamtes Movement, um rüber zu Einheit 001 zu klettern. Und 002, Entschuldigung. Wow. Und versuche ihn. Für Murak ist es Blechmann kleiner. Versuche ihn aus der Wand zu fischen. Okay, gib mir einen Athletics Check. Oh boy. Das ist eine 28. Okay. Brichst ihn so ein bisschen, den loseren Mörtel, die Steine, brichst es so ein bisschen zur Seite weg und er kommt dir entgegengefallen. Es klick, klack, es klicker, klack, es sieht, klack. Sieht schrecklich aus. Es klick, klack, klick. Das heißt, klick, klack. Du bist im Wachraum auf dem Boden oder bist du im... Beim Treppenhaus wurde an die Wand genagelt, das heißt, dann bin ich jetzt ungefähr da. Also praktisch, wenn hier die Treppe war, ist da oben jetzt einfach ein faustgroßes Loch. Am Kopf der Treppe quasi. Genau, mehr oder weniger. Aber in der Wand, also nicht so, dass, hier in der Wand. Nicht so, dass die Tür aufgeht, so man kommt hingeklettert vom Lüftungsschacht aus, aber weil wir kamen ja jetzt aus dem Lüftungsschacht, oder? Ich bin halt gerade verwirrt. Es ist schwierig, wenn du die Karte nicht hast, das stimmt. Ich kann es dir hier zeigen, hier ist ja der Raum. Ja. So, und hier hat er reingeprügelt, hier oben in die Wand. Ja. Hier ist jetzt ein Loch. Ja. Hier ist auch alles weg, weil er da rüber gelaufen ist. Hier ist alles weg, weil er von hier kam. Ja. So, das Einzige, was noch ist, ist so dieser Wandabschnitt und dieser Wandabschnitt. Und ihr befindet euch gerade hier. Also du befindest dich hier und Murak ist jetzt hier hingegangen. Okay. Und er ist gerade woanders. Und aber die Tür oben an der Treppe ist noch unversehrt. Die ist unversehrt. Okay, lebendig und unversehrt. Das war dein Zug quasi? Ich hätte noch Movement übrig. Und das war vielleicht eine Action. Wie viel Fuß muss ich mich ungefähr bewegen? Um zu einer Höhe 2 zu kommen? Schon. Naja, du musst es einmal runter, musst es wieder hoch. Also schon dein ganzes Movement. Okay, dann war das mein Zug. Ich probiere ihm irgendwie hinterher zu kommen. Also ich probiere zu den beiden aufzuschließen. Gut. Das heißt, ich muss klettern? Oder? Du müsstest jetzt klettern, aber darauf musst du nicht würfeln, weil es einfach nur halbes Movement ist. Okay, genau. Also ich kletter hinterher. Ich nehme ihm die Bag of Holding ab. Mhm. Sag Murak. Murak. Schatz. Bag of Holding. Nimm mir. Pack's widerwillig rein. Nimm mir ein. Ist das Healer Skill besser als eine Healing Potion? Nein. Dann nehme ich eine Healing Potion. Mhm. Und. Glug, glug, glug. Klink, klack, es klick, klack, es klick, klack, klack. Würfelst du die Hitpoint? Klack, klack, oder klack, klack. Ihr könnt ihr halten, wie ihr wollt, ehrlich gesagt. Wie du magst. Wie die ich habe keine Ahnung, wie viel Würfel man hat. Eine 4 plus 2. Normales Healing Potion? Ja, Potion of Healing. Ja, ein D4 plus. Ne, 2D4 plus. 2D4 plus. Achso, keine meiner. Ne, ein Healing Potion. Normale. Also okay, 2D4 plus. Yes. Klick, klack, klack, ich liebe dich! 9 Hitpoints. Und ich setz mir den, ich setz mir die... Plus 2. Du hast die 8 gewürfelt. Oh ja. Aber normale ist, glaube ich, sogar noch mehr. Oder ist die lesser, die 2D4? Oder ne, meine ist 1D4. Ist egal. 4 plus 2, 6 Hitpoints! Ich setz mir den Rucksack auf den Bag of Holding. Mhm. Frage einmal kurz. Den Berg. Zurück durch die Schächte. Weil die Tür hat keinen Hebel. Raus. Wir müssen irgendwie raus. Vielleicht hat zeigst, das Ding du auf die, zeigst du auf die Tür oben? Auf ein Loch, was ich gerade im Augenwinkel wahrnehme. Nichts Relevantes. Haben wir alles? Ja. Was war da in diesem Loch? Erzähl ich euch später. Raus. Ihr haltet jetzt auf dieses eine Loch zu. Ihr kommt praktisch über so einen Geröllberg, der sich gelöst hat aus dem Ding raus. Ihr hört jetzt, wie erneut das Gepfeife ist und die regulären Patrouillerouten wieder so ein bisschen eingegangen werden. Sich einer der Legionäre wieder dem Raum nähert, sich umguckt, ihr für einen Moment innehaltet. Er wieder weiter stapft, als ein weiterer Pfeifton kommt. Ihr hört noch einmal das und alles wird wieder relativ still, als ihr jetzt aus dieser steinernen Kuppel, die diesen Teil des Gebäudes umgeben hat, rausbrecht und in so einem Rohrsystem ankommt. Ihr seid euch gerade nicht ganz sicher, ob das hier Teil der Heizung ist, ob das irgendwelche Wartungsschächte sind, ob es irgendwelche ehemaligen Kanalisationsschächte sind, und irrt einfach eine Weile vor euch hin, bevor ihr Licht seht. Am Ende des Tunnels? Ja, hinter euch. Oh oh. Und hört. Und ein heller Feuerschein aus dem zentralen Ofen in der Mitte dieses Wesens in Richtung eures Ganges läuft. Und ihr jetzt das Knirschen und Knacken von Stein hört, als das Wesen euch weiterhin zu folgen scheint. Laufen wir? Wir laufen. Full speed head on. Klick an dieser Stelle nochmal Initiative, bitte. Nein! No. I don't wanna die. No! Ich krieg auch von jedem von euch noch mal einen Würfel, bitte. Why is it always me? Ja, always you. Duh. Hast du noch einen D8 von mir? Hast du einen D8 von mir? Blauen? Is it possible? Ich von dir? Ja. Oh, das ist möglich, ja. Warte. Den hier? Yes. Ja, den habe ich noch. Ich mache jetzt die Würfel zu meinem One-Shot-Würfel. Aber die sind schön, die haben mich eigentlich gar nicht enttäuscht. Leon hat mich enttäuscht. Muss ja nicht mehr mitspielen. Okay. Einmal Initiative, bitte. 24. Okay, einen Stift auch bitte. Das ging mir an mich. Hier, nimm den. Ich brauch den nicht mehr. Thank you. Okay, das bringt uns zu dir. 5. Okay, das bringt uns zu dir. 18. Okay, das bringt uns zu... No! Vor allem der, der auch nicht mehr so schnell laufen kann. Das ist echt so. Du hattest die 5, ne? Ja. Okay. Und du hattest die 24? Ja. Yes. Muss Einheit 002 nicht noch ein D6 würfeln? Worauf? Ja. Weil ich bin down gewesen. Durch die Faust. Ja, das können wir jetzt machen. Das ist eine gute Idee. Eine 1. Aha, damit bist du wieder safe. Murak ist die 24. Und er ist die 6. Okay. Scheiße. Was? Er hat eine Initiative von 6? Ja. Zack. Okay, damit sind wir bei Murak. Wer hält gerade die Backup-Rolle? Ich! Yeah. Ich werde sie dir aus der Hand reißen. Ich hab sie auf dem Rücken. Ich hab sie mir aufgesetzt. Ist doch ein Rucksack, oder nicht? Ja, Bag of Holding ist so eine Tragetasche. Ja, also ich hab sie mir umgehalten. Messenger-Bag ist das eigentliche Wort. So, das brauchen wir auch nicht mehr. Also, ich sage zwar gib, aber gleichzeitig versuche ich sie abzunehmen. Okay, ihr reißt an dieser Tasche rum. Die Riemen gehen kaputt. Das bringt uns... Und ich würde sie halt gerne nehmen und dann dashen, was das Zeug hält. Ich würde sagen, ja, du kannst ihm, ist von mir aus eine Action, sie dir abzunehmen, I guess. Ja, ich will sie ihm nicht geben. Okay, dann gib mir einen Grappling-Check, das Stärke oder Dex, und du gib mir einen Acrobatics oder Athletics-Check, je nachdem, worin du besser bist. Aber ich muss mit Disadvantage machen, wegen meinem Dings. Aber nee, ist ja kein Dex safe, ne? Ja, ist kein safe. Oh, ist eine 16? 23. Okay, als er an dir reißt, du dich beugen musst, weil du sonst zu Boden gerissen wirst und er die Tasche dir über den Kopf zieht und du sie jetzt gerade hast. Dann nutze ich noch meinen Bonus-Action zum Dashen und mein Movement. Okay, das ist wie viel insgesamt? 60 Fuß. 60 Fuß, okay. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, wie ihr seht, sind das immer 10 Fuß. Damit ich nicht so oft umbauen muss. Okay, das bringt uns zur Einheit Nummer 2. Ja, ich gebe mir Hackengas, ne? Ich benutze meine Action, um zu dashen. Okay. Das sind in deinem Fall dann 60 Fuß. Mhm. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hierhin. Damit ist das Wesen dran. Der Dampftitan steppt nach vorne. Ich krieg einen Dexterity Saving Throw von dir. Das einzige, wo ich Disadvantage habe. Ich kacke jetzt. Oh, das letzte Folge hast du auch 19 und 18 geworfen, oder was? Soll ich drauf? Ja, bitte. Das ist eine 1 und eine 2. Ich hasse nichts. Why? My breath is cursed. Why? Du bekommst einmal 20 Bludgeoning Damage. Und bist prone, als das Wesen dich mehr oder weniger mit einem Tritt einfach zur Seite fördert. Du es Gott sei Dank nicht ganz abkriegst, allerdings in die nächste Wand crashst und erstmal prone bist. Das Wesen jetzt. Kannst du mich nicht nach vorne treten wenigstens? Ich meine, es ist ein Gang. Nach vorne schreitet. Ich kriege einen. Achso, erstmal. Aber übrigens, ja. Mich greift das Wesen trotzdem an, obwohl ich immer noch der Wachmann bin? Es greift dich nicht an, es ist einfach gerade ausgelaufen. Achso, oh. Es ist einfach gerade ausgelaufen. So, einmal, ihr hört ein als zwei Geschütze zu feuern anfangen. Es ist einmal gegen dich, das sind einmal 16 to hit. Einmal gegen dich, das sind einmal 16 to hit. Okay. Und du bekommst einmal 12 Piercing Damage, als ein weiteres schweres Geschütz von hinten in Einheit Nummer 2 einbricht und ihn nach vorne wirft und ihn gegen die Wand klatschen lässt und er sinkt daran zu Boden und sagt folgende Worte. Ich liebe dich! Ein zweites Geschütz hat auf dich gefeuert und jetzt der Dexterity Saving Throw, der alles entscheidet. Ich kriege ein Dexterity Saving Throw von dir. Oh no. Erst auf Level 7 kriege ich Evasion. Verdammt. Dito. Das ist eine 18. Okay. All creatures within 10 feet of the point of your choosing have to make a DC 18 Saving Throw or suffer 37 Bludgeoning Damage. Du hörst nun, als das Wesen einen Ausfallschritt nach vorne macht und hinter dir die Faust nach unten schmettern lässt. Der ganze Boden knickt so ein bisschen nach vorne ab. Einheit Nummer 2 wird weiter nach vorne geschleudert. Du wirst ein Stück weiter nach vorne geschleudert und schlitterst jetzt, als sich hier ein Riss auftut. Der sich so ein bisschen nach hinten, der sich so ein bisschen nach vorne. Einheit Nummer 2 hier nach vorne zu schlittern beginnt. Du dich auch festhalten musst, als auch du zu schlittern anfängst. Das bringt uns zu Muraks Runde. Bringt uns zu Talas. Ich kriege einen Death Saving Throw von dir. Wieso? Oder bist du. Lebst du noch? Achso, sorry, du hast dich so verhalten, als wärst du tot. Sorry. Nein. Ich dachte, das kommt jetzt. Nein, aber du bist noch dran. Dann. wie weit ist Murak von mir weg? Murak ist 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 60, 70, 80, 90, 130 Fuß von dir, 130 Fuß von dir entfernt. Das ist jetzt größerer Maßstab. Ja, ja. Das habe ich aber vorhin gesagt. Stimmt. Das Wesen läuft weiter auch, also der Titan läuft weiter geradeaus. Ja. Okay, dann möchte ich erstmal. Dann möchte ich wieder zurück in die andere Richtung weg. Ich glaube, wenn ich nochmal vor dem laufe, bin ich tot. Okay. Muss ich disengagen? Er scheint nicht Reactions nutzen zu können. Das ist so aus dem. Er hat auch keine Attack of Opportunity gekriegt. Okay, also fuck das it. Dann trinke ich einen von den Potions. Okay. Also den anderen Potion, basically. Okay. Und würde meine Action benutzen, um mich zu hiden. Mhm, kannst du machen, klar. That's what I'd like to do. Und jetzt sind wir bei Murak. Murak, dich auch. 17. Und läuft aber einfach straight weiter. Ich dash als Action und Bonus Action. Okay, du läufst erstmal weiter, läufst den Gang weiter. Und scheinst einfach viel schneller als dieses Wesen zu sein. Das bringt uns zu Einheit Numero Dos. Ist der nicht tot? Durch die Faust? Wegen HP? Wo bist du gerade? Wir haben, unsere Spielregel ist schon immer, dass wir nicht mit Minus HP. Es gibt keine Minus HP. Ja, das wusste ich. Also wenn er jetzt praktisch Schaden in Höhe seiner Max HP ins Minus gekriegt hätte, dann. Habe ich aber nicht. Aber das hatte nicht, hatte wegen der Faust danach. Ich bin nicht umgerannt worden, er hat mich mit der Faust erwischt. Weil ich 10 Fuß von ihm entfernt war anscheinend. Nee, weil er auf mich geschossen hat. Er hat auf mich geschossen. Die Faust war nicht für mich. Dann war der Boden gebrochen, du bist weggeschnitten und die Faust kam auf mich. Ah, ich dachte, das ist so ein 10 Fuß Radius und du warst damit drin. Ja, alles gut. Natural 20. Okay. Gut. Okay. Das ist aber Ende meiner Runde, ne? Ja. Goddammit. Das bringt uns zu dem Titan, der weiter dasht. Krieg das mal hier. Und ja, du liegst, da rum. Liegst halt noch rum. Ja. Nee, ich muss kurz gucken. Ja, und du wirst leider wahrgenommen. Scheiße. Als du jetzt einfach von einer gigantischen Faust gegriffen wirst. Und kann ich versuchen, irgendwie auszuweichen? Du kannst versuchen, den Grapple zu brechen. Ja. Okay, also, dann gib mir einen Acrobatics-Check. Ja, also ich muss ja irgendwas machen. Ja, klar. Acrobatics. 8. Du siehst, er bewegt sich nicht besonders schnell, aber halt so mit drohender Unvermeidbarkeit nähert sich einfach nur die Hand. Und du versuchst zwischen seinen Fingern hinwegzuschlüngen, aber packt dich einfach nur, hält dich fest und dampft weiter. Du hast dich bewegt. Wie viel konntest du dich insgesamt fortbewegen? 90 Fuß. 90 Fuß. Okay. Dann bist du in Disadvantage-Reichweite von den Kanonen. Das wäre eine Natural 20 gewesen. Das ist nur eine 8. Das ist eine Natural One, als über dir zweimal Steine wegsplittern und du allerdings weiter rennst. Das bringt uns zu Talas. Okay, er hat dich im Griff. Mhm. Und du bist quasi schon ziemlich weit, weit gone. Dann dash ich in die andere Richtung. Okay. Also ich will raus aus irgendwo. Okay, du dashst erstmal in die andere Richtung. Rennst weiter. Du hörst dieses in der Ferne leiser wird. Als du einen unangenehmen Geruch wahrnimmst und matscht, du guckst auf den Boden und bist direkt so, ah nein, und guckst hoch und du siehst aber Licht und siehst auch eine Leiter an der Seite. Kletterst hoch und findest dich in einer Toilette wieder. Eine, die ihr vor nicht allzu langer Zeit so getan hat, als ob ihr sie gewartet hättet. Und rückst so ein bisschen deinen Blaumann zurecht, wischst dir die Schuhe ab, machst dir nochmal den Vollbartcheck, guckst nochmal in den Spiegel. Als du aus der Toilettenwartungsklappe mehr oder weniger rauskletterst, richtest dir nochmal die Tasche, guckst dich um. Es steht so ein Typ an der Pissrinne. Viel Kacke. Als du dich da aus dem Weg nach draußen machst. Und ja. Einen Trick hätte ich noch. Na klar. Escape Destruction. In den Armen sitzen, nee, auf den Schultern sitzen die Schützen. Kann ich irgendwie sehen, kriege ich mit, wer die Hand bedient? Du kannst mir einen Perception-Check geben. Okay. Und die andere Frage, ja, das frage ich dann. Das ist eine 22. Okay. Nee, mehr sogar, 25. Also, wie es aussieht. Einer ist praktisch im Zentrum des Bauches drin und einer ist ein Stück weiter drunter versetzt. Und in diesen massigen Schultergelenken sind auch zwei Leute, die dabei sind, diese Arme zu steuern. Und hinten in diesem Rückenbereich, wo auch wirklich ist ein Ofen, da rumherum ist auch nochmal so ein kleiner Rundgang und da hampelt der Captain drumherum. Okay, dann der Typ, der meinen Arm bedient, in dem ich stecke. Wie weit ist der entfernt? Der Arm ist ungefähr... Okay, sind es mehr als 6 Meter? 10 Meter. Also 30 Fuß, meine ich. Mehr als 10 Meter? Also der Arm selber ist 20 Fuß lang. Das heißt, von Spitze zu Spitze, ich glaube, es sind keine 10 Meter. Super. Also, es sind mehr als 10 Meter. Super, okay. Letzte Chance für mich. Es sind mehr als 10 Meter. Letzte Chance für mich rauszukommen. Mein letzter Slot. Ich caste Tasha's Hideous Laughter auf ihn. Okay. Ich bekomme von ihm ein Wisdom Saving Throw. Das ist eine 8. Das hat er nicht geschafft. Okay. Hoffentlich lässt er mich fallen. Okay. Mal gucken, was passiert. Der anfängt zu lachen und zu gackern und der Arm für einen Moment so in unkontrollierten Bewegungen hin und her schlackert. Okay. Lässt er mich los? Dazu kommen wir gleich. Das bringt uns tatsächlich auch zu ihm. Ja, der Griff lockert sich und du prallst einmal unsanft auf den Boden auf. Du bekommst... Kann ich versuchen, mich abzuholen? Ja, bitte. Es ist immerhin eine 14. Okay, du bekommst einen Bludgeoning Damage. Ich hab einen Treffer. Als du einmal noch auf den Boden aufkommst und zur Seite rollst, liegen bleibst. Ja, Läuft er weiter? You don't know. Achso. Ja. Wieso? Achso, doch, stimmt. Du bist ja bei Bewusstsein. Pelz runter. Und er erstmal noch weiterläuft. Allerdings hier ungefähr. Es ist hier so ein Haufen Ruinen. So ein Querbogen wächst einmal drüber. Da bricht er nochmal durch. Bleibt dann aber so 30 Meter von dir entfernt stehen. Okay, wenn das hier so Ruinen sind, also versuche ich mich in der Deckung zu ziehen. Okay, du ziehst dich so mit letzter Kraft zur Seite. Und an dieser Stelle, du bist oben, wer weiß, wie du deinen Weg vom Gelände runterfindest, ob du deinen Weg vom Gelände runterfindest. Du hast noch einen Plan in der Hand, wo du weißt, wo man eventuell zum Hafen gelangen kann. Und vielleicht schaffst du es auch, den Schornstein gut genug zu reparieren, um keinen Verdacht auf dich zu schöpfen und am Ende herausgeleitet zu werden. Ihr beiden, dir fällt es nicht besonders schwierig, dich unter die Suchmannschaft zu mischen. Du weißt ziemlich genau, was passiert ist, gibst ein paar wertvolle Tipps bei der Hilfe. Nicht zu viele Tipps, aber einige. Es gibt keinen Grund, dir zu misstrauen. In dem Gewusel schaffst du es auch, eine Leiche loszuwerden. Wurde halt zertrampelt, ne? Findet sich in einem Trümmerhaufen wieder. Ach, ungünstig. Ups, wird sich wohl einer der Wirtwarner für verantworten müssen. Und für den Moment befindest du es für am sichersten, erstmal in der Rolle zu bleiben. Wenig später, nachdem eine Suchmannschaft losgeschickt wird, siehst du, der auch du zugehörst, um ein bisschen rauszufinden, was eigentlich mit deinen Leuten passiert ist, findest du eine zusammengekrumpelte und in der Ecke Ölflüssigkeit leckende Einheit 002, die du mit anderen vom Sicherheitsdienst, die jetzt auch teilweise durchs Treppenhaus nach unten kommen, erstmal zurück in Sicherheit trägst. Du sorgst dafür, dass er repariert wird und nun stehst du vor der Aufgabe, diese Einheit und dich selber irgendwie da rauszukriegen, bevor es darum geht, eventuelles Wissen, das diese Einheit mit sich tragen könnte, da rauszubekommen. Aber das ist ein Auftrag, der für dich ganz allein ist, ein Auftrag für einen anderen Tag. Mal gucken, ob Einheit 002 es schafft, gemeinsam mit Talas den Untergrundmachenschaften im wahrsten Sinne des Wortes der Hellwinter Büchsenmacher-Gilde zu entkommen. Und welchen Einfluss es auf die Welt von Achaea hat, dass ein Halborg mit der Entropie ein Ork mit einer Entropie-Arkebuse im Gepäck sich auf den Weg in den Hafen macht, um zurück nach Neuguldenheim verschifft zu werden. An dieser Stelle beenden wir die heutige Session. Du darfst gerne schreien, wenn du das möchtest. Ach nö. Es war ein bisschen schwierig, mit den Punches zu rollen diesmal, aber ich hoffe, es war alles, hat noch ungefähr irgendwie Sinn gemacht. Vielen Dank. War wild, würde ich sagen. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Kann ich nicht leugnen. Es wäre ein bisschen komplizierter gewesen und so weiter, aber es wäre auch die Option gewesen, ich hatte es im Kopf, dass das Erste, was ihr vorhabt, dieses Ding zu bemannen und damit abzuhauen, ehrlich gesagt. Das wäre sehr lässig gewesen, ja. Das dachte ich tatsächlich, dass sobald ihr mitkriegt, dass das Ding da ist, so, oh mein Gott, das müssen wir uns holen. Aber da waren so viele Leute. Ja, ich sag nicht, dass es die beste Option gewesen wäre. Ich sag nur, dass das die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, ob das vielleicht passieren würde. Was wir dann der Hydra gebracht hätten. Exakt. Was macht ihr hier? Geht weg! Das war nicht eure Aufgabe, verpisst euch. Aber probier mal das Ding unauffällig zum Hafen zu kriegen. So. Wir setzen ihm so einen Matrosenhut auf, weißt du? Du kannst dir noch so einen falschen Bartwürfel hinterlegen. Wir hätten die Schnurrbärte zusammenkleben können und dann so einen großen unten. Der gehört zu uns. Hey, er hat einen Schnurrbart. Look, he has a mustache. Ja, unser Warforged, der hat ein bisschen trainiert. Ja, wild. Ja, Mensch. So kannst du aber gehen. Wir haben es noch geschafft. Wir haben alle Missionsziele erreicht. Tatsächlich, du hast alle Missionsziele erreicht. Das letzte. Das heißt, du kriegst jetzt alle XP und erreichst 5 Level. Wenn ich Level 8 erhöhe, das schon. Also ein Level auf alle Fälle. Ja, Entschuldigung, ich bin platt. Wie wär's mit meinem kurzen Avian? Wie hast du es genannt? Afterlife-Report. Afterlife-Ansage. Ja, da fehlt die Alliteration, da muss irgendwas sein. Ein RIP-Report. Ein RIP-Report? Ein okay. Press F to Pay Respect-Report. Don't. Ich habe noch ein paar erfreuliche Nachrichten. Denn wir haben neue Leute dazu bekommen. Neue Leute, die auch geblieben sind. Und zwar haben wir Vargoid, so spreche ich es jetzt mal aus, weil zwei O's drin sind, der den zweiten Monat in Folge bei uns ist und nice. Sagt, ho ho ho, macht weiter so. Dankeschön. Alles, was sich reimt, ist wahr. Das heißt, wir machen in der Tat weiter so. Vielen Dank fürs Dabeibleiben. Dann haben wir Skydiver_5801, was vielleicht für den 5.8.2001 steht. We don't know. Das ist. Vielleicht ist es auch ein Code für einen weiteren Safe, in dem was weiß ich gewesen wäre, der so oder so zum vierten Monat dabei ist. Danke dafür. Achso, ich dachte, da kommt noch was. Du hast so. Ja, das war auch so. Vielen Dank. Vierter Monat ist echt, ist so schön. Ich freue mich literally. So zweiter Monat ist nice, ihr seid dabei geblieben. Erster Monat ist nice, das war wichtig genug. Jeder Monat ist nice. Und dritter, so das ist das Mittelfeld, so dieses so, wo häufig das Interesse eigentlich absinkt, aber wenn dann weitergemacht wird, ist auch noch nice. Also dann nice. Und dann kommen so die großen Brecher und dann ist über nice. Also noch ein paar schöne Nachrichten für dich. Ich freue mich, freu mich über alles. Spookom. Ist das ein M oder ein N, Sven? Sieht aus wie ein N. Das könnte wer wegen dem, weißt du? Hier ist auch Spooko 11. Auf jeden Fall, Spookom, nehme ich mal, ist ebenfalls zum zweiten Monat dabei. Yes! Und yes! Yes! Ja. Und ebenfalls in Leadspeak geschrieben mit einer 3 als E ist Tibernius oder Tibernius. Nice. Der Monat Nummer 1. Yeah, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Sogar, dass genau damit so diese Game Show Prize Announcement Musik kommt. Ja, danke dafür. Das ist alles von mir. Das ist das Einzige, was ich heute effektiv beisteuern konnte. Danke dafür, dass ihr das gemacht habt. Ich bin fertig für heute mit allem. Same. Me too. Ich kann nicht mehr diesen Zettel gelernt loswerden. Ja, Tim, du hast dich wacker geschlagen, du hast überlebt. Ich denke, wenn du noch irgendwie irgendwas pitchen möchtest oder so, hast du dir das redlich verdient. Für alle Leute, die letzte Woche noch nicht zugeschaut haben, möchte ich noch einmal die kleine Eigenwerbung starten. Ich spiele in der wunderbaren Band namens Oatville. Und wir spielen noch 3 Konzerte dieses Jahr. Also nächsten Freitag, das ist glaube ich der 13. in Berlin in Musik und Frieden. Am 14., den Tag drauf, in Köln im Tsunami Club. Und dann am 17.12. in Hamburg im Übel und Gefährlich. Kommt vorbei, wenn ihr möchtet. Sagt Hallo. Wenn alles gut läuft, ihr uns beide an der Bar treffen werdet. An der Bar der Wahl treffen werdet. Und wenn ihr reinhören wollt, dann schaut auf Spotify nach Oatville. Das wird geschrieben O-D-E-V-I-L-L-E. Und sie sind großartig. Schaut euch die Videos an. Absolut. Die sind auch ganz auch ganz okay. Genau. Und wenn ich es richtig gesehen habe, könnt ihr jetzt auf Facebook für Köln noch 2 Tickets gewinnen. Stimmt. Es ist gerade noch eine Verlosung für 2 Gästelistenplätze in Köln. Also wenn ihr in Köln wohnt, hier zuguckt, dann wenn ihr es auf die Gästeliste schafft, dann könnt ihr mit Tim kuscheln. Vielleicht. Wenn ihr nett seid. Der anscheinend kein Vogelfreund ist. Und kein Vogel seid. Also für mich war diese Session ein voller Erfolg, weil die Arakokra-Population in meiner Welt um 1 gesunken ist. Was immer es wird ein neuer Sache kommen. Es wird ein Arakokra kommen, der sich unsichtbar machen kann. Einfach nur, weil... Tut mir leid, Henna, aber, ja, aber Scheiß, Leon, du dir Leon steckt mir jetzt ein 20 zu nach der Session dafür, dass ich dich absterben lasse. Findest morgens einen toten Wellen, sind ich bei dir im Bett. Und ja, wir sehen uns in einer Woche, wenn es heißt... Nee. Oder? Nein. Ach nee, in einer Woche, wenn es heißt Melancholia. Ja, wir machen noch einen Knicklichtwunsch, stimmt ja. Nee. Nein, Melancholia! Mann, immer verwechsel ich das. Tja. Ich bin müde, es tut mir sehr leid. Ja, da werden wir hier auch D&D spielen. Wie es aussieht, werden es nur Justus, Julian, ich und Morty sein, den ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Ja, als random auch schon in der Hauptkampagne gesehen habt. Ja. Und wir spielen ein kleines Subsystem D&D, das auf Julians und meinem Mist gewachsen ist und sich sehr stark an die Bloodborne Dark Souls Reihe anlehnt, vom Feeling her, vom Gameplay her und hoffentlich auch vom Frustrationsfaktor her. Nein, also hoffentlich nicht. Spread das Word unter allen Liebhabern dieser Serie. Exakt. Wir haben es noch nicht testen können, weil alle mir abgesagt haben, aber vielleicht wird es ja trotzdem gut. Also, wenn es nicht gut wird, das liegt garantiert nicht an mir. Ich habe alles getan, was ich konnte. Direkt danach aber, am 22.12. geht es in unsere letzte Session des Jahres. Ho, ho, holy shit, meine Kinder. Es wird weihnachtlich. Diese und viele andere Stimmen werdet ihr mich sprechen hören. Am 22. Dezember, wenn es heißt Nazi Orks Invade Christmas Canyon, Santa the Barbarian. Und das ist gonna be great. Wer wird da alles dabei sein? Die beiden großen Herren, dieser Herr und dieser Herr. Dürfen wir schon announcen, Charaktere wir spielen? Man munkelt. Nein, bitte noch nicht. Ich muss noch Kostüme dafür besorgen. Es werden diverse Heilige und auch Unheilige. Unheilige. Naja. Wir sehen uns nächste Woche. Und dann sehen wir uns übernächste Woche, dann sehen wir uns erstmal ein Weilchen nicht und dann geht's weiter. Man halte mich ab, weiterzureden. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Schaut bei Oatville auf Spotify und auf Facebook vorbei. Und Sven ist der Geilste, weil er das Ding und die beiden und das gebastelt hat für mich heute auf letzten Drücker. Brian ist der Geilste, weil er den ganzen Shit gebastelt hat, mit dem das heute noch confusing heftiger, mäßiger gewesen wurde, als es eh schon war. Und heute im Chat war. Und heute im Chat war Brian. Haben wir gesehen. Ich, wir hoffen, du hast viel Spaß bei dir zu Hause im Wohnzimmer, wo du bist. Er wird von Richard festgehalten, hat er erzählt. Ah, shit. Deswegen musste er auch wieder gehen, weil Richard zurückgekommen ist. Ah, Mensch. Ich hoffe, die kriegen irgendwie noch eine Regelung, wie das mit denen läuft. Ist denen zu wünschen. Und jetzt, bitte Sven, mach die Lichter aus, mach die Kamera aus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald. Gutes Nächtle.